Johannes, ja? Du glaubst wirklich, die Welt braucht einen weiteren Podcast? Nein, eigentlich nicht, aber ich. Aber wenn wir einen Podcast machen zusammen, dann brauchen wir irgendwas Cooles, worüber wir reden können. Wie wär's mit Filmen? Du liebst Filme, ich liebe Filme, ist doch eine gute Idee. Ja, aber wir lieben überhaupt nicht die gleichen Filme. Ja, das könnte das Geile sein. Ich zeig dir Filme, die ich geil finde, und du zeigst mir Filme, die du geil findest. Das heißt so Musicals aus den 50ern? Von mir, für dich, genau. Und koreanische Filme? Mit russischen Untertiteln. Von mir, für dich. Oh Gott, okay. Aber du weißt, dass das für eine Menge Streit sorgen kann. Definitiv. Das wird lustig. Da. Hallo Plor. Hallo Johannes. Wieder eine Woche vorbei und wieder ein Muss-man-sehen-Podcast. Ah, wir reden über Filme. Sehr schön. Wir diskutieren über Filme und wir streiten über Filme. Ja, und damit der Streit diesmal richtig abgeht, haben wir uns zur 20. Folge, Plor. Wir haben die 20. Ja, Folge. Jubiläum. Ah, oh mein Gott. Haben wir einen Gast eingeladen, und zwar eine sehr alte Freundin, mit der wir am Anfang, wir waren Anfang 20, oder? Mitte 20. Ich war Mitte 20, Maja war Anfang 20. So groß, so weit auseinander seid ihr nicht. haben wir dieses Konzept gefahren, was wir jetzt in dem Podcast fahren? Wir haben uns gegenseitig Filme gezeigt in alten WG-Zeiten und haben danach drüber gestritten, nur ohne Mikros vor der Nase. Ja, und damit die Kombo wieder komplett ist, nicht ganz komplett, Katrin würde jetzt noch fehlen. Ja, und Conny vielleicht auch noch. Stimmt, genau. Aber um nicht zu viele Leute in meine Küche quetschen zu müssen, haben wir uns mal Maja eingeladen. Herzlich willkommen, Maja. Was sollen hier alt heißen? Nein, du bist natürlich 10 Jahre jünger als Plor. Mindestens. Aber mindestens. Wenn die gemeinsamen Erinnerungen an Filmabende 15 Jahre her sind, dann kann man von alt sprechen. Ja, leider. Muss ja nicht gleich jeder wissen. Ach, das Glückliche ist für dich, das ist ein Podcast, man sieht sich ja nicht. Oh, shit. Johannes, da kommst du nicht mehr raus. Okay, man muss dazu sagen, Maja und ich haben dieses Bickering professionalisiert. Könnte man so sagen, ja. Herzlich willkommen, Maja. Hallo, Plor. Magst du dich vorstellen für unser Publikum? Nö. Wer machst du, was machst du in deinem mit deinem Leben und was ist der Sinn des Lebens? Wie lange haben wir? Danke, Maja. Wir kommen zum ersten Film. Maja ist Schauspielerin. Möchtest du es wenigstens mal ganz kurz erklären, warum du in einen Filmpodcast gehörst? Ich spiele in Filmen, ich spreche für Filme und ich mag Filme. Du magst Filme? Sehr beeindruckend. Ja, jetzt nicht alle, aber... Offensichtlich nicht. Und wir hatten eigentlich davor so ein bisschen ausgehandelt, dass wir... Eigentlich war der Plan, dass wir dem Gast den Vorrang geben. Genau. Das heißt, dass Maja zuerst ihren Film vorstellen darf und wir darüber diskutieren. Allerdings ist Maja mit einer solchen Wut angekommen über unseren Filmvorschlag. Ja, Überraschung, oder? Melancholia, ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Wir haben das letzte Woche haben wir nicht offengelegt, dass wir uns diesen Film ja im Grunde ausgesucht haben, um Maja zu ärgern. Ja, eindeutig, die Lebenszeit kriege ich nie wieder. Man muss dazu sagen, Maja hat einen sehr spezifischen Filmgeschmack. Ach Quatsch. Und der schließt so einiges aus, was... total in meine Range an Filmen fällt. Ja, definitiv. Wie würdest du deinen Filmgeschmack formulieren, Maja? Eskapistisch. Im Sinne von, alles, was dich an die Realität erinnert, ist scheiße. Ziemlich. Also alles, was in Richtung Fantasy, Science Fiction oder anderweitig in Richtungen geht, die völlig unrealistisch sind, ist gut. Realismus muss jetzt nicht unbedingt sein. Historisch ist manchmal in Ordnung. Historisch ist manchmal in Ordnung? Ja, es kommt drauf an, welche Epoche. Also ich hasse alles im 20. Jahrhundert. Sorry. Autsch. Passend dazu hat uns Maya auch tatsächlich einen wirklich eskapistischen Film vorgeschlagen. Ein Bollywood-Musical. Wir werden Bollywood schauen. Ich glaube, zu Bollywood musst du nicht Musical dazu sagen. Das sind alles Musicals. Nein, es gibt auch welche, die keine Musik haben. Was? Ja. Oh, ich bin so froh, dass wir eine Expertin da haben, weil das war tatsächlich der Film für diese Woche. Happy New Year aus dem Jahr 2014 war der erste Bollywood-Film, den ich komplett gesehen habe. Habe ich vorher noch nie geschafft. Und ich bin tatsächlich ganz ehrlich, ohne Sarkasmus, ich freue mich total drauf, von dir so ein bisschen in dieses Genre eingeführt zu werden. Ja, genau. Oh Mann. Aber lass uns, wenn du das schon so willst, Maya, dass wir lieber deine Wut erst einmal loswerden auf Melancholia. Dann lass uns doch mit Melancholia einsteigen. Und Plor, du hast uns einen schönen Text geschrieben. Ja, einen Einführungstext. Und dieser Film hat eigentlich alles, was Maya mag. Fantasy, Science Fiction. Ja. Es ist nicht besonders realistisch. Ich hatte gehofft, dass es Maya gefallen würde. Na, ich hatte tatsächlich so ein bisschen die Hoffnung, dass sie Teile mögen würde. Aber wir werden sehen. Ich leg mal los. Ja. Melancholia aus dem Jahr 2011 ist der zweite Film von Lars von Triers Depressionstrilogie, die er mit Antichrist 2009 begann und mit Nymphomaniac 2013 beendete. Mehr als sein Vorgängerfilm und mehr als sein Nachfolgerfilm widmet sich Melancholia voll und ganz der Traurigkeit des Menschen an und für sich. Im Mittelpunkt stehen die beiden Schwestern Justine und Claire, gespielt von Kirsten Dunst und Charlotte Gainsbourg. Justine ist eine erfolgreiche Werbetexterin, heiratet in der ersten Filmhälfte bei einer prunkvollen Zeremonie den besten Freund ihres Chefs. Aber sie kann bei dieser ausgelassenen Feier nicht die Freude entwickeln, die alle von ihr erwarten. Sei es der soziale Druck, die Ignoranz der Außenwelt, die Verlogenheit ihrer Kollegen und Freunde. Am Ende des Abends kommt es jedenfalls zum Eklat und Justine gibt alles auf, was sich ihr an diesem Abend dargeboten hat. In der Folge wohnt sie lebensmüde und verbittert auf dem üppigen Anwesen von Claire und ihrer Familie. Der vagabundierende Planet Melancholia nähert sich der Erde. Claire befürchtet, dass er alles, was sie liebt, zerstören könnte. Ihr Mann beruhigt sie. Die Wissenschaftler haben berechnet, dass er vorbeifliegen wird. Und Justine? Diese sehnt sich nur den Weltuntergang herbei. Sie weiß auch, dass er geschehen wird. Melancholia ist ein pathetisches, schweres Mentalgemälde. Die Geschichte einer individuellen Traurigkeit, die alles in den Abgrund reißen kann, darf und muss. Lars von Trier kreuzt hier seinen holprigen Dogma 95 Naturalismus mit einer fast schon opernhaften, düster-romantischen Atmosphäre. Haut daneben ein paar Spitzen gegen die Gesellschaft raus und lässt die Erde in elegischen Bildern zugrunde gehen. Maya, wie war denn der Weltuntergang für dich? Pathetisch, langweilig und zu lang. Ja, so ein Planet braucht halt eine Weile. Natürlich. Ja, schon, aber dazwischen könnte man sich ja vielleicht mal unterhalten. Aber nein! Warum? Man kann sich auch blöd angucken die ganze Zeit. In der Gegend rumstarren und rumleiden. Es war kein Weltuntergang im Roland Emmerich-Sinne. Das ist keine großen Explosionen. Na doch, ganz am Ende. Ja, aber die sehen wir nicht mal richtig. Ein kurzes Fegefeuer. Ja gut, ich meine, wenn wir mal vom Realismus absehen, also ich mag keine realistischen Filme im Sinne von, ich mag es nicht, wenn sie sich mit Realität befassen, aber ich finde schon, dass man mit Physik durchaus ein paar Punkte machen kann und so würde das nicht passieren. Wie würdest, hast du versucht rauszufinden, wie es wirklich passieren würde? Weil eigentlich, ich habe mir die ganze Zeit gefragt, wie viel Realismus steckt denn da drin? Was hat Lars von Trier da wirklich recherchiert? Und ich bin zu keinem richtigen Schluss gekommen. Also ich habe die ganze Zeit auf die Tsunamis gewartet. Ja, die Erdbeben. Ja, genau. Und in dem Moment, wo dieser Planet, der ja relativ klein ist und wahrscheinlich selber keine Atmosphäre hat, aber wo der in unsere Atmosphäre eintritt, sollte der zumindest einen ziemlich großen Teil der Atmosphäre absaugen und nicht nur im Vorbeifliegen mal kurz, sondern in dem Moment sollte denen definitiv die Luft ausgehen. Definitiv. Also physikalischen Realismus darf man nicht erwarten. Und alleine die scheiß Druckwelle. Ja. Die hat komplett gefehlt. Also, sorry, Physik, Mann. Lars. Es geht definitiv nicht um einen physikalisch realistischen Zusammenprall von zwei Planeten. Nee, es geht um einen Haufen Jammer. Aber man muss dazu sagen, dass vielleicht am Ende, es wird ja nicht wirklich gezeigt, welcher Moment das ist. Vielleicht ist das ja die erste Druckwelle. Vielleicht ist es ja noch nicht der wirkliche Zusammenstoß. Ja, da fehlt es aber schon zu nah. Die Explosion ist keine Druckwelle. Eine Druckwelle ist eine Druckwelle. Naja, aber er zeigt es ja nicht. Man kann es als Explosion interpretieren, was er da zeigt. Aber das, was er da macht, ist eigentlich nur ein großes Licht, das war's. Ja eben, wo soll denn das Licht herkommen? Licht kommt immer, wenn irgendwas verbrennt. Sprich Zusammenstoß. Eine Druckwelle brennt nicht. Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Astronomie-Podcasts. Ja, sorry, ich interessiere mich nur mal für Physik. Also. Okay. Also ich gebe Maya total den Punkt, Realismus darf man absolut nicht erwarten von diesem Film. Und ich glaube auch nicht, dass es darum geht, hier tatsächlich ein realistisches Szenario von einem vagabundierenden Planeten, der in unser Sonnensystem eintritt, darzustellen. Dafür ist das einfach viel zu abstrakt und viel zu sehr symbolisch auch gemeint. Natürlich. Das Ding heißt Melancholia und sie ist die ganze Zeit depressiv, vielleicht melancholisch. Ich finde deinen Begriff vagabundierend übrigens sehr süß. Ich stelle mir so einen Planeten mit so einem Säcklein auf dem Rücken vor. Der in den nächsten Zug springt, so schnell aufspringt auf den Güterwaggon. Ich glaube aber, dass es die korrekte Bezeichnung ist. Es ist tatsächlich die korrekte Bezeichnung. Okay, okay. Aber ich habe halt Fantasie, ja. Ja, aber in der Astronomie wird das, glaube ich, so genannt. Also, okay, das krass. Stimmt. Oh, wow. Okay, okay. Granted, Physik. Ich verstehe, was du meinst. Ja, das nächste ist menschliche Natur. Also, sorry, die Darstellung der Depressionen, da gehe ich ja noch mit. Aber der Rest, sämtliche Leute drumherum, benehmen Rest? Sich auch nicht wie Menschen. Es gibt so viel Rest gibt's gar nicht. Es gibt dieses Kind, was sich nicht verhält wie ein Kind. Es gibt diese Schwester, die definitiv auch ein Rad ab hat. Sämtliche Männer in dem Ding kannst du eigentlich komplett in die Tonne kloppen. Also, sorry, aber... Also Kirsten Dunst, in Ordnung. Gute Schauspielerin. Definitiv. Also meine erste Bemerkung zu dem Film war Kirsten Dunst. Okay, like her. Okay. Aber damit hat sich's dann auch mit den Positiven. Und Charlotte Gainsbourg spielt auch ganz fantastisch. Ja, furchtbare Frau. Wirklich? Boah. Also sie hat halt ein Abo auf diese Lars von Trier Filme und, ja. Und du magst halt Lars von Trier offenbar nicht. Ich hasse Lars von Trier. Da haben wir ja genau in die richtige Kiste gegriffen. Ich dachte, das war Absicht. Was hast du denn von Lars von Trier noch gesehen? Nüscht. Ach so, deswegen hast du Lars von Trier. Mir reichen schon die Ankündigungen von diesen Filmen. Also die Trailer sind schon ausreichend, um mir den Ärger hochsteigen zu lassen, um mich mit Brass zu erfüllen. Das ist alles so furchtbar. Kommen wir mal zur Eröffnungssequenz. Du hast gesagt, du magst Eskapismus. Mhm. Die ersten Bilder, diese Traumszene, die nicht so ganz aufgeschlüsselt wird, wo Justine in diesem Weltuntergangsszenario steht mit krasser, super, hyper Slow-Motion. Ich sehe deine Kritik auf der inhaltlichen Ebene. Auf der rein visuellen Ebene. Auf der rein visuellen Ebene habe ich auch ein paar Mal drin stehen, die Gemälde, die er malt, sind schön. Die stehen nur zu lange. Ja. Was ja natürlich schon Absicht ist in dieser Slow Motion. Aber du stehst doch im Museum auch eine Weile vor einem Bild, oder? Ja, im Museum. Aber ich habe es auf dem Beamer geguckt und ich hatte echt Spaß daran. Ich fand es wirklich toll. Deswegen sage ich ja, die Bilder sind an sich schön, aber da passiert nichts. Und dann immer wieder dieses ewig gleiche Musikstück darunter. Das ist Wagner, das gehört dahin. Ja, Tristan, ne? Das ist ganz wichtig. Ja, nee, wo wir zum pretentious Lars von Trier kommen, was ich auch sagen muss, Plor. Also ich finde Lars von Trier immer ziemlich pretentious. Definitiv, auf jeden Fall. Und es ist schlimmer geworden mit der Zeit. er war es in den 90ern noch nicht so krass, als er diese Dogma 95 Filme gemacht hat, die wirklich einfach nur realistisch sein wollten. Nein. Das ist eine andere Art von pretentious. Ja. Ist einfach nur anders. Aber irgendwann hat er die Oper für sich entdeckt und gerade mit dieser Depressionstrilogie definitiv. So klassische Musik, symbolträchtige Bilder, dann haut er zwischendurch immer noch so ganz knapp so ein bisschen seine politische Haltung mit rein, philosophiert so ein bisschen drumherum. Auf jeden Fall, Lars von Trier ist eine prätentiöse Sau. Das wäre ja kein Problem, wenn er sich dann auch dran halten würde, wirklich Oper zu machen und die Leute sich mal entäußern würden in irgendeiner Form. Aber da kommt ja nichts. Die schweigen sich die ganze Zeit nur an und gucken doof. Du fandst es tatsächlich unrealistisch, wie die Leute miteinander interagieren oder wie die Leute sich verhalten oder wie sie emotional drauf sind. Ich glaube, dass es Leute gibt, die so drauf sind, aber mit denen will man nichts zu tun haben. Ja. Also du willst sozusagen nicht noch einen Film darüber sehen, über Leute, mit denen du sowieso nichts zu tun hast. Nee, haben das Leben ist scheiße genug. Okay. Es ist okay. Ja tatsächlich so, diese Hochzeitsgesellschaft, das ist ja so ein krasses Gesellschaftsbild, was er da aufmacht. Ich meine, er hat teilweise schräge Typen, er hat vor allem viele selbstverliebte Typen, also vor allem ihren Chef, der ja die ganze Zeit den Slogan entlocken will und der wirklich sich die ganze Zeit so schmierig an sie ranmacht. Entlocken? Erpressen? Erpressen, ja. Genau. Aber ich finde, das ist eine tolle, natürlich etwas karikierte Charakterzeichnung von so einem schmierigen, öligen, reichen Werbefuzzi. Fand ich total krass pointiert. Das ist gut gemacht, ja. Der hat es auch gut gespielt. Also ich finde die Schauspieler sowieso alle wirklich gut, wirklich toll. Ich bin sowieso immer wieder erstaunt, was Lars von Trier für Leute rankriegt. Ja. Das ist unglaublich. Das ist, glaube ich, einfach sein Ruf, so einen Lars von Trier-Film mitzuspielen, heißt, sich schauspielerisch richtig verausgaben zu dürfen. Und das machen die auch. Also na klar, sie schweigen sich an, aber sie haben auch viel innere Spannung. Auch Kiefer Sutherland als der Ehemann von Claire, der so als eiskaltes Arschloch rüberkommt, ist doch, also man liebt es, ihn zu hassen, oder? Es ist krass. Moment, der Ehemann von Claire, ich muss nochmal zurück zu Arbeitgeber, weil ich wohne mit einem Werber zusammen. Ja. Unsere einhellige Meinung zu der Art und Weise, wie dieser Typ redet und wie der sich mit seinem Untergebenen da unterhält. Gespräch mit dem Arbeitgeber und neuem Kollegen. Was soll der Scheiß? Keiner redet so. Nein, auch nicht in der Werbung. Klischee-Scheiße. Ja, da muss ich auch leider recht geben. Es ist mir auch aufgefallen, dass die Terminologie und die Art und Weise, wie sie miteinander reden, nicht wirklich zu dem passt, was Werber und so diese Werber sind Menschen. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen holzschnittartig. Ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob das Erwerber ist, ob das so zentral ist, so wichtig ist. Ich sehe tatsächlich die erste Hälfte, wenn diese Hochzeitsgesellschaft vorgestellt wird, wenn diese einzelnen Leute kommen, sich miteinander unterhalten, auch als riesige Farce. Das ist satirisch überspitzt, das sind total schräge Typen, das sind merkwürdige Leute. Da ist ihr Vater zum Beispiel, der sich total albern verhält. Da ist ihre Schwester, da ist der Mann, der die ganze Zeit sagt, jetzt mach uns keine Szene, jetzt mach uns kein Theater, obwohl sie einfach nur traurig ist ein bisschen. Ja, genau. Ein bisschen traurig ist auch eine gemeine Formulierung, aber ja. Satirisch überspitzt? Satire ist ein Element, was mit Humor zu tun hat. Die fehlt dem Film, aber völlig. Da ist überhaupt kein Humor drin. Das ist nicht lustig. Ich musste tatsächlich ein paar Mal schmunzeln in dieser Eröffnungssequenz. Gerade diese Darstellung der Hochzeit mit diesen, auch so diesen satten und reichen Leuten. Ich würde gerne noch eine weitere Ebene in den Ring werfen. Eigentlich geht es ja um ihre Perspektive auch. Also natürlich, vielleicht ist die Gesellschaft nicht so schweigend, wie du es wahrgenommen hast und nicht so, aber so wie sie das wahrnimmt, durch ihren Filter ist, finde ich, das sehr gut dargestellt. Und die schweigen ja nicht. Das Problem, nein, aber das Problem ist alles gedämpft. Das Problem mit diesen Leuten ist, dass die zwar reden, aber nur blöd sind. Ja, aber durch ihre Augen natürlich. Aber sie wird doch am Anfang als totaler Airhead dargestellt. Also die Nummer alleine mit dem Auto ganz am Anfang, wo sie ja nicht um diese scheiß Kurve kommen und sie dann dagegen irgend so ein Poller fährt und die ganze Zeit kichert und was soll der Mist? Sie spielt die Rolle, die erwartet wird. Ja, das ist genau die einzige Zeit, wo sie es noch schafft, diese Rolle aufrechtzuerhalten. Ja, und das Erste, was sie macht, nachdem sie 2 Stunden zu spät zu ihrer eigenen Hochzeit angekommen ist, ist in den Kackstall gehen, um das Pferd zu begrüßen. Was? Ja, weil das ist, was ihr wichtig ist tatsächlich. Das ist ihr viel wichtiger als das Fest. Das ist ihr viel wichtiger als das, was arrangiert wurde. Natürlich, sie liebt das Pferd. Ja, und? Es gibt wenige Bezugspunkte, die sie hat zur Welt. Und der eine ist das Pferd und der andere ist ihr Enkel. Deswegen will sie bei der Hochzeit auch ihren Enkel zu Bett bringen. Enkel. Enkel. Ihren Neffen. Deswegen will sie den auch zu Bett bringen. Deswegen nimmt sie sich für ihn auch nochmal Zeit, weil sie hat ein paar Bezugspunkte zur Realität, aber die werden ihr ständig abgekappt, eben durch diese Gesellschaft, vor allem durch ihren Schwager. Also es tut mir leid. Depression ist eine schwere Krankheit oder je nachdem, wie der Schweregrad ist, aber ja. Depression ist furchtbar, aber deswegen verlierst du nicht den Bezug zur Realität. Also das stimmt auch nicht. Nicht ganz, in dem Maße. Aber du hast, ich finde, auch aus eigener Erfahrung muss ich mal sagen, dass ich das Gefühl habe, dass dieser Film, und Lars von Trier ist ja nun wirklich First-Hand-Experience, der ist auf die Idee des Films gekommen, weil er in einer Sitzung mit seinem Psychiater saß, wegen seiner eigenen Depression. Und ich finde das Bild, was er da aufmacht und die Erzählweise, die er macht, sehr treffend. Von dem, was sie so tut im späteren Verlauf, ja. Nicht von dem, was sie tut, sondern von dem, was der Film an Gefühl vermittelt. Ja. Durch die Inszenierung und durch das, was passiert und wie es passiert. Auch Dinge, die sie tut oder über die später geredet wird. Im späteren Verlauf, okay. Aber warum sollte die sich diese Hochzeit aufdrücken lassen? Warum sollte sie überhaupt heiraten wollen? Warum sollte sie auf der Hochzeit dann plötzlich feststellen, oh, das ist ja jetzt doch nicht so meins. Das ergibt keinen Sinn. Da ist ja vorher was passiert, theoretisch. Mhm. Sie ist ja da nicht reingeworfen worden, sondern da gab es ja eine Entwicklung hin. Mhm. Das heißt, diese Hochzeit so wäre niemals passiert. Und dieses Verhalten auf der Hochzeit, es tut mir leid, aber auch ein depressiver Mensch ist in der Lage, sich gesellschaftskonform zu verhalten oder sich aus solchen Situationen fernzuhalten. Aber die herzustellen und dann diesen Quatsch da abzuziehen, die Nummer mit dem Golfkart, wo sie dann irgendwie auf den Golfplatz rausfährt und da rumsitzt, das sieht so aus, als würde sie kacken. Also, was soll das? Sie pullert, glaube ich, tatsächlich. Ja, genau. So, habe ich auch so gesehen. Sie uriniert auf den Rasen. Ja. Wozu? Ich denke, es ist natürlich schwer, von der Depression zu sprechen, weil Depressionen haben einfach für verschiedene Menschen total verschiedene Auswirkungen. Mhm. Ich habe ihre Situation so gedeutet, dass sie einfach viel zu schwach war, um sich gegen das alles zu wehren und dass sie es einfach nicht geschafft hat, da die Hand zu heben und zu sagen, ey, das ist mir zu viel, sondern sie hat sich irgendwie diesem Druck gebeugt. Und es wird ja in dem Film auch die ganze Zeit gezeigt, dass von außen immer wieder dieser Druck kommt, dass ihre Schwester sagt, wir haben dieses große Fest vorbereitet, dass ihr Schwager sagt, ey, ich habe die Taschen aufgemacht, das war total teuer. Und sie ist einfach, ja, fast ohnmächtig. Und es gibt dann ja auch diese Befreiungsschläge. Und das ist tatsächlich, das sind die Momente, wo sie es schafft, irgendwie da auszubrechen und auch sie selbst zu sein. Das ist, wenn sie zum einen, wenn sie dann Sex mit ihrem neuen Kollegen hat, dieser krasse One-Night-Stand einmal auf dem Golfplatz. Ja, der total nach Sex aussieht. Der war so, das war das Unerotischste, was ich je gesehen habe. Ja, definitiv. Oh, dann hast du aber noch nicht viel das von Trier gesehen, wa? Den erotischen Sex hat sie nachher mit dem Planeten, ne? Ja, genau. Wenn sie im Licht des Planeten liegt und sich von dem quasi verführen lässt, das ist die erotische Sexszene eigentlich, wenn sie sich wirklich dieser Melancholie oder Depression hingibt. Mhm, ja. Und dann natürlich das Zweite ist der große Eklat, wenn sie dann ihren Chef vor den Leuten, die da sind, komplett zur Sau macht und einfach das ausspricht, was sie offensichtlich die ganze Zeit gedacht hat. Da ist die nächste Frage, warum hockt ihr gerade so und gerade noch Ehemann derzeit in dem Zimmer rum? Warum ist der nicht mit rausgegangen? Das habe ich mich auch gefragt, ja, das stimmt. Also warum verlassen die ihre eigene Hochzeit? Was ist denn das für ein Quatsch? Naja. Während die Gäste draußen sitzen und Suppe essen? Also was ich glaube, was du nicht geschafft hast und was ich verstehen kann, dass man das vielleicht nicht schafft, wenn man nicht vom Rest des Films überwältigt wird, dass man dann anfängt, zu sehr in der Narrative zu versuchen, Logik zu finden und zu sehr drin gefangen ist, das auseinanderzunehmen und zu gucken, komme ich da logisch durch den Film? Eigentlich muss man gefühlt durch den Film kommen. Das Ding ist, natürlich habe ich angefangen zu nitpicken, weil innerhalb der ersten Stunde wird mir ja nicht gesagt, was der Scheiß soll. Ja, das stimmt. Aber was erwartest du, dass Lars von Trier mit einem Textbuch kommt und sagt, so, liebe Maya, hier ist die Anleitung für diesen Film? Ich erwarte, dass mir gezeigt oder zu Bewusstsein gebracht wird, worum es eigentlich geht und was der Scheiß soll. Ich glaube, da steht Justine am Anfang, es geht um sie. Nein, Moment. Noch ein Stückchen vorher. Er sagt uns, worum es geht. Er sagt uns, guck mal, hier sind zwei Planeten, die kollidieren jetzt. Ja, wir wissen von Anfang an, dass das Ende sein wird, okay. Aber was hat das mit einer Hochzeit zu tun? Wer sind diese Leute? Warum sollte mich interessieren, was diese Leute machen? Es ist mir scheißegal. Alle Figuren in der ersten Stunde gehen mir sowas von am Arsch vorbei. Und auf den Sack. Die Mutter ist auch nicht zu ertragen. Der Einzige, der noch einigermaßen okay ist, ist der Vater. Das stimmt. Mit den Löffeln. Ja, John Hurt ist großartig. Ja, der sich dann später als Arschloch rausstellt, weil er ja einfach abhaut. Ja, das fand ich auch nicht so geil. Ja. Also, es ergibt alles keinen Sinn und du kriegst keine Erklärung für das Ganze. Naja, ich verstehe, also es würde dir sozusagen auch helfen, auch um zu verstehen, warum die Hauptfigur überhaupt diese ganze Hochzeit mitmacht, wo sie doch eigentlich gar keine Lust darauf hat. Du bräuchtest eigentlich mehr Vorgeschichte und Background-Story für alles, um zu verstehen, wer warum was macht. Ja, oder irgendetwas, was mich emotional an irgendeinen Charakter andocken lässt, sodass ich ein Interesse dafür entwickle, was derjenige da eigentlich tut und was ihm passiert. Aber die Kamera ist doch die ganze Zeit so nah an Justine dran. Wir sehen die ganze Zeit diesen Kampf, den sie in sich trägt und den sie mit sich ausmacht, ihre Müdigkeit, ihre Schwäche. Aber wir wissen nicht, wieso. Aber reicht das nicht in dem Moment einfach, dass dieses Gefühl, das sie hat, dass das durch die Bilder vermittelt wird und durch ihre Art, sich zu verhalten und zu bewegen? Die Art und Weise, wie sie vorgestellt wurde, war ja als totaler Airhead. Sie kommt also, mal abgesehen von dem ersten Bild, wo sie gleich Fresse zieht und so. Also wir wissen schon, dass sie später Fresse ziehen wird. Aber sie wird als totaler Bimbo dargestellt. Als so ein happy-go-lucky, rumspringendes Springensfeld-Dingens. So. Und ja, sie guckt dann hin und wieder mal komisch und alle erzählen ihr, sie soll keine Szene machen. Aber wir wissen nicht, was für eine Szene und wieso und wie sie darauf kommen. Wir sehen nur Dinge auf sie einstürmen, aber wir wissen halt nicht, was in ihr vorgeht. Überhaupt nicht. Krass, ich habe sie gar nicht so gelesen. Ich fand das, was sie am Anfang ist, dieses, was du als Airhead bezeichnest, dieses fröhliche, gackernde und alberne, das war einfach das, was diese Rolle, die sie für ihren Mann spielt oder die sie versucht zu spielen. Und ich finde, schon in den Anfangsszenen, wenn sie in dieser Limousine sitzen, merkt man, dass da irgendwie so ein Schatten drüber ist, ja. dass da irgendwie ein innerer Kampf stattfindet. Kirsten Dunst spielt das fantastisch, wirklich. Dieses ständig merkt man durch so kleine Gesten und durch so kleine Entgleitungen des Gesichtes, dass sie einfach nicht so ist, wie sie sich gerade gibt und dass sie eigentlich unglücklich ist, dass sie da nicht sein will. Kirsten Dunst spielt das sehr gut. Das sage ich ja gar nicht. Ich mecker nicht an ihrem Schauspiel rum. Ich mecker daran rum, dass uns die Informationen fehlen. Wir wissen nicht, wer sie ist. Wir wissen nicht, was sie mag. Wir wissen nicht, was sie nicht mag. Wir haben für sie einfach überhaupt kein Gefühl, was sie für ein Mensch ist. Und die Informationen, die wir kriegen, kommen viel zu spät und sind viel zu spärlich. Aber wir wissen, wie sie sich fühlt. Und das, finde ich, ist das Entscheidende. Aber wir wissen nicht, warum sie sich so fühlt. Ist das so wichtig in dem Moment? Ja! Also natürlich, in jeder Filmschule, Hochschule würdest du gesagt bekommen, erklär uns bitte, warum die Figur sich so fühlt, wie sie fühlt, damit ich andocken kann als Zuschauer. Ja. Aber Filmhochschulen vermitteln auch so, dass die Formel, die dann alle verwenden, weswegen alle Filme gleich sind. Weswegen ich es eben erfrischend und schön finde, dass Lars von Trier das eben mal anders macht. Was heißt mal anders macht? Er macht es immer anders, aber ja. aber natürlich, klar, diese Formel gilt für die meisten Filme, ne? Man braucht das. Man braucht irgendwie einen Anknüpfungspunkt, ne, für eine Figur, damit man rausfindet, warum soll ich ihr überhaupt folgen. Ich habe nach 15 Minuten eine Marke gesetzt. I'm already bored. 15 Minuten. Oh, das davon ist hart. Sind 9 Minuten ja auch ohne Sprache. Genau, und dann 5 Minuten Limousine. Ja, genau. Und wenn ich nach 15 Minuten schon gelangweilt bin von dem Film, dann hätte man den vielleicht einkürzen können. Übrigens ganz kurz zu Kirsten Dunst. Die ist in das Projekt reingekommen, war nicht erste Wahl. Penelope Cruz sollte das eigentlich spielen. Ist dann aber rausgefallen, weil sie Pirates of the Caribbean gedreht hat. Und Kirsten Dunst hatte kurz vorher selber ganz große Probleme mit Depressionen. Und dann hat sie einen Skype-Termin mit Lars von Trier gehabt und dann haben die sich unterhalten. Und Kirsten Dunst hatte zwar Angst, hat sie gesagt, vor Lars von Trier, weil sie immer gehört hat, was für ein krasses Tier er ist, was er seinen Schauspielern so antut. Hat sich aber für sie anscheinend nicht bewahrheitet, sondern sie fand ihn ganz toll dann am Ende. Aber diese Erfahrung der eigenen Depression, finde ich, hat sie ganz, ganz großartig einfach mit in den Film gebracht. Ja, und wenn der Film nur aus dem zweiten Teil bestanden hätte, wäre das vielleicht auch okay gewesen. Ich muss auch sagen, ich finde den zweiten Teil tatsächlich irgendwie viel runder und man kommt viel mehr in dieses, auch auf das Ziel hin, weil man vergisst während der ganzen Hochzeitsgeschichte, worum es eigentlich gehen soll, nämlich, dass dieser Planet auf den anderen treffen wird und dass man hat tatsächlich, wie du sagst, Maya, am Anfang nicht so das, warum jetzt das? Ja, warum also, sollte mich das interessieren? Irgendjemanden muss ich zeigen, wenn ich zeigen will, dass die Erde untergeht, aber warum jetzt die ausgerechnet? Ich fand den ersten Teil tatsächlich stärker als den zweiten Teil, was aber auch vor allem daran liegt, dass ich diese Dogma 95 Gesellschaftsbilder total liebe. Ah, okay. Also es war ganz oft, dass ich mich an das Fest erinnert gefühlt habe von Winterberg, der ja so ein guter Freund war von Lars von Trier und der das radikal gemacht hat, einen 2-Stunden-Film einfach realistisch eine Hochzeitsgesellschaft zu zeigen, teilweise mit improvisierten Dialogen, teilweise auch mit satirischen Spitzen. Mhm. Und ich fand, das war total gut gemacht durch diese Brille von ihr, die depressiv ist, die sich nicht so richtig wehren kann, die dann aber doch versucht aufzubegehren. Mhm. Und vor allem immer wieder diese Kämpfe, diese kleinen Kämpfe, die sie auszutragen hat, insbesondere gegen den Schwager, der die ganze Zeit so latent Druck ausübt und auch so was krass Gewalttätiges hat. Mhm. Ich fand das, also ich fand es teilweise amüsant, gerade wenn die Gesellschaft zusammensitzt, man sieht irgendwie so diese reichen, satten Leute, die sich so an ihrem eigenen Reichtum ergötzen. ich fand es teilweise echt harten Stoff, wenn sie sich einfach nur zurückziehen will und eigentlich auf der Stelle einschlafen will und die Leute immer noch sagen, hey, jetzt komm, jetzt müssen wir nochmal die Torte anschneiden. Ich bin da voll mitgegangen. Also mich hat das auch wirklich, wirklich emotional bewegt. Ja, sorry, dann heirate nicht, Mädel. Also mich hat es auch emotional total bewegt. Aber das hat auch was damit zu tun, dass ich einen eigenen Erfahrungshorizont, was das betrifft, habe. Also da, ich glaube, wenn man von der anderen Seite kommt und dann nicht so einen Zugang zu hat, ist es vielleicht auch tatsächlich granted aber schwieriger. Aber das ist der Punkt. Ich habe den Zugang ja zu der Depression. Ich verstehe bloß nicht, warum sie sich dieser Situation dann überhaupt aussetzt. Vielleicht konnte sie nicht anders. Vielleicht war sie wirklich, vielleicht war das wirklich auch so eine Form von Lethargie und dass um sie herum viele Sachen geschehen sind und sie war einfach handlungsohnmächtig. Ich glaube, das kann ein Punkt sein von Depression, dass du es nicht mehr schaffst, einzuwirken auf die Außenwelt und zu sagen, stopp, es geht einfach nicht mehr. Sondern, dass du das halt so lange mitmachst, bis du dann brichst, was total schlimm ist, vor allem, wenn die Außenwelt so ignorant ist, wie halt hier dargestellt. Ja. Na, ich finde es schon sehr gut dargestellt auch. Auch für mich leitet es sich natürlich her, für mich leitet es sich wirklich her, das, was du sagst, Flo, dass man einfach, wenn man eine Depression hat, dass man nicht unbedingt in der Lage ist, immer in der richtigen Stelle zu sagen, halt, stopp, das will ich nicht. Halt, stopp! Aber dass man dann RTL 2 Referenz. Okay. Aber dass man dann wegwieselt und ein Bad nimmt, während seine eigene Hochzeit läuft. Ha! Ja, Depression hat viele Gesichter und man kann das nicht so in eine Schublade stecken und sagen, das ist alles so oder so. Und ich glaube, das ist schon sehr folgerichtig, wie sie das macht. Ich habe das auch schon erlebt. Also aus zweiter Hand nur, nicht als Selbstbetroffener, aber als im Kontakt mit Betroffenen, dass sie Verhalten einfach an den Tag legen, Rückzugsverhalten, das auf den ersten Blick ziemlich absurd und ziemlich ungewöhnlich wirkt. Ja. Na gut. Der zweite Teil heißt Claire. Nachdem im ersten Teil Justine so im Mittelpunkt stand, heißt der zweite Teil Claire. Und wir sehen eigentlich auch unsere Protagonistin aus dem ersten Teil durch die Augen ihrer Schwester so ein bisschen. Mhm. Aber ansonsten ist es doch nach wie vor die Depression von Justine, die sehr stark im Mittelpunkt steht. Ja, aber ich finde den Blickrichtungswechsel. Perspektivwechsel. Den Perspektivwechsel. Plor, danke für dieses wundervolle Wort. Du kennst immer so Worte, Plor. Ich bin ganz begeistert. danke für den Perspektivwechsel. Ich finde den Perspektivwechsel gut an der Stelle. Der bedeutet auch für mich, dass ich nochmal neu draufschauen kann und nochmal nachdem die Hochzeit vielleicht, wenn ich nicht so geneigter Zuschauer war, dass ich das hinter mir lassen kann und nochmal neu ansetzen kann. Poke, poke, na Maja, hinter sich lassen, poke. Naja, zumindest kam am Anfang des zweiten Teils dann endlich mal eine Erklärung. Weil bis zu dem Zeitpunkt wussten wir ja nicht, was angeblich mit Justine los ist. Und ich meine, Depression wurde nie gesagt, aber immerhin ill. Das war schon mal so ein Hinweis, worum es hier eigentlich geht. Hm. Weil im ersten, es wurde immer mal wieder angeteasert, dass gleich irgendjemand mit irgendwem redet und dann redete keiner. Und im zweiten Teil wird darauf endlich mal Bezug genommen. Hm. Nicht besonders gut. Also menschlich scheiße. Ja gut, okay, aber das zeigt der Film, ja. Aber offensichtlich will Lars von Trier halt nur über Scheißmenschen reden. Ja, mir fehlen auch die positiven Figuren bei Lars von Trier immer. Das muss ich schon sagen. Der Neffe. Der Neffe ist keine Figur. Das, ja. Der, die kindliche Unschuld. Von wegen kindliche Unschuld. Wie weit darf ich springen? Ich spring ruhig. Dieser Neffe am Ende, wenn sie da in den Hagel kommen und so. Der sagt nichts, der beschwert sich nicht, der reagiert nicht. Er ist völlig lethargisch. Kein Kind verhält sich so. Warum trägt die Mutter den durch den Hagel? Das Kind kann laufen. Weil es ein unglaublich schönes Bild ist. Ja. Aber es ergibt und das ist dann pretentious Lars von Trier, weil es ein schönes Bild ist. Aber es ergibt überhaupt keinen Sinn, diese unbewegliche Stoffpuppe durch die Gegend zu tragen. Das ist ein Kind. Das Kind hätte Fragen. Das Kind würde rausfinden wollen, was der Scheiß soll. Aber nein, es ist völlig lethargisch und lässt sich von Mama durch die Gegend buckeln. Was soll der Mist? Ich glaube, ein motzendes und maulendes Kind hätte dem Film nicht gut getan. Ich glaube schon, dann wäre endlich mal was passiert. Dieses Kind ist die die ganze Zeit völlig lethargisch. Es verhält sich überhaupt nicht wie ein Kind. Was ist mit dem Kind nicht in Ordnung? Zu viel Ritalin. Ja, wahrscheinlich. Also zugedruckt, das würde ich noch glauben, ja. Weil alles andere ergibt überhaupt keinen Sinn. Kommen wir zu Claire. Claire findet ihr auch, so, auch unsympathisch. Nein, ich bin bei dir gar nichts. Ich bin bei dir, das Kind ist tatsächlich merkwürdig. Ich glaube, das Kind ist... funktioniert tatsächlich als Symbolbild, zu dem Claire noch irgendwie einen Bezug hat und der einzige Mensch, für den sie irgendwie noch so was wie wirklich Gefühle und Sorge aufbringen kann und der einzige Mensch, der verhindern könnte, dass sie will, dass die Welt untergeht. Ob sie will, dass die Welt untergeht oder nicht, ist an der Stelle scheißegal. Die geht unter, Punkt. Das ist total wichtig. Also es ist für die Erzählung des Films schon wichtig. Es ist ihr Weltuntergang, genau. Melancholia ist der Planet, den sie hervorgerufen hat. Bad. Kommen wir zum philosophischen Unterbau dieses Films. Ich glaube, ich habe es im Eröffnungstext schon gesagt, natürlich ist der Film auch ganz stark ein Symbolbild dafür, wie eine Depression sich auf die Außenwelt auswirkt und ihre Depression, weil irgendwie nicht richtig darauf eingegangen wurde, weil nicht vernünftig damit umgegangen wurde, reißt alles mit in den Abgrund. Ja. Das ist, der Weltuntergang ist eine persönliche Apokalypse, das ist die Apokalypse von Justine. Okay, symbolisch meinetwegen, aber an der Stelle frage ich, wo ist der Realismus? Also wenn man schon sich über Depressionen äußern will, durch Depressionen geht die Welt nicht unter. Derjenige, der depressiv ist und mit dem nicht richtig umgegangen wird, ist derjenige, der untergeht. Alle anderen leben normal weiter, besonders wenn sie solche Arschlöcher sind wie in diesem Film. Ja, aber wenn wir den ganzen Film so lesen, dass wir das durch ihre Augen sehen, dass es ihre Welt ist, dann ist es natürlich, dann ist auch die Hochzeit wieder folgerichtig. Wie sie erzählt ist, weil sie nicht realistisch, sondern einfach einmal drauf ist, jedes Mal, wenn... Und woran stirbt ihre Familie? Aber natürlich hat auch Depression eine starke Auswirkung auf die Außenwelt. Also ich meine, dazu gibt es doch auch Studien, dass Kinder von Depressiven tendenziell auch eher zu Depression neigen oder dass Partner von Depressiven auch eher zu Depression neigen oder eine Depression kriegen können. Also Depression hat eine Auswirkung auf die Außenwelt. Weil sich die Außenwelt um den Depressiven schert. In diesem Fall ist das aber nicht der Fall. Ich glaube selbst, also auf jeden Fall ist es ein guter Punkt, aber ich glaube auch, selbst wenn sich die Außenwelt so arschig und ignorant verhält wie in diesem Fall, kann eine Depression nicht komplett an ihr vorbeigehen. Ich würde völlig davon weggehen, die Außenwelt als realistische Darstellung zu sehen. Das ist ihre Perspektive. Dann frage ich dich, warum hat Claire Angst vor dem Planeten? Ja, ich will zu Claire kommen, unbedingt. Wir müssen über Claire reden. Ich meine, dass Claire Angst vor einem Planeten hat, der zumindest nah an der Erde vorbeifliegt, da hat sie vollkommen recht. Gravity is a bitch. Ja, ja. Also, ich meine, das Ding ist so groß wie der Mond oder größer wahrscheinlich sogar. Mhm. Und wir wissen, was der Mond für Gravitationsauswirkungen auf die Erde hat. Ja, ja. Also insofern, ja, dieser Planet, wenn es realistisch dargestellt wäre, hätte definitiv Auswirkungen. Und da dürfte man definitiv Angst vor haben, weil also in dem Film passiert nichts, aber was passieren würde, ist Erdbeben, Flutwellen und ein Haufen Roland anderer Emmerich. Scheiß. Ja. Ja. Das ist das Schlimmste am Weltuntergang. Roland Emmerich kommt und hält die Kamera drauf und sagt, 2012. Aber Roland Emmerich macht es wenigstens so, wie wäre. Oder zumindest näher dran. Naja. Näher dran als Lars von Trier. Vielleicht. Also, tut mir leid, aber an der Stelle, ich musste immer wieder mein Bedürfnis nach Physik unterdrücken, weil dieser Planet einfach nicht das macht, was er soll. Was ich allerdings schön fand, war dieser komische Stock mit dem Draht dran. Das war eine hübsche Idee. Das war eine hübsche Idee. Also ich würde es wirklich nur als Depressionssymbolbild lesen, den ganzen Film. Ich würde dem gar keinen Realismus, was außerhalb eines depressiven Kopfes passiert. Ich will jetzt endlich über Claire reden. Ja, lass uns über Claire reden. Los. Also, ich glaube, was oft übergangen wird in dem Film ist, wenn drüber gesprochen wird, weil Justine so im Mittelpunkt steht, dass Claire offensichtlich auch irgendeine Form von depressiver Störung hat. Mhm. Oder eine Angststörung. Und eine Angststörung, habe ich auch geschrieben. Angststörung, gerade was der Planet betrifft, der kommt, was sie dann panisch recherchiert. Und sie hat eine Form von depressiver Störung bzw. ein Umgang damit, für den Claire ja mehr oder weniger eigentlich nur Verachtung übrig hat. Immer wenn sie irgendwie sich so, ja, Claire flüchtet sich offensichtlich in so Sentimentalitäten. Und wenn sie dann zu Justine sagt, komm, lass uns auf der Terrasse sitzen. Ja. Und Justine sagt, warum sollte ich? Yeah. Fuck you. Und das finde ich total spannend am zweiten Teil, dass diese beiden Arten, mit der eigenen Traurigkeit umzugehen oder der eigenen Angst oder der eigenen Depression oder wie auch immer man es nennen will in dem Fall, dass die so unterschiedlich sind und gegeneinander gehalten werden. Ich glaube, mit Claire wollte Lars von Trier eine Art Kontrastfigur schaffen, die wahrscheinlich den schlechteren Umgang hat mit irgendeiner Form von depressiver Erkrankung oder mit Angststörung als Justine. Ja, weil sie sich damit nicht auseinandersetzt. Ja, tut mir leid. Also ja. Claire ist diejenige, die realistischer ist. Ich meine, Charlotte Ginsburg, aber egal. Claire reagiert so, wie man reagieren würde. Oh, scheiße, Planet auf Kollisionskurs. Das ist, versetzt euch mal in die Lage. Würdet ihr da nicht gucken? Oh, Kacke, trifft uns das Ding? Oh, ich fasse es nicht, dass du Charlotte Ginsburg nicht magst. Ich fasse es einfach nicht. Die spielt doch so, also, großartige Schauspielerin. Die spielt immer dasselbe. Spielt immer dasselbe, bei Lars von Trier wahrscheinlich, die, die ja. Die hat immer diesen verknatzten Ausdruck. Also, ein kleines bisschen muss ich Maya diesen Punkt geben. Ich finde sie toll, aber sie ist eine, die tatsächlich immer sehr nah am gleichen Charakter arbeitet. Also und es ist wahrscheinlich kein Charakter, den man mag. Aber wenn du zum Beispiel ihre aggressive Rolle, fast schon animalische, atavistische Rolle aus Antichrista dagegen hältst, das ist nur eine Variante. Aber hier ist es eher so eine sentimentale Lethargie. Ja, und bei Antichrist ist sie wirklich nach innen und auf der anderen Seite geht es nach außen, aber es ist im Prinzip das gleiche Gefühl. Ja, finde ich auch. Irgendwie sehe ich bei ihr auch nicht so die Diversität, aber die brauche ich bei ihr nicht unbedingt. Na, vor allem, was alle Figuren in dem Ding nicht haben, ist Reflexion. Ja. Ja, aber das ist ein guter Punkt, ganz auf jeden großes Fall. Thema für wahnsinnig viele Filmemacher. Sehr viele Filme funktionieren nur, weil die Idioten sich nicht... Ja, weil keinerlei Selbstreflexion vorhanden ist. Ja, und das ist immer lazy, das stimmt. Also tatsächlich, manchmal nervt es mich bei Filmen, wenn man denkt, nee, jetzt ein bisschen Reflexion würde jetzt einfach alles auflösen, dann ist der Film nicht gut gemacht. Das nervt mich tatsächlich total oft bei Mystery-Filmen auch, wenn die Charaktere nicht drüber reden, was Mysteriöses passiert ist. Oder sowas Dummes wie, komm mit und dann zeige ich es dir, wo man weiß, das ist nur, damit das Publikum noch einen Spannungsmoment hat, anstatt zu sagen, ey, da drüben ist ein Monster. Genau, die Ausrede ist immer, naja, sonst funktioniert die Story nicht. Ja, da musst du Story umschreiben, also sorry. Ja, ein bisschen mehr Hirnschmalz. Ja, ich glaube, das ist eher ein Problem des Genre-Kinos. Ich glaube, das ist eher so ein Problem von Science-Fiction-Filmen, von Mystery-Filmen, von Horror-Filmen, dass die Leute nicht sagen, mir ist das und das passiert, unglaublich, was ist dir gerade passiert? Ja, aber genau, mir ist dasselbe passiert. Ja. Fügen wir das Puzzle zusammen. Das wäre logisch, so müsste es eigentlich sein. Und es gibt auch solche Filme, auch im Genrefilm. Ja, gibt es, aber viel zu selten. Aber dieser Film ist, aber bei diesem Film brauche ich das nicht. Bei diesem Film, ich finde, dieser Film ist zu sehr, das ist dann halt auch zu sehr Symbolismus, auch zu sehr Surrealismus, als ich das erwarten würde, dass die Figuren sich auseinandersetzen mit dem, was passiert, wie man es realistisch erwarten dürfte. Darf ich noch einen anderen Kritikpunkt anbringen? Ich habe dir am Anfang gesagt, du musst sagen, und wo wir schon dabei sind, wenn du dich richtig aufregst. Nee, das war viel zu höflich. Den hier kann ich auch sehr ruhig anbringen. Das Problem ist, ich habe die Hälfte von dem Ding auf Englisch geschrieben, weil wir haben den Film natürlich auf Englisch geguckt. Ja, klar, ich auch. Ja. So, also erstens mal, Shaky Cam. Oh ja. Oh, ja, lass uns über die Shaky Cam reden. Großartig, ich liebe sie. Dogma 95 Style, total toll. Nein, verwackelt. Schlechte Mischung, ganz schlechte Mischung. Es passt nicht zusammen. Du hast einerseits diese gestylten Shots mit diesen Gemälden und dann dazwischen diese scheiß Shaky Cam. Ja. Jetzt entscheid dich doch mal. Wisst ihr, wie das gedreht wurde? Der Kameramann Manuel Alberto Claro hat im Interview gesagt. Er stand auf einer Schüttelplatte. Nein, Lars von Trier hat eine sehr spezifische Herangehensweise, wie er sich Bilder vorstellt. Mhm. Und Lars von Trier hat immer am Anfang von 10 gesagt, lass mich mal machen, hat die Kamera genommen und ist dann rumgelaufen zwischen den Darstellern und hat dann zu seinem Kameramann Claro gesagt, so bitte, jetzt bist du dran. Und der hat versucht, genau dasselbe zu machen. Genau dasselbe machen, Dann haben sie die Szene nochmal gedreht und der Kameramann ist dann so wahrscheinlich halb trunken rumgestolpert, wie davor Lars von Trier sich durch das Szenario bewegt hat. Ja, und das finden wir gut, ja? Ich finde die Mischung total geil. Ich stehe aber auch auf diese wackeligen Dogma 95 Bilder. Ich finde, die haben was. Die haben irgendwie was definitiv dir kann übel werden dabei. Du hast das Gefühl, es ist total nervig, weil du gerade nicht weißt, warum der Kameramann über ein Tischbein gestolpert ist. Zumindest wirkt es manchmal so. Aber gleichzeitig sind die so krass immersiv, die ziehen mich so rein in das Geschehen. Nee. Also mich holen die raus. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das anzuschauen. Wenn du das auf einem kleinen Bildschirm schaust, ist das nicht so schlimm. Aber sobald du im Kino sitzt, wird dir schlecht. Ja, wird dir einfach schlecht. Ich will diese Wackelkamera nicht mehr sehen. Ich will die nicht immer sehen. Ich finde die in Actionfilmen meistens auch total nervig. Ich fand sie in dem Film super passend, weil sie den Figuren so krass auf die Pelle gerückt ist. Und wir sehen halt wirklich das Gesicht von Kirsten Dunst viel zu nah, dann wird es ein bisschen unscharf, dann wackelt die Kamera vorbei und wir fangen was an. Das sieht aus wie eine technische Unsauberkeit. Ich finde es großartig. Vor allem aber so richtig absurd wird es halt dann, wenn alle Akteure stehen, die Kamera hinter jemanden eine Overshoulder machen könnte, die einfach nur, da muss man sich nicht mal Mühe geben, das nicht zu verwackeln, sondern es wird einfach absichtlich hin und her gerissen, die Kamera, obwohl du stationär bist, alle stationär sind. Es gibt überhaupt gar keinen Grund für eine Wackelkamera. Du wirst reingerissen und du wirst desorientiert. Fantastisch. Genau das Gefühl, was der Film erreichen will und was der Film damit auch erreicht. Und dann hat er eine Drohnenfahrt, eine ganz ruhige, übers Land drüber. Er schüttelt dich emotional hin und her. Nein. Nee, tut er nicht. Er nervt, er stört. Ja. Und das Geile ist dann im Kontrast dazu diese Eröffnungssequenz und die Endsequenz, diese super Slow Motion, die sie mit einer anderen Kamera aufgenommen haben. Ja. Ich finde es fantastisch. Diese Mischung aus, hier habt ihr Gemälde, hier habt ihr Kunst, die wirklich lange steht und jetzt rein ins Geschehen. Fantastisch. Ich bin hin und weg davon. Es ist kein Geschehen. Es geschieht ja nichts. Es geschieht so viel im Inneren der Charaktere. Und die Kamera kann natürlich nicht Kirsten Dunst in den Mund reinfahren und in ihr Gehirn filmen. Das wäre mal Kunst gewesen. Dann rückt sie auf die Pelle. Also, jetzt mal von der anderen Seite nochmal die Planeten, die mit einer Ruhe unbarmherzig aufeinander zurasen und dann abwechselnd mit dem Leben auf der Erde, das eben so shaky ist. Ich würde dem ein Konzept unterstellen, das ist okay. Wenn die Landschaftsshots nicht wären. Nein, aber das funktioniert auch, weil das dann wieder für dieses unaufhaltsam kommende Die kann referiert. Nicht schnell genug kommen. Aber ich find's einfach, nee, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will dem dann nicht zugucken. Das nächste Ding, der nächste Kritikpunkt. Justine Mondschein, das hattest du ja vorhin schon erwähnt. Natürlich ist sie nackt, weil Lars von Trier, selbstverständlich müssen wir die arme Frau ausziehen. Das Einzige, was ich dazu geschrieben habe, ist Halt, notice me, someone interpret me. Okay, aber das ist nicht besonders schwer, ne? Sie liebt diesen Planeten. Ja. Sie liebt das nahende Ende der Welt. Ja, eben. Es ist so offensichtlich, das hätte man sich sowas von schenken können, die Scheiße. Und das nächste Ding. Ja. Diese Leute tun den ganzen Tag nichts. Ja. Die sind ja auch total reich und keiner satt. Von denen tut irgendwas. Und das ist so eine Masturbationsfantasie von Menschen. So dieses, die Tage einfach mit nix tun und im Luxus verbringen. Sie haben diesen Luxus auch nicht irgendwie verdient. Der ist einfach da. Und sie machen irgendwas, künsteln in der Gegend rum, ohne sich in irgendeiner Weise am Fortkommen der Gesellschaft zu beteiligen. Es ist zum Kotzen. Ja, aber das zeigt der Film doch auch. Genau das will der Film ja auch sagen. Das ist fucking realistisch. Natürlich sind sie total vollgefressen. Sie haben einfach den Reichtum, den sie wahrscheinlich geerbt haben mit ihrem großen Landsitz. Und sie haben einfach nichts zu tun. Das sind auch Menschen, die, glaube ich, total gelangweilt sind vom Leben. Und natürlich, das ist die 1%. Das sind die Leute, die wirklich auch nichts machen für die Gesellschaft und auch nicht das Gefühl haben, noch was für die Gesellschaft machen zu müssen, sondern sich einfach nur an ihrem eigenen Reichtum ergötzen. Und wozu bilden wir die ab? Das interessiert die 1% überhaupt nicht, dass du dich über die aufregst. Und der Rest denkt sich einfach nur so, wozu? Wem nützt das? Wer hat da was von? Also zum einen sehen die 1% das schon. Auch die 1% gucken sich Filme an. Ja schon, aber das interessiert die doch nicht, dass sie da kritisiert werden. Vor allem bemerken sie es wahrscheinlich nicht. Sie sind über diese Kritik erhaben, sie haben Geld. Aber, also jetzt nicht bei Lars von Trier. In anderen Filmen, wenn man sowas abbildet, will man natürlich ein Ventil bieten. Man will sich darüber aufregen können. Man will einfach zeigen und alle sagen, ja genau, das kann super kathartisch sein. Es ist vielleicht auch so ein Stück Karma is a bitch. Also ich meine, die entkommen halt auch nicht der Depression. Ja, ne? Aber alle anderen Menschen auch nicht. Ja. Also Melancholia entkommt ja keiner. Das ist richtig, ja. Insofern. Vor diesem Planeten sind alle gleich. Ja, tatsächlich. Ja. Ihr Reichtum rettet sie nicht. Aber sie die einzigen, die du siehst, sind diese Wichser, die da rumhocken und nichts machen. Nächste Sache. Wer zum Teufel druckt Webseiten aus? Vollkommen berechtigte Frage. Nächster Punkt. Ja, also weiter nicht miteinander reden. Lars von Trier sagt ja, das sind Wichser. Natürlich sagt er, das sind Wichser. Und ich meine, er nimmt sich auch wirklich viel Zeit zu zeigen, warum der Schwager von Kiefer Sutherland gespielt so ein Arschloch ist. Die nächste Frage ist, mal abgesehen vom Webseiten ausdrucken, warum sagt sie denn ihrem Ehemann nicht, was sie da rausgefunden hat? Also warum befasst der Film sich eigentlich überhaupt nicht mit diesem Planeten, mit dieser Gefahr, die ja offensichtlich von Anfang an, also vom Anfang des Filmes klar war, warum reden wir da nicht drüber? Ich kann dir ganz genau sagen, warum wir nicht darüber reden, weil dann sofort die Gefahr besteht, dass man das in Frage stellt. Lars von Trier weiß ganz genau, wenn er jetzt anfängt, physikalische Sachen in den Raum zu werfen und irgendwelche tatsächlich realistischen Annahmen, dann wird der Film zerrupft. Der wird sowieso zerrupft und zu Recht. Das Ding ist, glaube ich, auch einfach, also Lars von Trier ist, und das kommt in dem Film noch krasser raus als in anderen Filmen, eigentlich so voll der Spiritualist. Ja. Und das ist auch so ein bisschen sein Schießen gegen die Wissenschaft. Ein Chauvinist ist er. Ja, das ist er auch. Aber der Mann von Claire verkörpert einfach so ein Bild von der Wissenschaft, die sagt, ey, alles gut, das ist fein. So der Hund, der in der brennenden Wohnung sitzt und sagt, alles ist okay, ihr müsst euch keine Gedanken machen. Und Claire sagt, nee, aber guck mal hier. Und Justine sagt, ich hatte Visionen, ich weiß, dass die Welt untergeht, aber die Wissenschaft sagt, alles in Ordnung. Und darf ich glaube, das kommentieren? Lars von Trier schießt einfach gegen die Wissenschaft. Also Lars von Trier schießt nicht nur gegen die Wissenschaft, gegen die er nichts zu schießen hat, der Volltrottel. Er schießt auch gegen Frauen. Also wir haben auf der einen Seite John, den Ehemann, der Sachen studiert und Sachen weiß und die Frau ja zu beruhigen versucht. So nach dem Motto, da passiert nichts, das wurde berechnet, da ist nichts. Während also er Dinge weiß und studiert hat, was er dazu studiert hat, wird ja auch nie genauer gesagt, ist die Unterhaltung der Frauen, dass sie Sachen fühlen. Sie haben irgendwelche Premonitions, irgendwelche Eingebungen, weil sie Frauen beschäftigen sich nicht mit Wissenschaft. Warum sollten sie auch? Fuck this shit! Also Punkt 1, definitiv, Lars von Trier ist ein Chauvinisten-Sexist, bin ich ganz bei dir. Aber John wird nicht als Sympathieträger inszeniert, nein, oder? John wird die ganze Zeit als das Zerrbild von diesen alten weißen Männern gezeigt, die sagen, hey, ich habe das studiert, ich weiß, was passiert, der Planet zieht vorbei, keine Sorge. Und er hat Unrecht, der Planet trifft am Schluss die Erde. Also wenn Lars von Trier was sagt in diesen Szenen mit ihm, so die Frauen haben recht. Ich hab das Gefühl, er lügt. Also der weiß ganz genau, dass der Planet drauf kracht. Okay, er bringt sich am Schluss um. Ja. Ja, aber er bringt sich ja erst um, nachdem er, also es gibt ja diese Szene, wo er dann plötzlich da sitzt und sehr wesensverändert da sitzt und er denkt, weiß. Ach du Scheiße. Und man merkt, okay, er weiß, das Ende naht. Aber das wusste er vorher nicht. Also, und das sind die ganzen Gespräche vorher. Also er lügt nicht. Ich glaube nicht. Seine Selbstsicherheit und Arroganz wird dir die ganze dann ist Zeit es komisch so als gespielt, weil es wirkt, als würde er lügen. Echt, ja? Hm? Also mir überhaupt nicht. Also ich hatte das Gefühl so, ja, was machst du da, Alter? Ich glaube, der spielt tatsächlich die Gefahren runter, weil er auch immer so diesen beruhigenden Habitus hat. So, ach ja, der zieht schon vorbei, der Planet. Aber ich glaube auch, dass er fest daran glaubt oder zumindest daran glauben will. Hm. Aber wie gesagt, ich finde, er ist halt einfach die Verkörperung von so einem alten männlichen Wissenschaftler, der glaubt definitiv zu wissen, was gesagt wird. Wo ist denn der Wissenschaftler? Er ist kein Wissenschaftler, natürlich nicht. Er hat doch Unrecht. Ja. Ja. Ja, gut, Wissenschaftler haben auch Unrecht häufiger mal. So funktioniert Wissenschaft. Mhm. So lange Unrecht, war, bis ja, es Gegenteil Unrecht haben, bis man dann irgendwann rausfindet, wie es wirklich ist. Das ist auch normal. Aber nächstes Ding. Life on Earth is evil. Warum sagen sie das, also warum legen sie ihr die Worte in den Mund, dass das Leben böse ist? Warum so draufgedrückt? Also ja, okay, ihr geht es schlecht und so weiter, aber muss sie deswegen sich in Kalenderweisheiten ausdrücken? Den fand ich auch platt. Ich bin ganz bei dir. Je nachdem, wie man drauf ist, macht man das, aber es ist natürlich auch nicht geil. Lars von Trier hat manchmal die Tendenz, wirklich flach zu werden mit seinem Symbolismus, das stimmt. Und einige Dialoge und vor allem Monologe von ihr sind auch so, wo ich dachte, oh, ich weiß nicht, versuchst du gerade wirklich intelligent zu klingen, weil es klingt einfach nur total abgedroschen. Ich habe ein weiteres Lob. Der Moment, wo der Planet am Horizont aufgeht, sehr schönes Bild. Aber wirklich, oder? Also visuell, hatten wir vorhin schon, visuell einwandfrei. Ich fand auch das sehr gut zusammengebaut. Also das Compositing von den Bildern ist wundervoll. Also wenn man mindestens eine halbe Stunde von diesem Film rausschneiden würde und ein paar Gespräche einbauen, dann könnte das ein guter Film werden. Was würdest du denn rausschneiden? Oh, aber das ist jetzt ein hohes Lob, Maya, von dir. Naja, das heißt, das Material an sich ist da. Die Umsetzung ist scheiße. Du würdest die Hochzeit rausschneiden und dann den Film anderthalb Stunden einfach... Ich hätte nicht mal was gegen die Hochzeit, aber ich würde wahrscheinlich ein bisschen Vorgeschichte reinbauen, sodass man die Hochzeit aus einer Perspektive sieht, aus der man versteht, worum es hier geht und auf wen wir achten sollen. Ich würde einen Teil der Gespräche rausschneiden, nämlich die absolut sinnlos sind. Also den Vater kann man sich zum Beispiel komplett schenken, weil der am Ende völlig inconsequential ist. Ich würde die Leute miteinander reden lassen und nicht immer nur aneinander vorbei und nicht immer nur in Kalenderweisheiten und wie gesagt mindestens eine halbe Stunde kürzen. Aber dann könnten diese Bilder zusammen mit dem Weltuntergang und dieser Unausweichlichkeit und so, das könnte was haben. Das könnte ein berührender, bewegender Film sein, der sowohl sich mit Depression vernünftig befasst, als auch mit dieser fiktiven Idee des Weltuntergangs. Könnte funktionieren, aber nicht so. Oh, das finde ich total gut. Wir kommen zu unserer Section. Maya fixt Melancholia für euch. Maya, nein, wirklich. Szene 1. Was sehen wir am Anfang? Oder du musst jetzt nicht ins Detail gehen, aber wir sehen, wie sie Justine, wie sie bei den Hochzeitsvorbereitungen ist oder wie sie ihren fast Ehemann kennenlernt. Oder was passiert am Anfang? Was erklärt uns diese Figur? Von mir aus könnten wir tatsächlich auch so einsetzen, wie wir einsetzen, also mit dem Weg zur Hochzeit oder so. Aber der Ehemann weiß, was sie für ein Problem hat. Oder er ist zu dem Zeitpunkt ja schon der Ehemann. Also der weiß Bescheid, die beiden haben miteinander gesprochen und er ist informiert. Ihre Anxiety ist so stark, dass sie eben nicht die ganze Zeit in dem Auto rumkichert oder so, sondern dass sie sich halt wirklich an den Nägeln kaut oder rumspielt oder an einem Gummiband rumzupft oder irgendwas. Wir wissen, okay, ihr geht's gerade wirklich nicht gut. Deswegen geht sie zu dem Pferd, um sich zu beruhigen und nicht mit Also wir sehen, sie versucht aktiv gegen ihre Depression und gegen ihre Anxiety in dem Moment vorzugehen. Und sie redet mit ihrem Ehemann auch drüber? Oder ja. Wie erfahren wir das? Okay, sie unterhalten sich auch drüber, dass es ihr schlecht geht oder dass sie sich unwohl fühlt. Hey, lass uns noch zum Pferd gehen, um mich zu beruhigen. Beziehungsweise sie sagt vielleicht nichts, aber er sagt, du, ich sehe, beruhig dich erstmal, nimm dir die Zeit. Er äußert Verständnis, er zeigt dem Zuschauer, was ihr Problem ist. Also sie zeigt und er redet darüber, was ihr Problem ist und sagt, du nimm dir alle Zeit, die du brauchst und so. Und er möglicherweise beim Ankommen bringt die Schwester zum Schweigen. So von wegen, ihr seid 2 Stunden zu spät. Er schiebt Justine in Richtung Stall ab und erklärt der Schwester, pass mal auf. Also erstens mal, du hast darauf bestanden, dass die Scheiße hier so groß aufgezogen wird. Wir wollten das nie. Zweitens, jetzt halte ich mal zurück. Ihr geht's gerade richtig kacke. Und wenn du willst, dass das funktioniert, dann hältst du jetzt gefälligst die Fresse. Oh, dann ist er aber schon eine krasse White-Knight-Figur, oder? Also, ja, genau. Wie kommst du dann dazu, dass sie ihn am Schluss verlässt oder gehen lässt, wenn er plötzlich so aktiv tatsächlich so ein verständnisvoller Typ ist. Ich sehe auch nicht ein, warum sie den unbedingt loswerden muss. Das ist doch viel stärker, wenn er da ist. Wenn trotz des emotionalen Haltes diese Depression am Ende gewinnt. Das ist wesentlich tragischer. Okay, Hochzeit. Wir schneiden den Vater raus, hast du gesagt? Ja, den brauchen wir nicht. Wir schneiden die Mutter raus, die fandst du doof? Ich finde die Mutter furchtbar. Aber die kann man als Figur benutzen, weil sie viel erklärt. Mhm, das stimmt. Wir verzichten auf den Pipi und den Sex auf dem Golfplatz. Aber definitiv. Was machen wir mit dem Chef von ihr? Der kann weiterhin scheiße sein, aber er ist wahrscheinlich nicht mit dem Ehemann befreundet. Okay, er ist nicht mit dem Ehemann befreundet, das kommt zum Eklat und sie verliert dann ihren Job? Oder naja, sie kündigt, ja. Okay, und das heißt, sie bleibt am Ende mit dem Typen verheiratet? Mhm. Aber er kann nichts machen. Aber er kann nichts machen. Also alles Verständnis hilft halt in letzter Konsequenz auch nichts, weil ihre Depression zu schwer ist. Er versucht den Anker zu spielen, aber er kann es halt auch nicht ändern und möglicherweise im späteren Verlauf kann er nicht mehr oder so. Das, also die könnten sich ja später trennen, aber ich verstehe nicht, warum das am Tag der Hochzeit passieren muss. Also das ist schlechte Planung, sorry. Okay, also wir werden... Zweite Hälfte, Moment, nein, noch nicht. Okay. Zweite Hälfte. Sie lebt mit ihm zusammen dann auf diesem Gutshof von dem Schwager? Entweder sie trennen sich am Anfang der zweiten Hälfte, weil es komplett schief geht. Mhm. Oder er weiß nicht mehr weiter und ruft die Schwester an oder die Schwester ruft ihn an und sie vereinbaren, okay, wir kommen jetzt zu euch zu Besuch. Also entweder er kommt mit oder er ist weg, aber wir haben einfach eine Person mehr auf dem Hof. Das Kind nölt mehr und ist mehr lebendig oder würdest du das Kind rausnehmen? Verhält sich wie ein Kind. Okay. Ja. Natürlich, das Kind stellt Fragen, das Kind nölt. Darüber würden wir auch unheimlich viel über die Situation selber erfahren, weil das Kind einfach mal Kind ist und fragt. Mhm. Also über das Kind wird uns quasi erklärt, was mit Melancholia los ist und genau. Weil die Eltern das Kind beruhigen und sagen, hey, ja, guck mal, es kommt ein Planet. Genau, also wir müssten diese von oben herab Nummer mit der Ehefrau nicht haben, weil das Kind fragt. Okay. Und dann setzen die Erdbeben und Stürme und whatever ein, damit es physikalisch realistisch ja. ist? Ja. Okay, das heißt, ist jetzt zum Actionfilm, oder? Also was machen sie dann? Fliehen sie dann? Haben sie einen Bunker? Haben sie? Du kannst nicht fliehen ja. vor einem Planeten. Da, ein Planet! Hier lang! Ich kenne eine Abkürzung, schnell! Deswegen, also das Ende könnte sogar so bleiben, wie es ist. Von mir aus bringt sich auch der doofe Ehemann von der Schwester um. Alles in Ordnung, können wir so lassen. Auch wenn ich nicht verstehe, warum er die Medikamente komplett alle machen muss und niemandem den Ausweg lässt. Weil er ein Egoist ist, wahrscheinlich. Ja, das ist ein Arschloch-Move. Das ist kein Egoismus mehr. Ich möchte gerne eine Frage anschließen. Würdet ihr, wenn das Ende naht, euch vorher umbringen? Oder wollt ihr das Ende miterleben? Ich will das miterleben. Ja. Das ging sehr schnell, Flor, die Antwort. Definitiv. Also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass es besonders schmerzhaft ist, wenn ein Planet mit der Erde kollidiert, weil das ist sowieso, dürfte sowieso zu schnell. Wenn du innerhalb von Sekunden verklüst, ist das, glaube ich, jetzt nicht so. Aber ich glaube eben nicht, dass es so ist, schlimmer. Wenn wir die Erdbeben haben vorher. Eben. Ich würde mich vorher umbringen. Also du musst halt wirklich damit rechnen, dann durch die Sintflut zu ertrinken, statt genau. von einem Planeten zermalmt zu werden. Also den Planeten kriegst du gar nicht mehr mit. Du bist bis dahin schon mehrfach draufgegangen. Ja. Entweder bist du erschlagen worden von dem Haus, was über dir einstürzt, oder du wurdest von einer Flutwelle hinweggerafft, oder du erstickst qualvoll. Also der Moment, wo das Ding aufschlägt und tatsächlich irgendwas brennt und der Blitz kommt, den erlebst du nicht mehr. Vielleicht mit du so einer, bist vorher tot. Vielleicht mit so einer Selbstmordkapsel, die ich irgendwie in den Zähnen hätte, wie die Spione das früher in den Filmen hatten. Ja, ja. Auch also, in der Realität auch tatsächlich. Ja. Dass ich jederzeit zubeißen kann, aber jetzt echt so das Beste verpassen? Ja, genau. Ne? Was heißt das Beste? Du verpasst einen Haufen Scheiße, bevor das Ding aufschlägt. Wie gesagt, den Aufschlag kriegst du gar nicht mehr mit. Aber ich glaube, das Naturschauspiel ist schon geil definitiv, anzusehen. Ja. Davon siehst du ja nichts. Also stell dir mal vor, ja, Planet kracht hier drauf in Berlin. Du siehst überhaupt nichts von dem Naturschauspiel. Was du mitkriegst, ist, dass hier auf einmal der Fußboden aufreißt. Na, du siehst schon noch also ich glaube schon, dass du das den Planeten siehst in der Größe am Himmel. Das kommt ein bisschen drauf an. Wenn du auf der anderen Seite der Erde bist, siehst du gar nichts. Stimmt. Verdammt. Und du meinst, hier in Berlin wegen der ganzen Lichtverschmutzung würde man das nicht so richtig sehen. Also da müsste man halt raus aufs Land fahren. Ich meine, man kann ja nach Brandenburg fahren, um das Ganze stimmt. zu sehen. Ja, wie gesagt, wenn du das Glück hast, dass der auf deiner Seite der Erde einschlägt. Ja, und ich würde auch nicht, na, obwohl, dann hast du aber auch mit den Tsunamis und so weiter erst einen Moment später ein Problem. Ist ja auch geil. Ja, ich würde auf jeden Fall, also ein bisschen was würde ich schon sehen wollen davon. Ich würde schon auch was davon ja. sehen wollen. Also das ist schon das Once in a Lifetime, oder? Genau. Und es ist doch egal, ich meine, ob du jetzt 5 Minuten länger lebst und vielleicht ein bisschen Schmerzen hast, ja. am Schluss bist du doch eh tot. Genau. Ja schon, aber hast du echt Bock unter Geröll elendig zu ersticken oder an zerquetschten Organen drauf zu gehen? Macht keinen Spaß und kann ein paar Stunden dauern. Das dauert ein bisschen, bis das Ding aufknallt. Also ich weiß halt nicht, wie das ist mit den zerquetschten Organen. Habe ich jetzt noch nicht am eigenen Leib erlebt. Tut aber wahrscheinlich weh. Wahrscheinlich, ja. Aber wollt ihr dann alleine sein oder wollt ihr mit einem Haufen Leuten, die in Amok laufen? Also ich das, oh Gott. Die Antwort liegt in der Frage. Gehst du jetzt auf The Purge oder was? Ja. Ist euch doch scheißegal, hey. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde mir lieber ein oder zwei Leute schnappen, von denen ich weiß, die fangen nicht an durchzudrehen und bringen sich gegenseitig um, sondern wir setzen uns dann zusammen auf einen Hügel in Brandenburg. Oh Gott, ist das sentimental. Du bist wie Claire. Verdammt. Ich würde sagen, oh Johannes, geh auf deinen Hügel in Brandenburg, ich mach was Besseres. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich würde mich bis zur Besinnungslosigkeit saufen und das Letzte, was ich trinke, enthält Gift. Hm. Ja, oh, besoffen ist eigentlich auch ganz gut. Ja, Heroin. Besoffen ist nicht schlecht, ja. Oder LSD oder so. Ja. Ja, irgendwas in der Richtung. Und deswegen habe ich auch den Hinweis, so saufen, gute Idee, würde ich auch machen. Was willst du denn sonst machen? Stimmt schon. Ich würde auch dem Kind was zu trinken geben, scheiß drauf. Nummer ist durch. Ich glaube, wir sind so abgedriftet, dass es Sinn macht, an dieser Stelle unsere Top-3-Liste zu machen. Oh mein Gott. Plur. Johannes, Jingle. Jingle, Top 3. Unsere Liste. Top 3. Top 3. So, was haben wir denn an Top 3 uns ausgedacht, Plor? Wir haben es tatsächlich, wir hatten Probleme, einen Top 3 zu finden. Also wir haben so ein bisschen länger drüber geredet und ich habe Top 3 traurige Filme vorgeschlagen. Du hast Top 3 Filme, die Maya ärgern, vorgeschlagen. Ja, und ich wollte mich unbedingt durchsetzen mit Top 3 Filme, die Maya ärgern, weil ich einfach zu viel Spaß daran habe. Ich finde es so geil, dass wir Melancholia wirklich genau deswegen gewählt haben. Ich habe, wie gesagt, ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass der Film zumindest so ins Mittelmaß rutscht bei ihr, weil es genug gibt, was das irgendwie rausreißt. Also ich habe grenzenloser Optimist. Ich habe viel erwartet, so das Prätentiöse und so, dass sie das kritisiert und auch, dass das nicht sonderlich realistisch, aber ich habe gedacht, so die Schauspielleistung und die Bilder und vielleicht auch ein bisschen der Pathos, der immer mal wieder durchkommt, dass der reicht, dass Maya sagt, ja, okay. Ich hasse Pathos. Angucken. Maya ist übrigens anwesend, wenn wir die ganze Zeit über Maya reden, ist auch ein bisschen komisch. Du hast Pathos? Ja. Das wird ein interessantes Gespräch über den zweiten Film für heute. Ja. Den kann ich verteidigen. Ich bin sehr gespannt. Okay, lass uns unsere Top 3 machen. Und zwar habe ich mich durchgesetzt mit den Top 3 Filmen, die Maya ärgern. Und Maya hat aber auch noch andere Listen gemacht. Du hast noch was dabei? Naja, wir hatten ja zwischendurch auch darüber gesprochen, dass wir traurige Filme, also Filme, die wirklich, die wir als traurig empfinden. Und die Top 3 habe ich auch bei. Du Overachiever, du. Was ist denn los? Die Liste war schon fertig, als wir uns dann doch für die andere entschieden haben. Ach so. Finde ich total gut. Ich glaube, ich habe keine Top 3 traurige Filme, aber ich könnte überlegen, ob es klappt. Ich glaube, 10 würde ich eher schaffen, so rauszuwerfen. Ich kann versuchen, Top 3 traurige 10 zusammenzustellen. Okay. Schnell improvisiert. Wow, das kriege ich nicht hin. Greif. Wow, okay. Ich improvisiere. Ich erfinde Filmnamen, okay? So. Okay, also Top 3 Maya-Ärger-Filme. Wer will denn anfangen? Leg los. Du offensichtlich. Ich habe noch keine Ziffern an festgelegt. Moment, ich habe ganz viele Filme, von denen ich denke, dass sie Maya vielleicht ärgern könnten. Und ich habe ein paar so Wildcards, von denen ich genau weiß, ob das wirklich stimmt. Oder ob ich mir da dir dann zu wenig zutraue oder zu viel zutraue, je nachdem. aber ich fange mal mit dem Obvious an. Und zwar hätten wir da Magnolia. Ja. Magnolia ist einfach so langsam erzählt. Und kennst du Magnolia? Ja, Magnolia ist einfach nur langweilig. Steht auf meiner Liste nicht drauf. Okay. Und du findest ihn einfach nur langweilig, aber er ärgert dich nicht. Nö. Meine Filme basieren größtenteils darauf, dass sie langsam erzählt sind. Aber ich dachte, das wäre so dein... Ich mag es nicht, wenn man mich langweilt, aber wenn man mir mit dummem Scheiß kommt, dann bin ich da sehr viel eher. Ah, sehr gut. Okay, Florian. Meine Nummer 3 ist, die kennst du wahrscheinlich gar nicht, die Filme Bigotten aus dem Jahr 1989. Ein Horrorfilm, der... Schwarz-Weiß und langsam. Schwarz-Weiß, der eigentlich nur 80 Minuten geht, relativ kurz eigentlich, nee, nur 70 Minuten sogar. Was wahrscheinlich schon ein Pluspunkt ist. Ja. Aber der ohne Dialoge die ganze Zeit in schwarz-weißen, verrauschten Bildern, die wirken wie zur Anfangszeit des Films, einfach nur Horror darstellt. Und wenn man einen coolen Horrorfilm erwartet und den anschaltet, und er wird als Horrorfilm vermarktet so ein bisschen, dann ist man spätestens nach 10 Minuten sehr irritiert, dass es einfach nicht aufhört. Das ist so ein bisschen wie wenn man das Video, was sie in The Ring gucken, auf 70 Minuten ziehen würde und die Bilder ein bisschen hässlicher machen. Ja, das klingt eher langweilig. Also ich glaube, das trifft's auch nicht ganz, aber ich habe ihn nicht gesehen, keine Ahnung. Das ist das Problem bei meiner Top 3. Ja. Die meisten Filme, die mich aufregen würden, habe ich natürlich nicht gesehen. Oder, aber woher weißt du das oder vorher? Oder zumindest nicht zu Ende. Das werde ich bei den Dishonorable Mentions erwähnen. Alle Dishonorable Mentions. Dann hau mal raus. So, also meine Nummer 3 ist Die Haut, in der ich wohne von Almodovar. Den musste ich leider gucken. Nein, wirklich? Und der hat dir nicht gefallen? Der ist furchtbar. Ich wollte gerade sagen, wenn du den Film noch nicht gesehen hast. Aber das ist doch. Der hält sich für tiefgründig. Es wird wieder mal nicht erklärt oder miteinander gesprochen. Es ist furchtbar. Nein. Dieser Scheißfilm. Der ist so gar nicht pretentious. So ein Schrott. Das ist doch ein straightes. Es ist ein Thriller-Drama. Es passiert doch was. Ich meine, die Geschichte erklärt sich doch auch. Seine Tochter wird irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, vergewaltigt. Er entführt den Vergewaltiger und operiert ihn um und quält ihn und dann verliebt er sich in ihn. Ey, es ist total geil. Und alleine das, also. Tut mir leid, aber allein, was das der Trans-Community antut, solche Filme. Nein, dieser Film gehört auf den Index. Punkt für dich. Index, nein. Punkt für dich, was der Umgang mit Intersexualität und Transsexualität betrifft, ist der Film wahrscheinlich nicht sonderlich sensibel. Ding, ding, ding, ding, ding. Kommen wir zur zweiten Runde. Plor gegen Meier. Deine Nummer zwei, Johannes. Du bist als erster dran, bevor wir wieder kämpfen. Meine Nummer zwei, ich glaube, du hast dich über fabelhafte Welt der Amelie aufgeregt? Nicht in dem Maße. Okay. Ich bin der Meinung, dieser Film gehört in die tragischen Filme. Der steht bei mir, glaube ich, bei Honorable Mentions, bei den sehr traurigen Filmen drauf. Aha. Weil diese Frau, so wie die ist, mit ihrer Besonderheit, wäre zu einem Leben in Einsamkeit verdammt. Die hat Glück gehabt, dass sie jemanden gefunden hat, der genauso einen Flitz hat wie sie. aber ja, den finde ich tragisch. Den finde ich nicht ärgerlich in dem Sinne. Okay, weil ich hatte gedacht, das für dich geht's in die Richtung pretentious. Ein Haufen französische Filme geht in diese Richtung. aber nett genug gemacht, um mich wieder zurückzugewinnen. Okay, gut. Wow. Ich glaube, der ärgert dich auch. Den findest du nicht nur langweilig, der ärgert dich auch. Gary von Gus Van Sant aus dem Jahr 2002. Nie gesehen. Matt Damon und Casey Affleck spielen zwei Freunde, die sich eigentlich praktisch gar nicht unterhalten und in der Wüste verirren. Und dann den Rest des Films, nicht den Rest des Films, den gesamten Film über einfach in der Wüste rumlaufen. Und wie Stalker oder Solaris. Tarkovsky. Und in einer Szene sind sie in so einer totalen zu sehen, sehr weit weg. Und sie bewegen sich so langsam, dass man nicht genau weiß, ob sie sich bewegen. Und diese Szene wird, glaube ich, so 5 bis 10 Minuten gehalten. Ja, Zeitverschwendung, verstehe ich nicht. Wozu? Das ist doch einfach nur Publikum quälen, oder? Ja, tatsächlich. Okay, meine Nummer zwei, wa? Mhm. Ja. Endgame. Avengers? Mhm. Okay, ich bin total interessiert, warum, aber es irritiert mich, dass der jetzt in der Liste auftaucht. Du hast den gesehen, oder? Ja. Okay. Lass mich raten, er ärgert dich vor allem, weil du dem Genre eigentlich immer positiv gegenüber bestehst und der dich dadurch enttäuscht. Und er mich tierisch aufgeregt hat am Ende, ja. Okay. Ganz kurz, Endgame war der zweite Teil, also der letzte Teil komplett. Und was hat dich aufgeregt? Dieser Unsinn mit dem Time Travel. Ja. Erzähl weiter, ich bin voll bei dir. Der hat den Film total kaputt gemacht, weil, tut mir leid, damit war alles, was vorher passiert ist, komplett inconsequential. Du hättest den Film dir eigentlich schenken können und den Film davor, weil es spielt ja sowieso alles keine Rolle, kann man ja eh alles ändern, aber dann ändern sie den Tod von Iron Man nicht, dann geht hier Captain America in die Vergangenheit zurück und interessiert sich einfach nicht mehr dafür. Gamora bleibt tot. Was soll der Scheiß? Ja, ich verstehe, ich bin voll bei dir, was das betrifft. Also, absolut. Das war einfach nur Ball fallen lassen. Und deswegen halt mich aufgeregt. Okay, der Film hat mich nicht geärgert, aber ich fand den auch eher nicht so geil. Ich fand auch die Schlacht tatsächlich total lahm am Ende. Wo du denkst, jetzt kommt das große Finale und alle kämpfen gegen den Oberfiesling und es gibt eine riesige Schlacht und alle sind wieder dabei. Und dann war das so eine lahme Schlacht, also vor allem, wenn man sie vergleicht mit anderen Fantasy- und Science-Fiction-Filmen der letzten Jahrzehnte, also so mit Herr der Ringe der Schlacht oder selbst mit Harry Potter der Schlacht, das kann ich im geringsten mithalten, weil es einfach lame war. Ja. Und genau das Zeitreisending ist doof. Aber ich mochte den fetten Thor, den fand ich sehr witzig. Und den Hulk, den Hulk mochte ich auch, der irgendwie zu sich selbst gefunden hat, fand ich auch super, aber sonst... Na, der war ganz schön pretentious, der war ein bisschen problematisch, aber der fette Thor, gebe ich dir recht, der war super. deswegen, also da war ein Haufen Zeug bei, was eigentlich hätte funktionieren können. Und dann machen sie es am Ende zu so einem zu so einer Farce, das hat mich einfach aufgeregt. Tatsächlich fand ich das Captain America Ende vor allem saudoof. Und das hat auch alles, das hat sowieso alles keinen Sinn gemacht. Also das ganze, die Zeitreise bei Avengers ist komplett durch und drüber und ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja. Okay, bevor ich zu meinem Platz 1 komme, würde ich dir gerne ein paar Titel einfach entgegenschleudern und du sagst kurz ja, nein. Mhm. Okay. Wahrscheinlich, und kennst nicht, das musst du auch dazu sagen. Persona? Kenn ich nicht, glaube ich. Der Spiegel? Kenn ich nicht. Ja, ja. Würde Maya ärgern. Himmel über Berlin? Kenn ich, glaube ich, auch nicht. Von Wim Wenders, kennst du nicht? Oh, okay. Antichrist? Weiß ich genug drüber, würde mich wahrscheinlich aufregen, würde ich eklig finden, finde ich unnötig, habe ich aber nicht gesehen. Playtime von Jacques Tati. Ja, definitiv. Ja. Aber Maya kennt's nicht. Nee. Okay. Zu Recht nicht gesehen, weil dich würde es definitiv, ja. Fargo. Auch nicht gesehen. Auch nicht gesehen? Fargo würdest du, glaube ich, mögen. Weil ich gedacht habe, vielleicht ist es zu... Fargo hat genug Humor und... nette Charaktere. Also ja, das Charaktere stimmt. Sind sympathisch. Zumindest aber, sie. Und, aber er setzt sich schon ganz schön auf dieses weite Schneelandschaft. Nichts passiert oft irgendwie so. Du hast also es passiert viel in dem Film, aber der Film gibt immer das Gefühl von, wir sind hier in einer trostlosen Welt, in der eigentlich nichts. Ja, ich weiß nicht. Auf Fargo würde ich wetten, dass er Maya gefällt, weil es einfach dann doch ein relativ gut und witzig als hätte Action-Thriller mit schwarzem Humor ist. Ja. A Ghost Story. Sagt mir nichts. Okay. Würde sie nicht mögen, definitiv nicht. Ja. Inside Llewyn Davis. Ne. Sagt dir nichts. Ich dachte, wir hätten den zusammen gesehen. Sagt mir nichts. Typ mit seiner Katze, der in der Gegend rumläuft. Nein. Das war die beste Filmzusammenfassung, die ich je gehört habe. Aber Typ mit Katze ist schon mal positiv. Donnie Darko? Nee, fand ich okay. Ja? Okay. Witzig genug wahrscheinlich. Mhm. Ja, okay. Witzig. Ja. Dancer in the Dark. Hab ich zum Glück nicht gesehen, stimmt, würde mich wahrscheinlich tierisch aufregen. Den wollte ich bei den traurigen Filmen nehmen, danke. Okay. Inception. Fand ich eigentlich in Ordnung, nur das Ende hätte man klarer machen können, aber... Ja, weil ich hätte dann, wenn ich mit dir geguckt habe, ich glaube, wir hätten ewig über dieses Ende diskutiert und du hättest dich sehr, sehr aufgeregt. Tenet? Habe ich nicht gesehen. Okay. Batman Returns? Nee. Okay, cool. Also genug Slapstick-Zeugs und das macht dich nicht zu sehr... Ich habe nichts gegen Tragik. Ja? Also von mir aus darf es gerne bittersweet sein, das ist in Ordnung. Mhm. Okay. Du magst Tim Burton auch grundsätzlich, oder? Naja, die älteren Sachen, also ich meine, er haut auch oft genug daneben, ne? Mhm. Ja. Also zum Beispiel, wie war da irgendwas, Dark Shadows oder so? Den habe ich nicht gesehen. Der war ziemlich langweilig. Okay. Aber du mochtest so Edward mit den Scherenhänden und... Ich finde, das ist eine interessante Stimmung, okay. Ja. Dann komme ich zu meinem Platz Nummer 1 und bin froh, dass ich alle bisherigen genannten nicht genommen habe, weil kein richtiger Treffer dabei war. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt Treffer ist, weil ich nicht weiß, ob du ihn kennst. Dead Man. Den habe ich gesehen. Mit dir. Mit mir. Sehr gut, sehr gut. Und? Ist langweilig. Ja, okay. Hm. Aber reg dich jetzt nicht auf. Reg dich nicht auf? Nö. Weil diese ganze Geschichte mit dem Ureinwohner und diesem ganzen, ich dachte, das wäre für dich dann doch zu viel Mujibubu. Es ist halt, es passiert halt nicht viel, ne? Ja, okay. Aber ja, ist in Ordnung. Also das ärgert mich nicht. Okay. Ich habe Deadman vor allem genommen, weil es einer meiner absoluten Favorites ist. Ja, das wundert mich gar nicht. Time. Ich finde ihn großartig. Also, ist langweilig, aber es passt. Passt zu mir, ja. Danke, danke, Maya. Danke. Okay, Plor. Jetzt befürchte ich, dass du meinen Platz 1 auch einfach nur langweilig finden würdest. Das Turiner Pferd ist so ein ungarischer Film aus dem Jahr 2011, der... Mit russischen Untertiteln. 2 Stunden. ich glaube, es gibt ihn tatsächlich nicht synchronisiert, also mit englischen Untertiteln wahrscheinlich. 146 Minuten, in denen nichts passiert und 2 Menschen langsam dem Tod entgegengehen. Das Ganze so ein bisschen mit Bezug auf Nietzsche und... Ja, also wenn er pretentious ist, dann würde ich ihn scheiße finden. Ansonsten fände ich ihn wahrscheinlich nur langweilig. Ja, ich glaube, der ist schon ein bisschen pretentious. Den müssen wir uns mal angucken für eine der kommenden Podcast-Folgen. Okay. Okay. Dann spiele ich Mayas Rolle oder wollen wir Maya wieder einladen? Nee, ich glaube, das kann nicht gefallen. Okay, ich bin gespannt. Maya, Platz 1. Okay, Dishonorable Mentions. Oh ja. Logan's Run. Okay. Westworld. Oh. Was? Moment. Zardos. Moment. Oh, wir sind bei den 70er Science Fiction. Es geht um die Filme, nicht die Serie. Es geht um die Filme. Genau. So ziemlich jeder 70er Jahre Film. Das ist für mich das dunkle Zeitalter des Films. Diese Filme waren so scheiße. Star Wars. Das war 79, das war quasi 77. 80er. Alien raus. War 79. Der weiße Hai. Der weiße Hai ist scheiße. Nein, Maya, Alter, echt jetzt? Tu mir das nicht an. Aber ja, okay, Star Wars und Alien nehme ich raus, aber die habe ich in die 80er gezählt. Okay, Moment, gib mir eine Sekunde. Also ich dachte, dass Star Wars 1 79 rausgekommen ist. 77. 77 gedreht, aber ich glaube, die haben es nicht. Nee, ich glaube, es ist 77 rausgekommen. Tatsächlich. Der Pate. Habe ich nie gesehen. Ah, interessant, okay. Okay, Dirty Harry hast du wahrscheinlich auch nicht gesehen. Mhm. Okay, das ist ein Film für dich. Die Legende von Paul und Paula. Gott, ist der Scheiße. Moment. Ich finde noch Besseres. Warum bin ich auf diesen Film? Genre-Kino aus den 70ern. Der Exorzist. Rosemary's Baby. Ich glaube, das war 60er. Der Schulmädchenreport. Ist das 70er? Die Zombie-Filme, Dawn of the Dead. Schulmädchenreport ist 70, nee, doch 70er. Oder 69 oder so, Anfang 70er. Texas Chainsaw Massacre. Lame. Suspiria. Kenn ich nicht. Was? Da die Giallo, doch, den haben wir zusammen geguckt. Italienischer Horrorfilm, Schule mit Hexen und Mord. Kann mich nicht dran erinnern. Mir hat er schon auch erzählen wollen, dass wir ihn zusammen geguckt haben. Ich weiß nicht mehr. Ja, also. Echt die 70er auch mal? 70er Maya. Jahre ist bei mir ziemlich raus. So. Okay, wir haben einmal Plor zerstört. Okay. Das ist nicht alles. Ich habe da noch Neighbors drin zu stehen, den habe ich aber nicht zu Ende geguckt. Neighbors? Das war so eine Komödie. Diese nette Komödie mit wie heißt der? Seth Rogen? Und dem Zac Efron. Genau, Zac Efron und Seth Rogen. Und ich habe, glaube ich, die erste halbe Stunde gesehen, danach muss ich den ausmachen. Der ist so scheiße gewesen. Also ich kann diese Art von Humor nicht. Echt, unsere Filme schauen so krass auseinander. Den fand ich witzig. Das nächste war und das ist kein Flo-Film, Entschuldigung. Okay. I Feel Pretty, kürzlich versucht mit Amy Schumer, ging nicht. Hab ich nicht ausgehalten. Der Humor war so scheiße. Okay. Also generell habe ich wette ich, dass ich mit Filmen wie Hangover ein Problem hätte. Also alles, was so in Bro-Filme, Buddy-Humor oder Chick-Flicks reingeht mit besonders bescheuertem und sinnlosem Klamauk oder wo Dinge aus Trottlichkeit oder Dummheit passieren ohne Konsequenzen, sowas riecht mich uff. Okay. So, ja, bin dann ich bei dir. Sämtliche historische Kriegsfilme, kannst mich mit jagen. 1900? Oh, das wäre ein Maya-Ärgerfilm. Den Film würde ich wahrscheinlich zerreißen. Ja, der ist langweilig und auch noch. Nein, furchtbar. Schrecklich. Dann nächstes Ding: alles, wo es um Autos geht. Oh, voll bei dir. Fast and Furious und so? Ja, definitiv. Ja. Braucht man nicht. So ziemlich jeder Film, der keine Frauen drin hat. Also jede Sausage Party, ich finde es furchtbar. So eine Männerfilme. Da könnt ihr im Strahl kotzen. Dann gibt es ganz viele Sportfilme, die ich nicht abkann. Also alles außer Tanzsport vielleicht. Rocky? Geht noch, aber wahrscheinlich auch nur, weil ich Sylvester Stallone witzig finde. Und dann natürlich Kunstfilme. Besonders die sich für philosophisch halten. Mit Arthouse kannst mich jagen. Das sind die Dishonorable Mentions. So. Weißt du, dass ich, als ich recherchiert habe, einfach nur Arthouse-Filme eingegeben habe? um Filme zu finden, die du scheiße findest. Das war so easy. So, auf Platz 1. Also, da Melancholia ja rausfällt. Ne? Mhm, ja. Dances with Smurfs. Was? Was ist das denn? Ist das die Schlümpfe? Nein, das ist Avatar. Ah, ja. Okay. Ja, cool. Ja. Avatar habe ich auch schon sehr viel gerantet. Warum Avatar? Weil der Film von vorne bis hinten vorhersehbar ist. Und Dances with Smurfs, ne? Der mit dem Schlumpf tanzt, im Grunde genommen ist das doch abgeschrieben. Also die Geschichte ist von einem bereits vorhandenen Film abgeschrieben und vorhersehbar schlecht. Das einzig Positive daran waren die Effekte. Und tut mir leid, dann soll sie ein Musikvideo drehen. Haben wir denn nicht zusammen abgebrochen? Wir haben den zusammen abgebrochen. Ich habe den mit jemand anderem dann zu Ende geguckt tatsächlich. Okay. Und wir haben ihn währenddessen vorhergesagt. Und zwar Beat für Beat. Geil, Mann. Also, Scheißfilm. Ja, der ist völlig zu Recht auf deiner Liste, ja. Ich bin voll bei dir. Der wurde so gelobt damals und so gefeiert und wegen diesem ganzen 3D-Gedöns und wegen den Computereffekten und der ist auch so schlecht gealtert. Ja. Ja, aber dann kannst du auch solche Sachen wie Valerian oder so da reinpacken. Das ist, ja, toll. Dann haben sie sich da wirklich Mühe mit den Effekten gegeben. Das ist ja schön, aber wo ist die Story? Ja. Also, Valerian fand ich ganz nett. Ja. Okay. So, traurige Filme. Das waren... Ich will wissen, was Maya traurig findet. Ach ja, okay. Wir müssen unsere Top 3 kurz ein bisschen erweitern. Maya, sag mal, was für Filme sie tatsächlich traurig oder Szenen oder Filme, wie auch immer. Okay, ich fange mal mit den Honorable Mentions an. Ziemlich beste Freunde. Mhm. Ja, verstehe. Ja. Big Fish. Ja, okay. Finde ich sehr tragisch. Mhm. Die fabelhafte Welt der Amelie. Okay. Steht bei mir bei tragisch. Little Miss Sunshine. Ah ja. Oh. Und es gibt auch tragische Bollywood-Filme im Übrigen. Und zwar zum einen We Are Family, Kalhona Ho, Moa Bataille und Doom 3. Doom 3? Ja. Moment, was ist Doom? Also D-O-O-M? Da ist ein H mit drin, aber ja, es soll Doom heißen. Hm? Aber es hat nichts mit dem Videospiel zu tun. Nein, es hat nichts mit dem, aber der dritte ist wirklich relativ traurig. Also, ja. Ich kenne die ersten beiden auch. Insofern kann ich nur sagen, Ich kann dir die Liste geben, du darfst dir die alle angucken, wenn du möchtest. So, aber meine Top 3. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Das ist Nummer 3. Und den findest du nicht prätentiös? Nee, weil der hat genug Humor drin und genug Dinge, die mich dran halten, um mich nicht zu nerven. Krass. Okay. Life of Pi. Oh. Nummer 2. War das der Tiger? Ja, das mit dem Schiffbruch mit Tiger. Super. Ja. Und Wie im Himmel. Wie im Himmel? Ah. Nummer 1. Was ist das? Das ist ein skandinavischer, ich glaube schwedisch. Ja. Ein Film über einen Musiker, der in sein Geburtsdorf zurückkehrt, nach einem, ich glaube, Nervenzusammenbruch oder so. Also der ist irgendwie Geiger und sonst was und total berühmt und fängt dann dort an, einen kleinen Dorfchor aufzubauen. Und der ist tragisch. Oh krass, okay. Den kenne ich nicht, den markiere ich mal. Ein schwedischer Film. Hm? 133 Minuten. Wow, okay. Ja, der ist gut. Cool. Das sind die Traurigen gewesen. Cool. Wollt ihr dem was dagegen setzen? Ich müsste jetzt so ad hoc und mir sind nur traurige Szenen eingefallen, bei denen ich Tränen in den Augen habe. Mhm. Jetzt kommt wirklich eine schräge Liste. Ich glaube, auf Platz 1 ist tatsächlich im Moment Inside Out. Alles steht Kopf. Oh ja. Wenn sie am Schluss dann. Oh Gott, ja, der ist so traurig. Pixar ist wirklich, das echt drauf. Das stimmt, ja. Na, da ist auch die Anfangsszene von Up, ist auch ganz fies. Fuck, ja. Oh, oh Gott, genau. Ja, die hätte ich wahrscheinlich auch genannt, wenn ich jetzt noch etwas länger drüber nachgedacht hätte. Und Wo die wilden Kerle wohnen von Spike Jonze. Hast du den gesehen? Nee, also ich habe Gutes drüber gehört, aber habe den noch nicht gesehen. Der ist auch super traurig. Mhm. Und Dance in the Dark habe ich jetzt noch schnell aufgeschrieben. Okay. So spontan bin ich nicht. Ich bin, was Filme betrifft, oft nah am Wasser gebaut. Wenn er mich nicht nervt, der Film, dann kriegt er mich oft, wenn er es drauf anlegt. Also insofern, ich weiß nicht, die Top 3 traurigsten Momente kriege ich jetzt nicht aus dem Stegreif. Aus dem Stegreif kriege ich das nicht hin, nee. Übrigens, wer sich meine Stimme anhört und sich denkt, der klingt aber heute komisch. Ja, irgendwie ist meine Nase zu. Ich klinge heute sehr nasal. Mhm. Aber was soll's? Schau mal, unsere Top 3. Unsere Top 3. Ja, vielen Dank, Maya. Ja. Vielen Dank. Haben wir denn zu dem Film noch was zu sagen, zu Melancholia? Möchten wir noch was loswerden? Maya, jetzt deine Gelegenheit, deinen Satz noch loszuwerden. Yes, Claire, outrun the planet. You can do it. Ich habe da aber noch ein paar mehr. Es gibt so eine Szene, wo sie auf das Pferd einschlägt. Oh ja, das ist hart. Ich dachte mir so, what, beating the dead horse? Oh Mann, oh Maya. Ja, sowas habe ich da leider. Also, Glas Wein und Ode an die Freude. Haha, funny. Sorry, Lars, jetzt ist zu spät für Humor. Oder Magic Cave with Auntie Steelbreaker is Not a cave at all, but a teepee. And needs walls so the child doesn't see the inevitable approach of the planet. Get some sheets. Es stimmt, es ist kein Cave. Nein. Ja, naja. Der Wille zählt. Sterben kommt viel zu spät. Wieder keinerlei Aufmerksamkeit für Physik. Aber Planet knallt auf Erde ist ein hübsches Bild. Völliger Blödsinn, aber hübsch. Was für ein Rotz. Zusammenfassung. Die depressive Person kommt besser mit dem Ende der Welt klar. Überraschung. Ja, okay. Kid does nothing while mom panics. Of course! Wir gehen in eine kurze Pause und danach machen wir mit einem fröhlicheren Film weiter, der Maya, glaube ich, besser gefällt. Wir lachen uns jetzt noch eine halbe Stunde kaputt. Das ersparen wir euch und wir sehen uns gleich wieder, hören uns gleich wieder beim Muss-Man-Sehen-Podcast. Ich muss mal kurz die Werbung noch mit unterbringen, ist okay, oder? Ja. Ja, gut, sehr schön. Bis gleich. So, Pause vorbei. Alle waren auf Toilette, außer Plor. Plor, warum musst du nie auf Toilette? Was ist denn los mit dir? Ich habe eine starke Blase. Das rächt sich wahrscheinlich. Plor hat einen Katheter. Nein. Ich sag doch, alt. Wenn du mehr Leute mit Katheter als ohne Katheter kennst, ist es ein Zeichen dafür, dass du alt bist. Oh, Plor. Willst du bitte ausführen? Willst du das genauer erklären? Hey, erzählen? Es funktioniert fantastisch, oder? Es riecht ein bisschen komisch, aber egal. Okay. Man muss Thema aufpassen, wechseln, dass man ihm nicht ins Bein piekt. Okay. Also, wir haben einen zweiten Teil mit einem ganz wundervollen Filmvorschlag von Maya. Und zwar der Film Happy New Year. Moment. So, weiter. Weil das tote Pferd noch nicht tot genug war. Ja, genau. Wir haben einen Film von Maya, Happy New Year, aus Bollywood, aus Indien. Möchtest du diesen Film einmal kurz vorstellen, bevor wir ihn zerreißen? Ich weiß nicht, ob ihr euch das trauen solltet, den zu zerreißen. So wie du dich in Rage geredet hast im ersten Teil, bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob ich das will. Okay. Happy New Year aus dem Jahr 2014 oder wie ich ihn nenne, Bollywood's Ocean's 11. Happy New Year, im Deutschen mit dem Zusatz Herzensdiebe, ist ein Red Chillies Entertainment-Film aus dem Jahr 2014, produziert von Gauri Khan. Regie führte Farah Khan, die nicht mit dem Hauptdarsteller Shah Rukh Khan verwandt ist, der Name kommt in Indien einfach häufig vor. Der Film setzte mit einem Boxoffice von 7 Millionen US-Dollar am Eröffnungstag einen neuen Rekord und ist bis heute einer der erfolgreichsten Bollywood-Filme. Also ist er richtig gut, richtig? Naja, die Kritiken waren eher gemischt und ich bin absolut darauf vorbereitet, dass ihr ihn gleich in der Luft zerfetzt. Mit einer 5,0 von 10 Sternen auf IMDb und 50% sowohl Kritiker- als auch Publikumsbewertung auf Rotten Tomatoes ist Happy New Year in der Bewertung der Inbegriff von mittelmäßig. Aber worum geht's überhaupt? Die Handlung scheint zu großen Teilen von Ocean's 11 abgeschrieben zu sein, auch wenn der Austragungsort das Atlantis Hotel auf der Palm Jumeirah in Dubai ist und kein Casino. Mit eingesprenkelt sind Slapstick-Humor und natürlich in guter Bollywood-Manier ein Haufen Tanz- und Gesangsnummern und fertig ist das dreistündige Heist-Musical. Einer von meinen Lieblingsfilmen. Die Synopsis ist ganz kurz. Charlie, ein Schaukämpfer, ist der in Ungnade gefallene Sohn des Safe-Bauers Manohar, der von einem Kunden vor 8 Jahren übers Ohr gehauen wurde und daraufhin im Knast landete. Um sich an diesem Betrüger zu rächen, sucht Charlie ein Team aus Spezialisten zusammen und plant einen Heist auf 6 unbezahlbare Diamanten. Oder waren es 9? Aber die Sache hat einen Haken. Um an die Steine heranzukommen, muss das Team an der sogenannten Videokon-Tanz-Weltmeisterschaft teilnehmen und kein einziger von ihnen kann tanzen. Schön, dass du Spezialisten in Quotes gesetzt hast. Ich finde, es war rauszuhören, dass das in Quotes war. Spezialisten. Okay, bevor ich mich dazu äußere, Plor, wie fandest du diesen wundervollen Heist-Movie? Also. Wie lieb ist dir dein Leben? Ich habe diesen Film in 2 Teilen geguckt. weil es nach einer Stunde ungefähr so ein bisschen Ermüdung eingesetzt hat. Ich habe diesen Film partiell mit meinem 5-jährigen Sohn auf dem Schoß geguckt. Und der hat alles verstanden. Mein 5-jähriger Sohn fand diesen Film großartig. Aber wie ich, hat er mich vor allem ständig gefragt, und wann machen Sie jetzt endlich Ihren großen Coup? Ich glaube, er hat das Wort Coup nicht benutzt, sondern er hat gesagt, wann machen Sie endlich Ihren Einbruch? Und ich habe gesagt, ich glaube nur noch diese eine Tanzszene. Gut Ding will Weile haben. Ich werde diesen Film nicht in der Luft zerreißen, weil ich finde, es war kein schlechter Film. Er war... Also ich bin mit einer komplett falschen Erwartungshaltung rangegangen, weil ich offensichtlich, was Bollywood betrifft, 90er sozialisiert bin. Und ich habe gedacht, Bollywood-Filme haben immer diese Struktur, dass es diesen einsamen Typen gibt, der sich in eine Frau verliebt und dann wird ganz viel gesungen und getanzt. Wie gesagt, ich habe noch nie einen Bollywood-Film ganz gesehen, aber immer wenn ich was gesehen habe, war es halt irgendwie so, ein Typ tanzt um eine Frau herum und sie ist reich und er ist arm. Und offensichtlich ist das 90er-Bollywood-Ding und anscheinend haben in den letzten 20 Jahren wurde auch ganz viel anderes Zeug gemacht mit ja, also ich meine, über die Story und so müssen wir nicht viel reden. Das ist alles total trashig und auch cheap, was Schauspielleistung und Bilder betrifft. Aber dieser Film hat teilweise echt einen Nerv bei mir getroffen. Also einige Sachen fand ich super witzig. Und gerade weil sie so total infantil waren und weil sie so total albern waren. Aber zum Beispiel diese Kampfszene am Anfang, wenn sie, die ist großartig. Wenn sie in diesen Nightclubs sind und dann gegen die Bodyguards kämpfen und dann dieser eine Typ immer Ach, die meinst auf das du? Ich Essen dachte, du meinst fällt. Die erste. Ja, die auch. Die Kampfszenen grundsätzlich. Das war so albern und so over the top und so infantil. Und ich habe halt einfach die Augen meines Sohnes dabei auch gesehen. Und der saß da und der war überglücklich. Ich glaube, der hat noch nie so was Gutes in seinem Leben gesehen. Und das scheint ja auch irgendwie das Konzept des Films zu sein, dass der irgendwie versucht, allen zu gefallen. Dass er wirklich alles drin hat. Wir haben Kampf und Action, wir haben Musical und wir haben Kitsch und Bombast. Und für alle gibt's was. Und wir haben halt auch diesen infantilen Humor, der Kindern total gut gefällt. Naja, oder einer nicht so sehr gebildeten Bevölkerung. Landbevölkerung zum Beispiel. Ja, okay. Weil dafür sind die Dinger ja da. Ja. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass es so als Familienfilm gedacht ist. Ich fand es vor allem ab einem gewissen Punkt einfach ermüdend, weil es waren mir dann einfach so 2-3 Musical-Nummern zu viel, weil ich damit einfach nichts anfangen kann. Und es waren mir dann auch 2-3 Verzögerungen zu viel und ich fand den Protagonisten teilweise ziemlich unsympathisch. Also ich verstehe nicht, warum der so viele Vorurteile draufgedrückt kriegt, die überhaupt nicht erklärt werden. Aber ich fand den Film auch irgendwie, allein Shahrukh Khans Bauchmuskeln. Sixpack, Sevenpack, Eightpack, keine Ahnung. Das ist ein Tenpack. Und der Typ ist 55 Jahre alt. Jetzt, ja, der war damals 49. Trotzdem, was ist eure Ausrede? Es gab wirklich genug. Es gab eine Menge Sexappeal dadurch. So, es gab eine Menge alberner Humor. Obwohl die Schlammcatchen-Szene am Anfang ist schon wirklich ein Ausmaß von drüber, das ist schwer zu rechtfertigen. Aber ganz ehrlich, ich meine, ich habe mich nicht gelangweilt bei dem Film. Es war okay, ich habe nicht das Gefühl, meine Zeit verschwendet zu haben. Es war, wie gesagt, manchmal ein bisschen ermüdend, aber eigentlich hatte ich Spaß. Maja, du hast diesen Film ausgewählt, weil du etwas unserem Ärgern entgegensetzen wolltest, richtig? Du wolltest uns wiederum ärgern. Ich wollte dem unbegründeten Schwermut von Melancholia, den ich schon im Vorfeld vermutet hatte, etwas entgegensetzen, nämlich absolut unerklärbaren Frohsinn. Okay, und das ist der Film. Das ist dir gelungen. Ey, das Ding ist so bunt. Du kriegst teilweise Kopfschmerzen. Und wie viele Farben kann man in ein Bild packen? Antwort, alle. Genau. Maja. Shahrukh Khan, wie bunt soll dein Film sein? Ja. Du bist in der Erwartung reingegangen, dass ich derjenige auf jeden Fall sein werde, der diesen Film in der Luft zerreißen wird, auch? Richtig? Ich weiß, dass du absolut kein Fan von Bollywood-Filmen bist. Ich muss dich kurz enttäuschen. Ich möchte keine einzige Minute aus diesem Film rausgeschnitten wissen. Keine Sekunde. Ich will, dass dieser Film im Meisterprogramm im Dauerschleife durchläuft. Ich finde diesen Film so unglaublich geil unterhaltsam. Das ist unglaublich. Ich hätte nicht damit gerechnet. Und ich habe die erste Sequenz gesehen und habe mich daran erinnert, du hast schon einmal versucht, mir diesen Film aufzudrücken. Damals hat es anscheinend nicht geklappt, sonst wäre mir der Rest des Films auch bekannt vorgekommen. Aber ganz am Anfang, die Szene, wie sie, bevor der Rückgriff kommt, also ganz am Anfang einfach diese Show einmal klargestellt wird und die Off-Stimme sehr dramatisch sagt, aber wie kam es dazu? Oder so, ne? Und dann der Rückblick kommt. Bis dahin wusste ich, okay, ich kenne das irgendwoher, und dann wurde es mir unbekannt. Du hast es also schon mal versucht. Und ich muss damals irgendwie gesagt haben, nee, bitte nicht. Warum habe ich das damals gesehen? Ich muss blind gewesen sein. Ich bin verliebt in diesen Film. Oh. Ja, okay. Das Genie ist schwer zu leugnen. Das heißt, wir streiten uns jetzt überhaupt nicht, sondern sagen, warum dieser Film so großartig ist. Ja. Ich glaube, genau darauf läuft es hinaus. Ich befürchte schon. Also ich sag also nur ein Wort, Shah Rukh Khan. Dieser Typ ist so heiß. Es ist unglaublich. Und warum macht er dann solche... Ich hätte ernsthafte Filme von ihm erwartet. Mit dem Körper, mit der Ausstrahlung, mit dem Charisma, das er hat. Und dann macht er so einen Scheiß? Wie geil ist das denn? Ich habe über Shah Rukh Khan natürlich auch was geschrieben. Weil um diesen Film wirklich genießen zu können, muss man wissen, wer Shah Rukh Khan ist. Dann erzähl mal was über Shah Rukh Khan. Also, zur Erklärung. Auch wenn es für mich schwer vorstellbar ist, dass irgendjemand noch nie von ihm gehört haben könnte. Shah Rukh Khan ist einer der größten Filmstars der Welt. Ihm wurde von einer amerikanischen Zeitung, er wusste nicht mehr, ob es Time Magazine oder Newsweek war, 3,5 Milliarden Fans unterstellt. Also fast die Hälfte der Menschheit. Es gibt viele Inder. Ja. Und viele Indonesier und viele Chinesen. Krass, Mann. In seiner fast 30-jährigen Karriere als Bollywood-Schauspieler, nur als Bollywood-Schauspieler, davor hat er auch schon gespielt, aber im Fernsehen, hat er über 80 Hindi-Filme gedreht. Das sind zwei pro Jahr ungefähr, ne? So 2 bis 3 pro Jahr. Und mehr Preise und Auszeichnungen angehäuft, als ich aufzählen kann. Vergleichbar vielleicht mit Tom Cruise oder Brad Pitt. Tom Cruise in seiner besten Zeit. Ja. Unter anderem wegen der Action-Szenen und so weiter. Ja, ja, ja, okay. Er wird auch als der King von of Bollywood bezeichnet oder einfach nur mit seinen Initialen SRK, weiß jeder sofort, was gemeint ist. Ist neben der Schauspielerei auch Produzent und zusammen mit seiner Frau Gauri Eigentümer der Produktionsfirma Red Chili's Entertainment, sprich er hat das Ding mitproduziert, sowie Moderator im Fernsehen und auf der Bühne, aber damit immer noch nicht genug. SRK setzt sich neben seiner Karriere auch als Philanthrop ein, unter anderem für Gesundheitsversorgung und Katastrophenhilfe, Schulbildung, Frauenrechte und Rechte für Kinder, und wurde 2008 in Newsweek als einer der einflussreichsten Personen der Welt benannt. Der Typ ist quasi Bill Gates, aber naja, in solchen Filmen, die er halt zu einem großen Teil, gerade jetzt im letzten Jahrzehnt oder so, selber produziert. Seine Frau ist Produzentin, die Ehe der beiden ist ein Politikum für sich, weil er ist Moslem und sie ist Hindu. Und das war ein tierisch problematisches Ding am Anfang. Mittlerweile haben sie mehrere erwachsene Kinder. Am Ende des Films, die letzte, also der im Prinzip der Abspann, ne, ist ja auch nochmal eine Nummer, ja. Wo das gesamte Team vorgestellt wird und unter anderem sein jüngster Sohn, der Öffentlichkeit entgegengebracht wurde. Introducing, wie als wenn das irgendwie ein toller neuer Schauspieler für eine Rolle wäre. Er ist der Sohn von Shah Rukh Khan, der Junge ist gemacht, bevor der überhaupt lesen kann. Das Ding ist, er scheint eigentlich ein sehr zurückhaltender, fast schon schüchterner Mensch zu sein. Okay. Und das Branding Shah Rukh Khan ist sozusagen etwas, was er wie einen Job betreibt. Also er gibt sich Mühe, diese sympathische Figur zu sein für seine Fans. Er ist ein unheimlich sympathischer Kerl. Aber ganz viel von diesem Medienrummel scheint gar nicht sein Ding zu sein. Der und seine Frau sind eigentlich ziemlich zurückgezogen, aber er bedient halt diese Figur. Und tut das unter anderem deswegen, weil er damit Gutes tun kann. Also ich kannte den irgendwie vor dem Film, so, aber nur so vage, und wusste, dass das ein großer Schauspieler ist. Und dann habe ich auch nochmal, was du jetzt vorgelesen hast, auch irgendwie nochmal drüber recherchiert und dachte, was für ein geiler Typ. Also gerade so diese Vorstellung, Das ist einfach, wir in unserer westlichen Arroganz vergessen oft und zu gerne, dass Indien verflucht groß ist, dass das mit 1,3 Milliarden Einwohnern einfach mal so ein Sechstel, mehr als ein Sechstel der Weltbevölkerung ausmacht. Und wir lehnen uns hier so zurück und denken, naja, so, wir haben unsere Stars und Sternchen, aber das ist ja nichts im Vergleich zu diesen Typen. Und da, total geil. Und genau, er ist politisch engagiert, er macht HIV-Aufklärung, Polio-Impfung und so Gedöns und total geil. Also echt krasser Typ, ne? Der macht Millionen mit seinen Filmen, die halt auch wirklich publikumswirksam sind. Und das sehe ich selbst als westlicher Zuschauer, der mit diesen ganzen Ticks, die halt so diese indischen Filme haben, die ich nicht verstehe. Das kann ich trotzdem nachvollziehen, dass die irgendwie publikumswirksam sind, dass die auch breit ankommen, weil sie einfach Filme sind, die so gestaltet sind, dass sie viele zufriedenstellen. Und er nutzt das offensichtlich, um geile Sachen zu machen. Also top, total krasser Typ. Ja. Also, und er sieht echt scheiß gut aus. Er ist so ein Batman. Ja, mehr noch. Keine Ahnung. Mit seinem Geld irgendwie einen Haufen gute Sachen dann irgendwie das reinwirft. Bruce Wayne. So Bruce Wayne, ja, genau. Mhm. Fun Fact, mein erster Kontakt mit Bollywood war durch Plor verschuldet. Jetzt guckt Plor komisch. Okay. Damals zu diesen WG-Zeiten, die wir am Anfang erwähnt haben, hast du im Internet irgendwie auf YouTube oder so ein Musikvideo aus einem Bollywood-Film gefunden und dich kaputt gelacht. Ich kann mich nicht erinnern. Echt? Und warum? Was war mein Gedanke dahinter? Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall hast du uns rangerufen, so das müsst ihr euch unbedingt angucken. Das ist so drüber, das müsst ihr euch unbedingt. Und das war mein Erstkontakt mit Bollywood-Filmen. Danach habe ich angefangen, die Dinger zu gucken. Ja, habe ich gut gemacht. Haut sich selbst auf die Schulter, ist das, also mein erster Bollywood-Film, den ich wirklich von vorne bis hinten gesehen habe, ist das ein typischer Shah Rukh-Khan-Film oder sind die anderen Filme anders? Sind die irgendwie mehr Pathos oder mehr Humor oder mehr Action oder sind die alles so eklektisch, bunt gemischt? Also eklektisch sind ganz viele auf jeden Fall, aber die Gewichtungen sind natürlich unterschiedlich. Also es gibt einen Haufen Filme, die in diese Richtung gehen. Allerdings ist halt teilweise der Actionanteil kleiner oder der Pathosanteil kleiner. Obwohl, naja, der Pathosanteil ist eigentlich immer ziemlich groß. Ja. Der Musikanteil ist nicht immer gleich groß. Also ich habe... Er scheint mir in diesem Film fast wenig zu sein. Nö. Also es dauert Ewigkeiten, bis die erste Tanznummer kommt auch erst nach so 20 Minuten. Das stimmt. Oder so. Das fand ich auch tatsächlich. Am Anfang dachte ich auch, es ist wenig, aber dann zwischendrin dachte ich, auf die eine Nummer hätten sie jetzt ruhig verzichten können. Nein, auf gar keinen Fall. Es läuft dann so komplett Amok plötzlich, weil du hast so ein Gefühl, okay, es gibt so ein Pacing, es gibt die Action-Szenen, den Humor und ein bisschen Musik dabei und wie sie tanzen. Und dann so in dieser zweiten Hälfte, wenn sie so in Dubai ankommen eigentlich, dann fängst du plötzlich an, komplett aus dem Ruder zu laufen. Du hast das Gefühl, alles, was passiert, kriegt erstmal noch so eine Tanznummer spendiert. Aber auch das ist nicht ungewöhnlich, dass sie dir erstmal mit relativ viel Vorgeschichte kommen und dann kommen die Tanznummern. Also das passiert häufiger, aber es gibt auch welche ganz ohne. Also ich habe zum Beispiel, ich habe zwei Shah Rukh-Khan-Listen gemacht. Eine mit den tatsächlich besten Filmen im Sinne von wichtige, teilweise politische Filme. Okay. Also, die man eigentlich als Bollywood-Filme nicht mehr bezeichnen kann. Und dann meine Lieblingsfilme, und das sind natürlich alles Musicals. Ich habe tatsächlich, also ich fand den Film auch voll unterhaltsam. Ich habe das mit dem Protagonisten, diesen Running Gag, nicht verstanden. Also ich habe verstanden, was sie damit machen wollen. Es ist witzig, dass er schlecht über eine Person redet und so, oh nein, die Person steht jetzt hinter mir. Aber warum haben sie da so draufgehauen, dass er so klassistisch ist, dass er so sagt, sie kommt aus der Gosse, sie ist nur sie ist nur eine Prostituierte, sie ist ein Straßenmädchen. Ja, oder sie so. Ist keine Prostituierte. Ja, aber so wie er über sie redet, kommt es halt so rüber. Und warum machen sie das? Weil er kommt dabei einfach nur unsympathisch rüber. Hätten sie das nicht irgendwie ein bisschen weniger machen können? Ich glaube, das machen sie, dass der nicht zu perfekt wird. Weil sie sagen von Anfang an, der ist ein Loser. Nur, dass er einen hohen Abschluss von der Uni Boston hat. Also wirklich. Diesen Körperbau. Die ganze Zeit reden sie davon, dass sie alle Loser sind. Und dann kommen solche Figuren daher. Was soll denn das? Der Einzige, der so ein bisschen in Richtung Loser geht, ist dieser... Tammy? Tammy, der ein bisschen Bauch hat. Und dann nennen sie auch noch fett, weißt du? Den fand ich total geil. Der ist total super. Der ist so großartig. Dieser Womanizer, der bei seiner Mutter lebt. Und dann, wenn er nervös ist, diese Anfälle kriegt. Das ist so drüber. Das ist so drüber alles. Völlig drüber. Ja, aber ich glaube, deswegen... Also, was sie damit sozusagen zeigen wollen, ist, dass er sich ständig um Kopf und Kragen redet. Ja. Und das wahrscheinlich auch nur deswegen mit eingebaut ist, dass der irgendeinen Fehler hat. Weil ansonsten ist der Typ einfach perfekt. Ja, ich fand es halt deswegen so störend, weil ich hatte wirklich so das Gefühl, krass, er kommt gerade so unsympathisch rüber, weil es... Und es passt nicht in den Rest der Figur. Nee, überhaupt nicht. Es ist ja so, sonst plötzlich kommt das so, plötzlich genau. Hast du diesen Moment und der passt nicht in den Rest des Charakters, nicht in den Rest der Erzählung, gar nicht. Sie brauchen das nur als Element, aber das ist nicht gut eingebaut. Aber so ein Zeug kommt auch häufiger mal bei Bollywood, dass du dir denkst so, was soll denn der Scheiß jetzt? Und das Geile ist, der Film ist ja ansonsten komplett politikfrei und auch religionsfrei. Du hast gerade gesagt, es gibt irgendwie diesen halben Skandal, weil er als Moslem mit einer Hinduistin verheiratet ist. Also der Film hat wirklich, man sieht diesem Film an, er versucht wirklich alle reinzupacken, alle zu nehmen. Deswegen ist offensichtlich Politik und Gesellschaftskritik und Religion und so ist alles ausgeklammert. Politik und Gesellschaftskritik sind in dieser Abschlussnummer mit drin, in seiner Rede. Ja. Und das war zu einer Zeit, wo das gerade mit den Massenvergewaltigungen und mit der Korruption und so ganz, ganz fies war. Mhm. Das heißt, also der Film ist politisch, aber in Bollywood wird das immer so eingestreut. Das ist ähnlich wie mit dem westlichen Kino. Wir merken das ja auch, dass Hollywood-Filme zum Teil Missstände in der Gesellschaft sehr viel früher anprangern, als das in der Politik beachtet wird und so. Das ist mit Bollywood genauso. Mhm. Aber die müssen halt sehr vorsichtig sein. Ja. Weil es ist, also du darfst es nicht zu klar und zu offensiv angehen, sondern das ist mehr so ein unterschwelliges, den Leuten so nach und nach die Infos geben. Ja. Aber Indien ist kein Land, das groß Filme zensiert, oder? Das ist relativ demokratisch da und die haben relativ freie Hand, was sie produzieren wollen. Ich habe gelesen, dass es eine Zensur gibt, die recht stark ist. Also auf jeden Fall merkt man, dass das alles immer nur so angeteasert wird. Also wirklich, wirklich offene, klare Kritik an der Regierung oder so kommt nicht. Ich nehme mal an, dass da schon Leute da sitzen und sagen, ja. Aber das weiß ich nicht 100%. Oh, ich weiß viel zu wenig über Indien. Das ist eigentlich total traurig. Genau. Indien ist das zweitgrößte Land der Welt, was Bevölkerung betrifft. Und wir wissen fast nichts über dieses Land. Noch weniger als über China. Und Indien ist wahrscheinlich sogar noch leichter, so beiseite zu kehren, weil sie im Gegensatz zu China halt einfach nicht so eine krasse Wirtschaftsmacht sind. Ja. Aber das ist ja wirklich so eine Art Nabel der Welt. Ich meine, da leben viele Menschen, da passieren total viele Dinge. Da entsteht offensichtlich eine ganz eigene Kunst, die wir nicht im geringsten verstehen oder die nur hartgesottene Fans im Westen konsumieren. Das ist echt krass. Ich finde es übrigens sauwitzig, dass ihr Hauptgegner am Anfang Nordkorea ist. Also fucking Nordkorea. Ja. Bei so einem Tanzwettbewerb mitmachen würde. Ja, das ist so völlig so. Warum habt ihr nicht Südkorea genommen? Ja. Warum Nordkorea? Wie das kommt schon, ihr denn da raus? Das ist schon ein bisschen crazy. Und dann dieser geile Kampf auf dem Dach, wo es plötzlich wirklich um Leben und Tod geht. Es wird gegen diesen Nordkoreaner kämpft und dann tolle Szene. Er ist natürlich der Held, der den Bösewicht am Schluss das Leben rettet und Fun Fact, er hat den fünften Dan im Taekwondo. Er bewegt sich aber auch so. Ne? Ja, man also merkt das. Den hat er allerdings ehrenhalber verliehen bekommen, allerdings von Südkorea. Okay. Er hat ehrenhalber den fünften schwarzen Gürtel im Taekwondo und wurde von der südkoreanischen Regierung zum Honorary Ambassador for Culture and Tourism ernannt. Oh mein Gott. Wow, okay. Und er kann tatsächlich ein paar Techniken, weil sonst würde das so nicht aussehen. Ja, genau. Das ist was, worüber ich mich ganz oft aufrege, auch bei westlichen Filmen, dass die Techniken alle immer so falsch sind und so unsauber und so gelenkschädigend und so weiter. Seine Techniken sind ziemlich gut. Das sagst du, um das mal kurz zu erklären, als Schwarzgurt. Als Taekwondo-Schwarzgurt, ja. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung von Kampfsport, aber es sah gut aus, wie er sich bewegt hat. Also dass da jemand sich bewegt, der sich irgendwie bewegen kann, das war gut, ich mein, beim Tanzen und beim Kämpfen eben zu sehen. Tänzer, ne? Aber umso bescheuerter, dass er am Anfang des Films steif und fest behauptet, dass sie alle nicht tanzen können. Ja. Weißt du? Und man sieht ihn mit jeder Bewegung an, Alter, du hast jahrelanges Training hinter dir. Du weißt ganz genau, was du tust. Natürlich, aber es ist ja wichtig für die Handlung des Films, dass keiner von denen tanzen kann. Und ich sag mal so, die Nummer in den Tütüs. Ja, süß. Alleine dafür. Ja. Ich muss die ganze Zeit daran denken, unsere Episode über Leg dich nicht mit Zohan an. Ja. Zohan hat für mich überhaupt nicht funktioniert, hat aber eigentlich den gleichen Anspruch an drüber und an eklektischem Zeug wie dieser Film. Und dieser Film schafft es zu 100%, während Zohan es für mich überhaupt nicht geschafft hat. Weil er nicht ganz so gehässig und nicht so zynisch ist. Dieser Film hat keinen Funken Zynismus. Ja. Dieser Film ist so absolut ehrlich und sagt, hey, guckt mich an, nehmt mich in den Arm, ich bin bunt, ich bin laut. Ich bin, also der ist ja kein billiger Film, das ist ein teurer Film, aber man sieht, wenn man den Film sieht, wo das Geld reingeflossen ist. Und zwar nicht in die Story, nicht in das Schauspiel, nicht in die Special Effects, sondern einfach in die Tanzeinlagen. Ja. Du hast dann wirklich diese cheap Story, die auch teilweise, die Bilder sind echt nicht so geil. Und wenn dann der Hacker am Computer sitzt und da irgendwas eingibt, denkst du so, oh mein Gott. Ja, die Hacker-Szenen sind so schlimmste 90er Jahre. Wir haben nicht verstanden, wie Hacken geht. Ja. Und dann denkst du, hey, ihr habt so viel Geld für diesen Film ausgegeben, für ähnliche Verhältnisse, wo ist das hingeflossen? Und dann siehst du eine Tanzszene und plötzlich kommen da Elefanten reingelaufen. Plötzlich hast du, die Bühne öffnet sich und da tanzen Millionen Leute und denkst so, wow, shit, Jesus Christ, okay, alles klar, das war teuer. Aber Riesenpersonal. Das ist der Punkt, die Tanzszenen und die Musikvideos, die innerhalb der Filme vorkommen tatsächlich, das ist auch ein Verkaufsgrund, ne? Also damit verdienen die Geld. Mit den Rechten an der Musik und mit diesen Musikvideos. Das ist ein Verkaufsmerkmal. Dafür wird es gemacht. Also der Zweitverwertungsmarkt, der eigentlich zum Erstverwertungsmarkt wird. Ja, genau. Also teilweise TV oder was machen die damit? Verkaufen die dann ans Fernsehen? Scheinbar, ja. Also sie haben, ich habe irgendwie bei IMDb so in den Trivia-Sachen gelesen, dass die damit tatsächlich im Vorfeld schon Kohle gemacht haben, bevor der Film raus war. Also, okay. Aber der Film selbst hat auch übel Kohle gemacht, ne? Der ist einer der erfolgreichsten. Und wie gesagt, der kam jetzt nicht so geil an. Also der wird wirklich nur als Mittelmaß gehandelt, aber ist eben trotzdem einer der erfolgreichsten Bollywood-Filme. Der hat am ersten Tag hat er, glaube ich, irgendwie sieben Millionen. Am Eröffnungstag. Am Eröffnungstag, das ist echt krass. Ja, das Ding ist, darf man auch nicht vergessen, die Dinger werden ja auch antizipiert und beworben und eben gerade auch mit diesen Musikvideos im Vorfeld beworben. Hm. Also insofern, die Leute warten drauf, dass der endlich rauskommt. Und deswegen sind die ja auch so bunt und so positiv und so optimistisch. Hm. Die sind Eskapismus für ein ziemlich gebeuteltes Volk. Ja. Und das ist so das, womit man sich Erleichterung verschafft. Und ganz oft sind es solche Underdog-Stories. Also das ist eben nicht wie Melancholia und Lars von Trier, wir schimpfen auf die Reichen, sondern es ist, wir möchten so gerne sein oder guck mal, der Underdog wird dann noch reich oder heiratet ein oder sonst irgendwas. Also das ist sozusagen eine Märchenwelt. Ja. Die der indischen Bevölkerung sozusagen die Option auftut, es könnte ja vielleicht doch noch werden. Das Kastensystem ist auch noch sehr real in Indien, ne? Selbst wenn es Gesetze gab, die versuchen, das irgendwie aufzubrechen, ist trotzdem noch so, dass so dieser, das ist im Kopf, dass die drin. Herkunft auch noch eine totale Rolle spielt. Genau, es ist im Kopf drin, es ist in der Gesellschaft so tief verankert. Ja. Also es kommt auch ein bisschen drauf an, wo du lebst, ne? Ich denke, in Mumbai ist das wesentlich weniger problematisch oder in Delhi als irgendwo im Süden auf dem Dorf. Das ist auch was mir einen totalen Schock versetzt hat. Dieser Film wurde offensichtlich gedubbt für Indien, für 3, 4, 5 verschiedene Sprachzonen, die in diesem Land existieren. 3, glaube ich, aber ja. So total also, schräg und schwer vorstellbar. Krass, okay. Ja. Habe ich auch einen, Chennai Express. Da wird tatsächlich in diesem Film regelmäßig Tamil gesprochen. Also sprich, du hast das normale Hindi und dann eben diese andere Sprache, die da im Süden gesprochen wird. In der deutschen Synchro klingt das halt nach völligem Kauderwelsch. weil man versteht es halt nicht. Wenn man die eine Sprache spricht, spricht man die andere nicht und versteht kein Wort. Und das ist auch Thema unter anderem. Ah, okay. Ich musste einmal bei Bollywood, ich habe bei Wikipedia steht über Bollywood, dass eine erfolgreiche Produktion diese Rasas erfüllen soll, was offensichtlich im indischen, so in der indischen Kultur der Religion sowas wie Essenz oder Freude oder Erfüllung ist. Und dann gibt es diese neuen Rasas und das ist Liebe, Heldentum, Ekel, Komik, Schrecken, Wundersames, Wut, Pathos und Friedvolles. Und wenn man sich diese Liste einmal durchliest, dann versteht man auch, was da gemacht wurde bei diesem Film. Stimmt. Ich nehme das jetzt alles und stopf das da rein und drück noch einmal drauf. Und kein Wunder, dass das Ding 3 Stunden geht. Ja. Weil es ist so viel, was da reingepackt werden muss. Auch dieser Pathos, ich meine, es gibt ja auch die Wut. Es gibt gibt diese große tragische Hintergrundgeschichte, die eigentlich auch total albern ist. Ja, ja. Und die auch nicht gut aufgelöst wird. Das die auch keinen Sinn ergibt. Ja, nein. Überhaupt nicht. Aber es ist so geil, wenn immer dieser Pathos kommt und wenn er dann nochmal am Schluss dem Bösewicht sagen kann, ich bin der Sohn des Mannes, der wegen ihnen verhaftet wurde. Und jetzt habe ich mich gerecht. Dramatische Musik und der ganze Humor ist plötzlich kurz beiseite gekehrt. Wir haben einfach nur diese Szene, in der Shah Rukh Khan wirklich mit großen Augen pathetisch in die Kamera gucken darf und wir wissen, er hat seine Rache erfolgreich vollendet. Großes Kino. Was aber wirklich, an der einen Stelle hat es mich wirklich geärgert, als dann eben alle nochmal zusammensitzen und sich rausstellt, und sie findet raus, was die eigentlich vorhaben und so weiter und sich dann rausstellt, dass der sich umgebracht hat im Gefängnis, der Vater. Das soll dramatisch sein, das soll tatsächlich ernsthaft sein. Leider kann Tammy nicht spielen. Das macht das Problem echt. Ich kann dem nichts glauben. Also der Szene kann ich das einfach nicht nehmen und deswegen bin ich auch einfach überhaupt nicht betroffen und das ärgert mich an Obwohl der Stelle tatsächlich. Obwohl ich mir an der Stelle nicht sicher bin, ob es der Schauspieler war oder der Synchronsprecher, der es vergeigt hat. Ja, das kann auch dieser sein. Dieser lispelnde Synchronsprecher, wo du schon denkst, haben sie dem dann Gefallen getan? Haben sie da versucht, irgendeinen sprachlichen Tick aus dem Original? Nee, der lispelt auch im Original. Ah, okay, okay. Aber ja, also ich habe das Gefühl, das könnte an beidem gelegen haben. Ja. Aber ich finde es so niedlich, dass ich darüber hinwegsehe, dass die Dramatik dadurch kaputt geht. Ja, total kaputt. Ich finde auch nicht, also der Film hat mich auch nicht emotional involviert. Ich dachte nie, oh bitte schafft ihr es, oh Gott, ist das traurig oder so. Obwohl, aber darum geht's auch irgendwie nicht. In dieser Abschlusstanznummer habe ich schon geheult am Anfang. Ach, wirklich? So, ja, die Dramatik, die sie da reinpacken, die kann einen schon auch erwischen, das stimmt. Mhm. Also ganz am Ende, wo er da in Michael Jackson... Den ganzen Film immer kommt so Michael Jackson Referenzen vor, wo ich, warum? Aber gut, okay. Ich glaube, weil sie es einfach cool fanden. Ja. Das heißt, die haben diese Ocean's 11 noch mal ein bisschen reingepackt. Ja. Der Clou, irgendwie alles, was sie an Hollywood-Filmen, an Geschichten und Musik gefunden haben, so zu einem einzigen riesigen Cocktail vermixt. Wahnsinn. Dann machen sie diese riesen Silhouette von Shah Rukh Khan als Michael Jackson da auf diesem... aber vor der indischen Flagge. Aber vor der indischen Flagge und dann fällt dieser weiße Vorhang und dann hat er auch noch dieses Kostüm an. Von Michael Jackson mit diesen Nieten und so. Ja, aber die Haltung, die er da einnimmt, ist original Shah Rukh Khan. Es gibt eine Letterman-Show auf Netflix. My Next Guest. Needs no introduction oder sowas. Da hatte er auch Shah Rukh Khan und da erzählte er, dass diese typische Shah Rukh Khan-Haltung, diese leicht schräge mit gespreizten Beinen und leicht schräg mit den Armen, dass die entstanden ist, weil er nicht tanzen kann. What? Okay. Also, weil er Probleme mit der Choreografie hatte, hat er dann immer mal zwischendurch diese Haltung drin gehabt, um sich das zu erleichtern. Oh mein Gott. Okay. Ich meine, mittlerweile kann er tanzen, definitiv. Ja, definitiv. Aber er behauptet, er könne weder tanzen noch spielen. Das Einzige, was ihm sozusagen zugute gereicht ist, dass er sympathisch ist. Würde ich nicht unterschreiben, aber ich verstehe, wie er drauf kommt. Ich finde, er spielt tatsächlich noch am besten von den ganzen Schauspielern im Film. Ich finde, die Schauspielleistungen waren jetzt so eher durchwachsen. Und das war halt natürlich auch was bei mir die emotionale Involvierung irgendwie total verhindert hat. Auch so absurde Szenen, wie wenn er sich im Tresorraum auszieht, um sich auf die Kleider stellen zu können, um an diese Schraube ranzukommen, so what the fuck. Ja, und dieser Schauspieler, der Nandu spielt, der ist normalerweise der Filmheld, ne? Ach so, der hat er sich was angefressen für die Rolle oder ist der tatsächlich, sieht er so aus als Filmheld? Der sieht so aus, wie er aussieht. Der ist mit einer der berühmtesten Schauspielerinnen dort verheiratet. Und zwar Aishwarya Rai. Und ist der Sohn von Amitabh Bachchan. Auch ein ganz berühmter. Okay. Und alles Namen, die mir nicht sagen. Ja, wir nicken jetzt hier einfach verständnisvoll, und aber eigentlich... Also der Typ, der Nandu spielt, dass der ausgerechnet so ein Volltrottel spielt, ist eine totale gegen den Typbesetzung eigentlich. Okay, schön, cool. Und dieser junge Hacker, ist das so ein Boyband-Star? Weil ich dachte die ganze Zeit, der ist doch so gecastet als Eye-Candy. Der war irgendjemandes Cousin. Nein, was? Der kann aber auch überhaupt nicht spielen, ne? Nein. Der grinst immer nur so total debil. Ja. Und du siehst in jeder Szene, dass da jemand versucht, als ob jemand aufs Set gestolpert ist und sie gesagt haben, okay, nehmen wir den. Das ist das gemein. Aber er ist so als Eye-Candy, weil er sieht ja wirklich gut aus. Und ja, ich noch ja, mit, ja. Mit, diesen Haaren, die so, so emo ins Gesicht hängen. Ich dachte die ganze Zeit, das ist so ein Boyband-Mitglied, den sie gecastet haben. Und was mich auch jedes Mal wieder rausgebracht hat, weil sie jedes immer wieder sagen, wir sind eine Truppe von Losern. Und dann kommen da halt kommt dieser Boyband-Mitglied und dann kommt Shah Rukh Khan und dann, weiß nicht, was soll das? Nein, und dann dieser kämpfende Bodyguard, der immer ausrastet, wenn seine Mutter erwähnt. Ja. Können wir noch mal ganz kurz zu dieser Kampfszene zurück? Die habe ich mit Bela geguckt, wenn er die Leute verprügelt und dann hat er diesen einen Typen, der immer wieder aufs Essen von Tammy fällt. Peter, großartig, winzige Rolle, aber so geil. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber ey, wenn du diese Szene oder auch andere Szenen guckst und hast einen Fünfjährigen auf dem Schoß und du siehst einfach nur ein breites Grinsen und wirklich und strahlende Augen, die ja. Bela wirklich bei wenigen Filmen hat. Weil er kennt halt auch viele Filme. Ja. Und das ist wirklich selten, dass du so ein Strahlen siehst, dann weißt du, der Film macht verdammt viel richtig. Geil. Mm. Oh mein Gott. Und natürlich ist der Gag Blödsinn. Das ist total aber bescheuert. An der Stelle, der macht etwas, was auch Johannes gerne auf der Bühne macht. Nämlich den Gag so lange wiederholen, ja. bis er witzig wird. Und ich fand ihn tatsächlich schon beim ersten Mal witzig. Ich dachte nur so, was soll das? Okay, ich bin voll dabei. Mach weiter. Auch weil er fast so ein freundschaftliches Verhältnis dann aufbaut ja. zu seinem Gegner eigentlich. Ja. Ich hatte echt gehofft, dass sie den immer wieder einbauen, dass er im Laufe des Films immer wieder irgendwo ja. auftaucht. Und ja. genau ich habe auch macht. Ehrlich gesagt keine Ahnung, woher die wissen, wie der Typ heißt. Ja, weil die kennen den überhaupt nicht. Nein. Aber sie sprechen ihn mit Vornamen an. Ja. Völlig unklar. Aber das ist sowieso so ein Ding mit Animes und Bollywood-Filmen. Man muss es erstmal akzeptieren, bevor man es genießen kann. Ja, auf jeden Fall. Und es ist bei dem Film halt wirklich sofort gelungen. Irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich bin auch, muss ich sagen, da reingegangen mit der Erwartung, dass ich den jetzt irgendwie gucke, um ihn zu zerreißen. Und dann hat man keine Erwartungen. Dann, dann weißt du, und dann kommt er daher und sagt er erstmal, so, wirf erstmal alles über Bord, was du sonst so, was dir sonst so wichtig wäre an ernsthaftem Konsum in Film. Und dann, wenn du das einmal weggeworfen hast, alles, kein Problem. Ja. Also kommst du voll mit? Definitiv. Ich war einfach auch überrascht, weil ich habe keinen schlechten Film erwartet, aber ich habe einfach so einen Film erwartet, in dem die Liebesgeschichte total im Zentrum steht. Und ich war so dankbar dafür, dass es nicht so eine Schnulze ist, die sich über 3 Stunden zieht, sondern dass die Liebesgeschichte, die hat natürlich auch irgendwie einen Platz eingenommen, aber nicht so einen zentralen Platz und die war auch einfach nicht so relevant. Und das hat es mir sehr leicht gemacht, auch einfach Spaß zu haben. Aber der walzt das wirklich alles aus, ne? Er walzt das wirklich sehr, jeden, was wir gesagt haben. Er reitet die Witze tot, er reitet die Story tot. Die Credits kommen nach 10 Minuten. Du hast 10 Minuten Film, wo du schon einen Haufen Zeug um die Ohren gehauen bekommst und dann kommen die Credits. Das ist ein bisschen crazy. Und dann wirklich den ganzen Film über, du hast eigentlich, ich weiß nicht, ob sie sich eine Formel ausgedacht haben, wie lang muss eine Tanznummer zum Beispiel sein? Ich nehme also die westlichen Gewohnheiten und haue da nochmal 70% an Zeit ran. Und an Farbe. Und an Farbe. Ja, Farbe, vor allem Farbe. Und Lautstärke und Masse an Leuten und Zeug. Und dann ist es vielleicht gerade so, kratzt das an der Möglichkeit, dass es für sie genug sein könnte. Vielleicht. Wie viele Statisten und Nebendarsteller, die gebraucht. Unfassbar, ja. Das ist so krass. Mhm. Und man sieht, ich habe keine Ahnung, wie das zustande kommt, aber man sieht, dass ganz viele davon Europäer sein müssen oder Amerikaner. Also gerade dieses Publikum da in Dubai, das sind keine Inder. Ja, die haben, ist mir ganz oft und das der hast Gedanke du ganz, gekommen. Ganz oft in Bollywood-Filmen, dass da unheimlich viele Statisten drin sind, die weiß sind. Ganz eindeutig, weil blond. Ja. Also, die drehen in Indien, oder? Die fliegen nicht viel rum. Die fliegen massig rum. Ah. Es ist unfassbar, wie viel die rumfliegen. Also, dieser Film jetzt spielt halt zu einem großen Teil in Dubai. Die meisten Bollywood-Filme spielen zum Teil in Indien und zum Teil irgendwo auf der Welt. Oh. Und die Musikvideos ist nochmal eine ganz andere Nummer. Da fliegen sie teilweise sonst wohin, weil die Musikvideos zwischendrin in dem Fall sind Teil der Geschichte. Also sie gehören tatsächlich in diesen Moment rein. Und an der Stelle, wo sie sich befinden, das ist tatsächlich das, was da auch wirklich passiert. Meistens sind die Musikvideos in Bollywood-Filmen eher eine Untermalung der Emotionen, die in dem Moment kommen soll. Das heißt, das spielt an allen möglichen Orten, aber nicht an dem Ort, wo es spielt. Und soll eigentlich nur mit Hintergrund und der Tanznummer und den Kostümen und so weiter untermalen, worum es geht. Und entsprechend weltweit. Was ich tatsächlich total geil finde, ist, mit welchem Selbstbewusstsein der Film indische Außenwirkungen inszeniert. Dass er sagt so, hey, wir sind ein verdammt großes Land Und wir präsentieren uns auch so. Und die diese große Tanz, weltweite Tanznummer wird natürlich von zwei Indern moderiert, die dann auch nochmal sagen, hier aus unserem Heimatland und so weiter. Und es wird viel über die geredet. Und ich ist glaube, so geil, nur er ist Inder. Ja. Okay. Aber auf jeden Fall ist so dieses Selbstbewusstsein. Und so wird Indien ja eigentlich außerhalb, also zumindest in der westlichen Welt, nicht wahrgenommen. Aber dass in diesem Film mit diesem Selbstbewusstsein auftreten, dass sie so wahrgenommen werden, das finde ich großartig, weil sie einfach sich durch diesen Film einen Platz in der Welt verschaffen, der ihnen zusteht, den sie aber leider nicht haben. Also das finde ich super. Also fand ich total sympathisch. Ja, und es ist halt universal, ne? Also indische Filme, also Bollywood-Filme, die kann sich eigentlich jeder angucken und verstehen. Nicht nur Inder. Du kommst mit, das ist total einfach nachvollziehbar. Und es gibt für jeden Geschmack etwas. In jedem Film. In jedem Film. Aber ich habe das Gefühl, in jeder Szene gibt es etwas. Aber es gibt halt auch einen Haufen verschiedene Sachen. Also viel wird sich auch an westlichen Sachen orientiert. Wie gesagt, die haben einen großen Teil von Ocean's 11 abgeschrieben. Orientiert ist so geil. Das ist total plagiiert. Ja, ja, aber es gibt einen Haufen Filme. Also sie haben mehrere indische Superheldenfilme zum Beispiel. Die sind aber auch absurd. Also natürlich sind die absurd. Indische Superheldenfilme, meine Güte. Ich will jetzt meine Top 3 haben, sofort. Ich will jetzt indische Filme. Ich habe Maya darum gebeten, mir eine Top 3 Bollywood zu geben. Johannes Jingle. Unsere Liste. Ja, Top 3. Dann haben wir jetzt also eine Top 3. Was haben wir für eine Top 3? Eigentlich haben wir eine andere Top 3. Also ich muss die Top 3 erstmal benennen für diese Filme, weil ich habe 2 Top 3s draus gemacht. Es war unmöglich. Ja, natürlich. Eigentlich muss man 10 Top 3s. Okay, und 10 Maya läuft jetzt amok mit Top 3 Listen. Wir haben also eigentlich ganz kurz fürs Publikum, wir haben eigentlich Guilty Pleasures als Liste, weil Johannes und ich unsere liebsten Bollywood-Filme wahrscheinlich einen Platz haben. Und das ist dieser Film jetzt. Aber ich hab mir von Maya die besten Bollywood-Filme gewünscht und wir haben zusätzlich noch eine Guilty Pleasures-Liste, die wir einfach hinten dran klatschen. Okay. Okay. Also erstmal, es ist keine Bollywood-Filmliste, es ist eine Shah Rukh-Khan-Filmliste. Wenn das eine Bollywood-Filmliste wäre, wären da noch andere Filme mit drin. Aber ich habe einfach mal die Top 3 Shah Rukh-Khan-Filme zusammengestellt. Das Ding ist, ich habe 2 Listen gemacht. Einmal die vermutlich besten Filme von ihm. Also wo er wirklich auch schauspielerisch mal was hat, womit er was tun kann. Das sind aber alles keine Musicals. Also habe ich noch meine 3 Lieblings-Shah Rukh-Khan-Filme. Hervorragend. Und heißt es, sind keine Musicals, sind es dann Dramen, sind es aber auch nicht? Oder Kunstfilme oder sowas? Das sind alles 3 Dramen. Oh. Und wirklich ernsthafte Dramen? Ernsthafte Dramen. Oh. Aber sind die dann 3 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden? 3 Stunden Dramen. Und sind die bunt? Natürlich, zum Teil sind die bunt. Sieht man seine Bauchmuskeln? Ich glaube nicht. Oh. Ja, okay. Flor, dann lohnt sich's nicht. Na, trotzdem, mach mal. Okay, also, meine Nummer 3 der ernsthaften guten Filme von Shah Rukh Khan ist Fan. In Fan spielt er Shah Rukh Khan. Der heißt allerdings nicht Shah Rukh Khan, aber im Grunde genommen ist das eindeutig Self-Insert Shah Rukh Khan. Und er spielt einen fanatischen Fan von Shah Rukh Khan. Das hattest du mir auch schon mal versucht angedeihen zu lassen. Ich fand das Konzept gar nicht so schlecht. Das klingt gut. Vor allem, weil relativ aktuell, also irgendwie aus den letzten Jahren, der ist vor allem deswegen so krass, weil der Fan natürlich viel, viel jünger ist als Shah Rukh Khan und sie diese De-Aging-Nummer wirklich gut hingekriegt haben. Man glaubt's. Und das ist halt ein totales Drama. Das Ding natürlich ist es drüber, es ist Bollywood, aber es ist ein ernsthaftes, fast schon Thriller-artiges Drama. Okay, geil. Also von einem berühmten Schauspieler und seinem ziemlich fanatischen Fan. Nummer 2 der wirklich guten Filme ist Swades, Heimat. Politisch. Es geht um jemanden, der, ich glaube, in sein Heimatdorf zurückkehrt und dort versucht, die Infrastruktur wieder aufzubauen. Also, oder überhaupt erstmal aufzubauen. Also, sprich, es geht um Entwicklung. Mhm. Aber, okay. Aber weil du vorhin sagtest, man versucht das immer so versteckt mit runterzubringen, ist das in dem Film dann offensiver, ja? Etwas, aber es ist halt auch nicht, es wird nicht wirklich stark kritisiert. Es wird immer mal wieder am Rande kritisiert, das kommt immer mal wieder vor, aber im Grunde genommen geht es darum, ein Gefühl herzustellen. Und das ist eben, wir bauen auf, wir schaffen das, wir kommen aus dieser Kacke irgendwie wieder raus. Hm, okay. Also die Kritik ist nicht so vordergründig, aber sie ist da. Und es geht halt wirklich um, ja, Infrastrukturaufbau und ich glaube auch Bildung und so weiter. Und Nummer eins, My Name is Khan. Oder eigentlich müsste ich es korrekt sagen, My Name is Khan. Weil der Name Khan, seiner, ist nicht Khan, sondern Khan. Oh, wir sprechen den die ganze Zeit falsch aus. Wir sprechen ihn falsch aus. Oh, das sollten wir, sorry. Nee, das ist, das tut die ganze Welt. Shahrukhan. Oder noch ein. Shahrukhan eigentlich. Aber kein Mensch spricht das so aus. Auf der Welt. Also zumindest kein Westler. Ich weiß nicht, ob sie ihn im indischen Fernsehen tatsächlich Khan nennen. Aber dieser Film, da spielt er einen Menschen mit Asperger-Syndrom. Okay. Als Karikatur oder glaubwürdig? Ja, wenn das frage ich mich es auch. Ist natürlich wieder mal ein bisschen drüber, aber das ist ein Versuch, subtil zu sein. Und Betonung auf Versuch oder wie ist das? Für das, was es ist, wie gesagt, wenn man sich drauf einlässt, ist es eigentlich ziemlich subtil. Okay. Es ist tragisch. Mhm. Es geht im Grunde genommen um eine Ehe von diesem Menschen und einer Frau. Die haben zusammen ein Kind, was stirbt. Und der Weg dahin und die Entwicklung danach, das wurde zu einer Zeit gemacht, wo Amerika den Krieg gegen den Terrorismus durchgezogen hat. Und Khan ist halt ein Name, den eher Muslime haben, ein muslimischer Name. Und er sagt häufiger, mein Name ist Khan und ich bin kein Terrorist. Der ist hart. Okay. Oh, cool. Für einen Bollywood-Film. Darf ich mal ganz kurz einmal, ich habe hier auf meinem Laptop, ich will einmal kurz Shahrukhan ausgesprochen hören. Shahrukhan. Ah. Okay. Shahrukhan. Also KH scheint zu sein. So. Also das sind drei Filme, die gut sind. Die anderen drei sind auch gut. aber du stehst Gründen. Mehr auf die Komödien als auf die Dramen? Ich mag die Dramen auch. Unheimlich schönes Ding, was irgendwo dazwischen liegt, wäre zum Beispiel Devdas. Da spielt er jemanden, der von einer unerwiderten oder zumindest unerfüllt bleibenden Liebe in den Alkoholismus und später in den Tod getrieben wird. Der endet damit, dass er auf der Schwelle seiner Angebeteten verreckt. Okay. Aber der ist großartig. Der ist bunt und Bollywood und trotzdem. Oh mein Gott. Ja, ich werde so viel zu gucken haben die nächsten Wochen. Ja. aber ja, also wenn ich Bollywood benutze, um meinen Depressionen entgegenzuwirken, ja, dann benutze ich tatsächlich eher die positiven Filme. Ja, also die gutes Ende haben und die eher so eine Lebensfreude ausstrahlen. Und das tun auch die Dramen. Aber da steht halt die Tragik mehr im Vordergrund. Mhm. Und bei den anderen steht eigentlich eher das Positive mehr im Vordergrund. Auch wenn so ziemlich jeder Film mindestens einen Todesfall enthält. Also das ist normal. Okay. Hat dieser Film ja auch. Ja. Der hat einen Todesfall. Aber ja, wenn klar. Du von Musicals redest, meinst du Filme wie dieser jetzt. Das heißt, die Musical-Nummern sind nicht so komplett omnipräsent, sondern irgendwie, es gibt genug Handlung und Action, genau. Fantasy, whatever dazwischen. Mhm. Okay. Also meine Top 3 meiner liebsten Filme. Und das ist die Top 3 heute. Das kann sich morgen wieder ändern. Weil es gibt einfach zu viele. Aber mein Top 3 Film ist Ratne Bana di Jodi. Aha, ja, okay. Auf Deutsch ein göttliches Paar. Danke. Das ist ein typischer Titel. In dem Film geht es darum, dass eine junge Frau an ihrem Hochzeitstag ihren Ehemann an einen Verkehrsunfall, also ihren zukünftigen Ehemann an einen Verkehrsunfall verliert. Daraufhin hat ihr Vater einen Herzinfarkt und stirbt. Voll positiv. Und sein allerletzter Wunsch ist, dass er, der Vater war Lehrer, dass er seinen besten Schüler heiratet. Einen totalen Langweiler, der bei den Stadtwerken arbeitet und total schüchtern, also noch nie eine Freundin hatte. Ist das Shahrukhan? Das ist Shahrukhan. Okay. Glaubwürdig. Ich sag mal so, der Schnurrbart tut einiges dazu. Verstehe. Unheimlich süßer Film. Unheimlich niedliche Liebesgeschichte. Okay. Da passiert nicht viel in dem Film und der ist auch 3 Stunden lang. Das klingt wie so, was ich als Vorstellung von einem Bollywood-Film habe. Wenn du sagen würdest, was ist die Handlung vom typischen Bollywood-Film, das wäre es wahrscheinlich. Mhm. Das Ding ist, der hat wunderschöne Musik. Der hat eine damals noch sehr, sehr neue Schauspielerin drin, also als Partnerin von ihm. Und da geht es halt wirklich um den totalen Underdog, der versucht, das Trauma seiner Ehefrau wieder gerade zu biegen. Also ihr die Lebensfreude zurückzugeben. Niedlich. Okay. Ist es 90er oder ist es auch ein neuerer Film? Ich glaube, der ist noch nach 2000. Okay. Also generell, ich mag halt die neueren lieber. Naja, 2008. Dann einer der älteren, die in meiner Liste drin sind, ist aber auch nicht so alt. Ich glaube, auch Anfang 2000er oder so. Kabikushi Kabigam. In guten wie in schweren Tagen. Ein Familiendrama. Aber? Das ist der Film, aus dem das Musikvideo stammt, was du mir damals gezeigt hast. Oh Gott, okay. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, dass ich mir ein Bollywood-Musikvideo angeguckt hätte und das euch gezeigt. Ich weiß, es ist einfach komplett weg. So. Ich meine, ich zeige jeden Tag 10 YouTube-Videos an irgendwelchen Leuten. Das Ding ist hängen geblieben. Dann wieder. Im Grunde genommen ist das die Geschichte eines Adoptivsohnes einer reichen Familie, der sich in die falsche Frau verliebt und deswegen von seiner Familie geächtet wird und dessen Stiefbruder versucht, die Familie wieder zusammenzuführen. Hm, okay. Simpel. Aber so bunt. Die Hälfte davon spielt in London. Okay. Und natürlich, ein Haufen geht so gar nicht. So funktioniert überhaupt nicht. Aber ich mag diesen Film so. Nostalgie. Der ist einfach schön und eben auch Amitabh Bachchan drin. Ja, als okay. Der Vater und so. Und es ist einfach ein wahnsinnig wholesome okay. Ding. 2001. So. Und mein zurzeit jedenfalls Lieblingsfilm ist Dilwale. Zusatz, ich liebe dich. Ja, langweiliger Titel, okay, aber. Der Film handelt von 2 verfeindeten, ich glaube, Mafia-Familien. Okay. Romeo und Julia. Ach du Scheiße. Und einer verbotenen Liebe, die unerfüllt bleibt, weil die eine Familie es so einfädelt, dass es so aussieht, als hätte die andere was gemacht. Also natürlich Mord und Totschlag und so weiter und Shah Rukh Khan und Kajol, die sich gegenseitig beschießen und so ein Scheiß. Also wundervoll. Oh, das ist toll. Aber eigentlich geht's darum gar nicht, das ist nur die Backstory, weil eigentlich geht's um Shah Rukh Khans kleinen Bruder, der sich blöderweise in die kleine Schwester aus der anderen Familie verknallt. Also sprich, die ganze Vorgeschichte passiert in der Gegenwart normal. Okay. Aber ohne das ganze Drama drumherum. Das Drama holt sie allerdings ein, als sie feststellen, wer die sind. Und das heißt, die große Schwester und der große Bruder. Okay, also für mich ist es noch ein bisschen konfus, aber ich glaube, das ist so. Es ist auch immer schwierig, sowas zu erklären. Ja, ja. Aber ja, es ist im Prinzip 2-mal Romeo und Julia, aber nicht so tragisch, weil okay. Musical und so. Eins der Argumente für diesen Film, das verdammt nochmal geilste Musikvideo aller Zeiten. Okay. Geroa. Okay. Wunderschön. Vielleicht können wir das in die Shownotes irgendwo einen Link zu YouTube setzen, wenn es das gibt auf YouTube. Das sind meine Favorites. Danke, Maria. Aber es gibt noch so viel mehr. Okay, also wir haben einen riesen Bollywood-Fan hier sitzen und ich finde es wahnsinnig toll, was für Infos du dabei hast und wie das so sich alles absolut eine Welt jetzt, sich eröffnet. Ich habe jetzt 6 Filme, die ich gucken will. und dann gehe ich davon aus, hinterher habe ich dann komplett genug von Hollywood, von Bollywood und keinen Bock mehr drauf. Was sehr im Bereich des Möglichen liegt. Ja. Weil ich bin echt nicht der größte Musical- und Tanzeinlagen-Fan. Ja, ja. Aber vielleicht bin ich dann auch angefixt. Der Film hat auf jeden Fall so viel Spaß gemacht, dass ich mir noch ein, zwei Shah Rukh Khans geben werde. Aber nur die mit den Bauchmuskeln. Also wirklich, als dieses, jetzt um mal zum ist Film das zurückzukommen. Echt? Sind das wirklich, oder ist das, was machen die da? Also das ist doch, dass sie so trainiert, also das ist doch nicht trainiert. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Bauch so trainiert wurde. Hä? Also ja. ich weiß, dass ich keine Bauchmuskeln habe. Wenn du morgens in den Spiegel schaust, ist es so was anderes. Aber ich kenne Bodybuilder, nicht persönlich, aber ich kenne Bilder von Menschen mit Bauchmuskeln, aber das sind doch keine, was, what the hell? Okay, zwei Sachen dazu. Zum einen, ja, die trainieren wie die Bekloppten. Wirklich. Also, Und Shah Rukh Khan ist noch nicht mal das Krasseste. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig, wahrscheinlich butcher ich den Namen. Hrithik Roshan. Der Typ ist fast 2 Meter groß und ein Tier. Kreuz. Das heißt, der hat so 12, 13 Pack. Ich glaube, mehr als 10 kann man nicht haben. Aber, also ja, die haben unheimliche Fitnessregimes. Definitiv. Krass. Zum anderen machen die wahrscheinlich genau das gleiche Zeug, was auch im Westen gemacht wird, mit dem vorher jede Menge trinken und dann aufhören zu trinken, um die Haut möglichst dazu zu überreden, sich an den Körper zu schmiegen. Und ich würde sagen, zumindest in dem einen Schuss, wo er da durch den Flur läuft, wo der Tenpack so ganz besonders, ich glaube, der ist nachgeschminkt. Okay. Mhm. Okay. Beruhigt aber mich vielleicht ein bisschen. Aber er ist da. Ja. Ich war fasziniert davon, weil ich habe wirklich drauf geguckt und es war wirklich so, es ist echt krass. Ach so, Fassungslosigkeit. Aber es ist echt, also Shah Rukh Khan und wie gesagt, ziemlich viele Bollywood-Schauspieler, gerade die berühmten, das ist eine unheimliche Disziplin. Also. Boah, Wahnsinn. Krass. Okay, aber wir haben unsere eigentliche Top 3 noch gar nicht gemacht. Ja, jetzt kommen wir zum Top 3 Guilty Pleasures. Okay. Also. Johannes, leg du mal los. Maya hat jetzt so viel gemacht. Ich hab das letzte Mal angefangen. Ich hab die übrigens auch, ne? Die Guilty Pleasures. Na klar. Ja, sehr gut. Ich kann auch anfangen. Ich hab einen Tie auf Platz 3. Zwei Filme, die ich als Kind gesehen habe. Oh. Und die sich auch irgendwie ähnlich sind. Und auch beides Körperkult. Beides 80er übrigens. Meine Guilty Pleasure Liste ist komplett aus den 80ern. Körperkult, 80er Action. Einmal mit Lou Ferrigno. Und zwar Sindbad, Herr der 7 Meere. Ein Sindbad-Film mit dem Darsteller von Hulk. Also der den Hulk in der klassischen Serie gespielt hat. Der war, glaube ich, okay. War der Wrestler? Ich weiß es nicht. Bodybuilder auf jeden Fall. Irgendwie so ein Schwarzenegger-Typ. Und Johannes, gern nicht. Das ist ein toller Film. Eine ganz merkwürdige Mischung aus Fantasy-Kindergeschichte und dann aber diese klassische Knochenbrecher-Action, die man halt von den Actionhelden aus der damaligen Zeit kennt. Krass, total okay. Albern, total naiv, aber irgendwie super spaßig. Und das Zweite ist tatsächlich ein Film, fast zu gut für einen Guilty Pleasure, aber ich finde, der ist eigentlich besser als sein Ruf. Masters of the Universe mit Dolph Lundgren. Der wirklich geile Sets hat, coole Kostüme und coole Maske und ein wunderschönes pinkfarbenes Cabrio. Ja, und ein wunderschönes Cadillac. Es ist ein Cadillac, ne? Groß. Es ist ein Auto ohne Dach. Und die habe ich als Kind gesehen und ich mag die bis heute, weil das einfach sauwitzige, naive Action-Fantasy-Streifen aus den 80ern sind. Okay, okay. Also ich hoffe, dass jeder was mit dem Begriff Guilty Pleasure anfangen kann. Also nur für den Zuhörer, es geht um Filme, die von denen man weiß, dass sie eigentlich vielleicht doch eher scheiße sind oder in den Trash-Bereich gehören, die man aber liebt. Ja, Maya, du bist dran. Dein Platz 3. Strange Magic. Nie gehört. Keine Ahnung. Ein Film über Feen von George Lucas. What? Wow. Moment, es gibt einen Film über Feen von George Lucas? Was habe ich verpasst in meinem Filmgeschichtsseminar? Ein Jukebox-Musical. Animationsfilm von George Lucas. Wow, 2015. Völliger Trash. Hä? Ich habe von dem Film noch nie gehört. Total an mir vorbeigegangen. Krass, Mann. Und den magst du warum? Weil er trashig ist. Also, ich mag den Antagonisten. Okay. Und, ist das so ein Howard the Duck Ding? Nein, oh Gott, nein, so schlimm ist nicht. Aber die Story ist denkbar simpel. Es ist halt ein Märchen. Es ergibt keinen Sinn, aber es hat so niedliche Elemente drin. 18% bei Rotten Tomatoes. Deswegen ist der ein Guilty Pleasure. Der ist wirklich nicht gut, aber der ist niedlich. Okay. Na gut. Johannes. Okay, ich möchte meinen Platz 3 unserer Regel wieder brechen und eine Serie reinhauen. Buh. Hey, ich habe das auch nicht gemacht. Buffy. Was? Das ist kein Guilty Pleasure. Doch, eigentlich ist es. Das ist nicht schlecht. Aus heutiger Sicht würde ich es als Guilty Pleasure bezeichnen. Ah, ich finde, das ist gecheatet. Nicht zwar nicht, weil es eine Serie ist, sondern einfach, weil Buffy hat so einen Kultstatus. Ja, ich bin kein Buffy-Fan, aber Buffy hat Qualitäten. Ja, Buffy hat absolute Qualitäten. Also ich bin Buffy-Fan und ich finde auch Guilty, nein. Okay, dann muss ich den, okay, ich bin überstimmt. Ich werde den Platz tauschen. Das ist das Mieseste, was man machen kann, Proud Pleasures zu nennen als Guilty Pleasures. Ja, stimmt. Dann ist meine ganze Liste dahin. Mach was, wofür du dich schämst. Michael Darum Jackson. Geht's. Dieses lange Video von Michael Jackson, wie? Dieser Film. Moonwalker? Moonwalker. Okay, das, ja, das ist das, ja, das geht durch. Okay, gut. Ja, ich möchte darauf nicht näher eingehen. Verstehe ich nicht. Gebe gleich weiter an. Er ist Space Jesus am Schluss und ist irgendwie so ein Roboter und fliegt in den Weltraum. Er ist ein Transformer. Ja, Transformer, genau. Aber immerhin gibt es dieses geile Video von Smooth Criminal. Ja, Smooth Criminal. Und ja, das ist wirklich das beste Musikvideo aller Zeiten. Mein Platz 2, Herzschmerz. Das ist wirklich ein Guilty Pleasure. Ich habe keine Ahnung. Ich traue mich kaum, was zu sagen. Ja? Fackeln im Sturm, 1985. Ach, Es ist total plump, es ist total eindimensional, es ist ganz klar, wer gut und wer böse ist. Uh-huh. Es sind hübsche Kostüme und es geht eigentlich nur darum, dass Patrick Swayze von diversen Frauen angehimmelt wird und mit ihnen in Madeline. Genau, Madeline. Ah, super, Maria kennt das, sehr schön. Natürlich, es ist Schrott, ich kenne es. Es ist totaler Schrott und es ist so billig, aber irgendwas hat es, was mir, das ist so einfach so eine Berieselung, die wunderbar funktioniert. Das ist auch nicht, die Emotionen sind nicht besonders authentisch oder mitreißend, aber es funktioniert einfach. Ich kann das gucken und lass mich berieseln. Das ist meine Form von Eskapismus wahrscheinlich, weil es einfach so schön reinfließt wie Honig. Ja, okay. Dann ist kein Wunder, dass bei dir Bollywood funktioniert hat. Das ist genau die gleiche Kerbe. Okay. Okay, meine Nummer 2. Die Schlange im Schatten des Adlers. Ach, Bruce Lee oder Jackie Chan? Jackie Chan. Okay. Und ich bin der Meinung, ich habe euch beide davor gesetzt schon. Ja, auf jeden Fall. Also ich musste ihn sehen. Glaube ich auch. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der dann, gilt der als Guilty Pleasure? Funktioniert das? Das ist ein scheiß Film. Ist der zu scheiß? Also ist der so scheiße genug? Ich komme in den Jackie Chan Filmen immer so komplett durcheinander. Das hat aber nichts mit der Drunken Master Reihe zu tun, oder? Nee, ich glaube nicht. Das ist Shin Fu, ein armes Waisenkind, was in irgendwelche politischen Wirren hineingeboren ist, wovon es aber nichts weiß und dann von irgendwelchen Volltrotteln in einer Kampfschule misshandelt wird und dann von einem alten Mann unterrichtet wird in Kung Fu und sich eine neue Kampftechnik aus. Es ergibt überhaupt keinen aber Sinn. Aber es klingt wie jeder Jackie Chan Film aus der Zeit. Es ist von vorne bis hinten Unsinn und es ist eine Komödie. Okay. Also, ich meine, viele Jackie-Chan-Filme sind Komödien, aber der Film ist einfach schlecht. Aber ich bin damit aufgewachsen und mein Gott, ich bin Kampfsportler. Ich darf doofe Kampfsportfilme mögen. Meine Liste ist, jetzt stelle ich alles in Frage, was ich eingeschrieben habe. Jetzt kommt das nächste, genau, Charlie Chaplin. The Kid, ich schäme mich dafür. Genau, vergiss es. Nein. Da kommt Haus raus. Der kann auch Alf nicht rein. Nein. Nein. Dann kann Alf ist ein Sitcom-Klassiker. Rocky Horror Picture Show darf auch nicht rein. Weil was? Nein. Rocky Horror Picture Show allgemein anerkannt. Der hat wahrscheinlich sogar Oscars gewonnen. Was? Nein. Du kannst doch nicht Rocky Horror Picture Show. Also nein. Wirklich, pass auf, 1975. Aber das ist Trash. Das ist halt Quatsch. Irgendwie. Ja, aber das ist Kult-Trash. Also ja. Das ist, der darf scheiße sein. Und Labyrinth darf dann auch nicht rein, ne? Labyrinth? Vielleicht, aber es ist Bowie und ja. Bowie ist wieder so. Ja, totaler Kultfilm und ich liebe ihn. Ja, aber du sollst da Sachen reinpacken, die kacke sind. Also Rocky Horror Picture Show hat 79% bei Rotten Tomatoes. Ja, na da gut, kann man sich nicht schämen. Ja, das ist richtig, ja, okay. Verdammt, ich weiß es nicht. Klein Nine from Outer Space. Ja, ja. Oh, ja, okay. Ja, definitiv. Aber ja. Der ist halt einfach, der war in unserer Liste die Filme, die so schlecht sind, dass sie wieder gut sind. Ja, und das ist zu viel Kult vielleicht, weißt du? Also ich dachte, so ein Guilty Pleasure muss wirklich ein Film sein, wo du zumindest kurz so das Gefühl hast, will ich das jetzt sagen? Über Ich bin Fackel im Sturm. Habt ihr gemerkt, wie ich gezögert ja. habe? Wie ich Angst hatte vor eurer Verurteilung? zu Recht. aber sowas fällt mir nicht richtig ein. Dir fällt kein Film ein, der scheiße ist, den du trotzdem magst? Nee. Hm. Was ist mit Moulin Rouge? Nee, dafür mag ich ihn nicht genug. Irgendwelche Dick-und-Doof-Filme. Zwickmühle. Dick-und-Doof-Filme sind kein Guilty Pleasure. Dick-und-Doof-Filme sind einfach ein kulturhistorisches... Bud Spencer und Terence Hill. Ja, zum Beispiel. Bud Spencer und Terence Hill. Magst du doch total. Du hast mir vor kurzem gesagt... Habe ich als Kind gerne geguckt, das stimmt. Was ist mit Louis de Funès? Aber das ist kein Guilty Pleasure. Ja. Der ist zu sehr tatsächlich... Er ist auch schon wieder zu sehr Kult. Ja. Zu gut. Ja. Daran also werden wir noch knabbern müssen. Plan 9 from Outer Space reingehauen und als Platz 2 jetzt bist du dran. Okay, mein Platz 1. Du bist Trekkie, oder? Du kennst dich aus dem Star Trek-Universum. Du auch, Johannes? So ein bisschen? Ein bisschen. Also, und ich glaube, das ist, als Trekkie versteht man das, was ich jetzt sage. Mein liebster Star Trek-Film, und zwar wirklich der Film, der Star Trek-Film, den ich am meisten mag. Die 4. Ist ein ungerader Film. Oh nein. Plor! Schlimmer. Mein liebster Star Trek-Film wurde von William Shatner inszeniert. No! Nein. Mein liebster Star Trek-Film ist Star Trek 5 am Rande des Universums. Warum? Allgemein von der Kritik komplett verhasst, von Trekkies nicht akzeptiert. Natürlich. William Shatners großer Ego-Trip, inklusive einem Tanz von Uhura, um irgendwelche Bösewichte abzulenken und dann Slapstick-Einlagen. Und die Suche nach Gott, oh Gott. Und die Suche nach Gott und die Frage, warum why braucht das? Gott ein Spaceship, ja. Aber dieser Film ist so unterhaltsam. Der ist so der macht so viel Spaß, weil es so, weil er kann sich nicht drauf einigen, ob er jetzt albern sein will, ob er philosophisch sein will, er versucht's wirklich. Oder ob er, was er meistens ist, einfach nur William Shatner hoch als den. Mit eingezogenem Bauch. Kapitän, genau. Aber der Film macht so viel Spaß. Ich finde, es ist der kurzweiligste Star Trek-Film. Es ist der spaßigste Star Trek-Film und es ist der Star Trek-Film, der sich am meisten traut, einfach weil er so komplett over the top ist und weil so klar ist, dass irgendwie William Shatner sich durchgesetzt hat mit total bescheuerten Ideen von der dreibrüstigen Katzenfrau am Anfang bis hin zu dem Finale, das irgendwie so ein Versuch 2001 Space Odyssey zu sein, aber es nicht schafft. Völlig vereigt. Okay. Toller Film. Tut mir leid. Ja. Ich habe ein paar Honorable Mentions, bevor ich... Ja, mach mal. Ein Haufen Animes, aber die sind wirklich gut. Also weiß ich nicht, ob sie als Guilty Pleasure gelten. Also gibt dies auf jeden Fall nicht, falls du das meinst. Also zum Beispiel hacken immer viele auf dem wandelnden Schloss rum. Das verstehe ich nicht. Nein. Vor allem, weil der 2020 wirklich gut war. Der hat mir echt geholfen. dann ein Haufen Musicals, aber die sind auch wirklich gut. Also... Solche Sachen wie Hairspray zum Beispiel. Ja. Nee. Super Film. Ja, ist also, kein Guilty Pleasure, glaube ich. Dann ein Haufen Bollywood-Filme, aber die sind verkannt. ein Haufen Animationsfilme. Man sagt ja immer, Erwachsene sollten keine Animationsfilme mehr gucken. Na, das ist doch ich stehe auf sowas. Ja. Einer von den Filmen, die ich auch immer so mitpitche, Edge of Tomorrow. Wunderschöner Tom Cruise-Film. Der ist geil. Nein, kein Guilty Pleasure. Dafür musst du dich nicht schämen. Und toller Actionfilm. Natürlich irgendwelche alten Science-Fiction-Filme, sowas wie Flash Gordon. Ja. Oder Enemy Mine oder so. Oh, Enemy Mine ist toll. Total pathetisch. Okay. Ganz schrecklich pathetisch. Und jetzt, meine Nummer 1 Guilty Pleasure ist ein bisschen gecheatet, weil es ist nicht nur einer. Es sind mehrere. Mhm. Und sie sind alle furchtbar scheiße. Schrecklich. Los, ich bin so gespannt. Jetzt. Ich habe eine Vermutung. Und man kann es eigentlich vor niemandem rechtfertigen. Außer vielleicht, dass man sie anderen Leuten zeigt und die anderen Leute dabei beobachtet, wie sie sie scheiße finden. Das macht unheimlichen Spaß. Aber ja, also, es ist Twilight. Nein! Okay, ich habe nur den ersten Twilight-Film gesehen und den fand ich echt schlecht. Ich habe allen Glauben an dich verloren, Maya. Die waren alle schlecht, die waren alle furchtbar. Ich weiß, dass sie total furchtbar sind, aber... Inklusive dieser verkorksten Sexualmoral. Alles, es ist alles schrecklich. Diese Filme kann man eigentlich niemandem zumuten und... Eigentlich wünschte ich mir, dass ich sie ähnlich wie 50 Shades of Grey total ablehnen würde. Aber ich tue es nicht. Hast du 50 Shades of Grey gesehen? Nein. Okay, habe ich auch nicht gesehen. Ich hab genug Ausschnitte davon gesehen, um zu sehen, dass ich das absolut furchtbar finde und es mir nicht angucken kann. Aber Twilight, Ich weiß nicht, wieso. Hast du auch die Bücher gelesen? Ja. Und haben die Bücher auch Spaß gemacht? Ja. Siehst du, Johannes, so funktioniert ein Guilty Pleasure. Okay, okay. Es muss wehtun. Ich aber, hab sowas also nicht. Ich fand Twilight wirklich schlecht, den ersten Film, aber zumindest einmal kurz eine Lanze brechen, wenn wir gerade dabei sind, für Kristen Stewart, die wirklich eine verdammt gute Schauspielerin ist und einen scheiß Ruf hat wegen dieser Twilight-Filme. Ja. Also ehrlich gesagt, in den Filmen kann ich das... Ich kann es nicht bestätigen. In den Filmen nicht, aber die hat danach hat die wirklich ein paar echt gute Filme gespielt, wo sie auch echt starke Rollen hatte. Es kommt aber auch gar keiner in den Filmen, in den Twilight-Filmen gut weg als Schauspieler. Doch, Charlie. Wer ist Charlie? Der Vater. Der ist großartig. Ich liebe jede Szene, in der er drin ist. Okay, das ist aber so offensichtlich irgendwas Ironisches gerade, oder? Weiterhin Guilty Pleasure, oder? Nee. Der ist einfach, der hat ein gutes Timing und der ist so over it in dem Ding. Okay. So, nach dem Motto, ach, scheiße, ich hab's unterschrieben, ich mach das jetzt, das ist mir egal. Und jetzt die wichtigste Frage überhaupt, Team Jacob oder Team Edward? Team get the hell out of there. Okay. Team Single. Ja. Okay. Also, wie gesagt, ich möchte nichts davon in irgendeiner Weise unterstützen. Ich finde das alles furchtbar. Und ich liebe diese Filme. Okay, okay. Ich habe keine Ahnung, wieso, weil natürlich ist das alles schrecklich. Keine dieser Beziehungen will man, nicht geschenkt. Das ist alles fürchterlich. Alles missbräuchlich und schrecklich und Gestalke und Misshandlung und Gaslighting und was weiß ich nicht. Das ist furchtbar. Definitiv. Stimme ich zu. Ich mag sie trotzdem. Ganz kurz, weil ich das nie so richtig mitgekriegt habe. Haben die ein computeranimiertes Baby oder Kind ja, am Schluss? Ja, in einem der letzten Filme? Die Abomination, das Ding ist so furchtbar. Und der Werwolf verliebt sich in sie, weil er weiß, dass sie für ihn bestimmt ist? Also er verliebt sich in das Baby oder so? Nein, das ist... Twilight hat eigene Regeln. Und, gegen den gesunden Menschenverstand. Und die Werwölfe, die keine Werwölfe sind, sondern eigentlich Werhunde oder eigentlich Gestaltwandler, also es ist sowieso völlig. Also ich kann das nicht verteidigen, aber ich kann sagen, was es ist. Die haben einen Vorgang, der nennt sich Imprinting. Das heißt, du wirst einer Person ansichtig und in dem Moment ist diese Person deine ganze Welt. Die ist sozusagen der einzige Partner, den du jemals haben willst. Mormonen. Okay. Und das Frau ist Mormone, okay. Die das geschrieben hat. Aber also, das ist natürlich alles Monogamie und so ein Blödsinn. Und, aber... Gut, also dieses Imprinting ist halt in dem Moment, wo du deinen Seelenverwandten oder was siehst, ist nur noch dieser eine Mensch wichtig, alles andere fällt hinten runter. Und das kann aber leider in jedem Alter passieren. Und in dem Fall ist es ein Baby. Autsch. Aber waren die Mormonen nicht teilweise auch die Vielehen-Fans? Keine Ahnung. Ich dachte, bei den Mormonen gibt es zumindest so Subgruppen, die irgendwie Polygamie zelebrieren. Weiß ich nicht, aber wenn, dann sowieso nur für Männer. Ja, definitiv. Natürlich. Das ist christlichen Ursprungs. Fuck. Ich weiß nicht, ob das okay. Die Mormonen waren oder noch jemand anders. Ich glaube, es ist jemand anders. Die Mormonen sind die keinen Kaffee trinken und glauben, dass Jesus irgendwann in Amerika war und irgendwelche Schriftrollen für ihren Religionsgründer da hinterlassen hat oder so. Und die wurden dann aus einem Hut vorgelesen. Ja, ich habe die South Park-Folge auch gesehen. Und die Indianer haben rote Haut, weil Gott sie bestraft hat. Das kommt noch dazu. Gott hat sie verbrannt, deswegen haben sie rote Haut. Ist das hart. Scheiße. Ja, also es ist völlig bescheuert, aber ja, es kommt drin vor, wie gesagt, ich kann nichts von diesen Filmen verteidigen. Das ist alles furchtbar. Die Moralvorstellungen, die dahinter sind, sind alle völlig verdreht und schlecht und scheiße und schädlich. Definitiv. Mhm. Jo, gut, wir haben jetzt schon viel zu lange über Twilight geredet. Okay, mein Platz 1, ich habe gerade mein Handy nochmal in die Hand genommen und gegoogelt. Schlechte Filme, bitte gib mir irgendwas Schlechtes. Und ich erinnere mich, dass ich als Kind voll drauf abgefahren bin. Ich weiß nicht, wie ich ihn heute gucken würde, aber ich mochte Ace Ventura. Okay. Ja, Ace Ventura, The Pet Detective. Ja, Ist ja. der schlecht genug? Ich glaube, es gab schlechtere Jim Carrey-Filme, aber ich glaube, es gab auch viel bessere. Ja, aber also da musst du echt nochmal drüber nachdenken. Ich finde, es ist eine Hausaufgabe fürs nächste Mal. Du findest eine wirkliche Guilty Pleasure-Liste mit Sachen, die wirklich peinlich sind. Und ich weiß, dein Problem ist, dass dir einfach nichts peinlich ist und du das deswegen nicht unterscheiden kannst. Aber versuch dich einfach in andere Menschen reinzuversetzen. Ich weiß, das kannst du gut. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte euch vorher die Liste schicken müssen. Sowas wie Nackte Kanone oder sowas? Na, auf keinen Fall. Auch ja, ist auch viel zu beliebt. Fuck. Aber es gibt Guilty Pleasure Listen im Internet und da sind diese Sachen drauf. Dann sind das aber schlechte Listen. Ja. Die Listen sind einfach... Ja, du musst schon was finden, was wirklich scheiße ist. Sowas wie Twilight. Aber Star Trek 5. keine Ahnung. Nee, ich weiß es nicht. Es tut mir leid, ich habe voll versagt. Ist nicht schlimm. Okay, wollen wir in unseren eigentlichen Film zurückkehren, nachdem wir jetzt eine Stunde oder sowas über irgendwelche Guilty Pleasure und Top 3 Filme gesprochen haben? Eine Frage habe ich noch, um zurück zum Film zu kommen. Die indische Gesellschaft ist doch relativ patriarchalisch organisiert, oder? Mhm. Farah Khan ist die Regisseurin von dem Film. Ist das was Ungewöhnliches, dass eine Frau Regie führt? Und offensichtlich ist es ja auch erst ihr vierter Film und sie war vor allem Choreografin. Ist das ungewöhnlich, dass eine Frau Regie führen darf? Also die meisten Regisseure, soweit ich weiß, sind tatsächlich Männer. Insofern, es entwickelt sich langsam, aber es entwickelt sich. Okay. Also es kommt, aber ja, es ist nicht normal. Also dass Gauri Khan Produzentin ist, ist es auch nicht normal. Das war die Frau von Shah Rukh Khan. Das ist die Ehefrau, genau. Also es wird langsam und ich denke, das hängt auch damit zusammen, wie gesagt, Shah Rukh Khan setzt sich ja unter anderem auch für Frauenrechte ein und so. Es kommt, aber es ist noch ein weiter Weg. Ich fand es tatsächlich ganz interessant, weil so das Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit des Films hat natürlich teilweise so diese konservativen Momente. Mhm. Aber es wird nie zu krass und nie zu unangenehm, sondern es gibt auch immer so genug kleinere Spitzenbrüche drin. Wirklich so also, ganz vorsichtige, so ein Gekräusel an Rissen. Ich find's schon unangenehm, wenn sie eingeführt wird als er benutzt Fremdwörter. Oh ja. Oh fuck, ja. Also ja. Das okay, ist schon das hart. Ist hart, das stimmt. Mhm. Und vor allem, weil dann auch noch gesagt wird, sie versteht kein einziges sie davon. Sie mag Fremdwörter, aber sie versteht sie nicht so. Oh, ja. Ja, toll. Super. Ja, diese Figur ist jetzt nicht unbedingt die Emanzipation. Ja, muss man schon sagen. Es gab auch keinen Grund, sie dumm zu schreiben. Überhaupt nicht. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Das hätte man komplett. Außer vielleicht naiv, aber das muss man ja nicht gleich dumm machen. Ja. Ja, also es war nicht so geil. Das fand ich irgendwie echt problematisch. Aus dem Grund, wer wirklich manchmal ganz gute Frauenrollen kriegt, das ist auch wirklich teilweise echt eine Typbesetzungssache. Kajol ist jemand, der sehr, sehr, sehr oft sehr starke Frauenfiguren kriegt. Okay. Zum Teil Kareena Kapoor. Dann gibt es eine, die ist wohl eigentlich eine britische Schauspielerin, Katrina Kaif oder wie die heißt. Die spielt allerdings ziemlich häufig ziemliche Ziegen, aber sehr, sehr selbstbestimmte Ziegen. Okay. Und dann Anushka irgendwas, Hauptrolle in meinem Top 3, also in meinem Drittplatzierten, die hat auch hin und wieder so junge, also das ist auch eine relativ neue Entwicklung, aber es gibt auch stärkere Frauenrollen. Die sind immer noch sehr, sehr feminin in vielen Punkten, aber durchaus durchsetzungsfähige Frauen, es wird auch mehr geschrieben inzwischen. Also für mich es gibt ja im Bollywood den großen Unterschied zwischen, du hast eine Love Interest, die jung, sehr schlank und sehr sexy und so, ne, inszeniert wird. Und dann aber der krasse Gegensatz, die Mamas. Die sehr fülligen Mütter, die ihre Söhne anschreien. Mhm. Was? Wie kommt man von Punkt A zu Punkt B? Was passiert dazwischen? Naja, ich glaube, in dem Moment, wo sie verheiratet sind, dürfen sie die Maske fallen lassen. Ja, es ist, sobald du, ja, ich will, flupp, bist du sofort in dieser Mama-Rolle. Oder spätestens, nachdem du den ersten Sohn abgeliefert hast, so. Pantoffeln werfend, weiß ich nicht. Das ist die Mama, die am Anfang Tammy seine Sachen rauswirft aus dem Fenster. Aber diese Frauenfiguren gibt es doch in jedem Bollywood-Film, oder? Diese Mütter. Nicht unbedingt in jedem, aber ja, es gibt die relativ häufig, das stimmt schon. Also schon krass. Also es ist irgendwie. Aber es also gibt auch die große Dame Mutter und so. Also gibt es auch, ja? Gibt es auch, na klar. Okay. Also das ist nicht so einschienig, wie man befürchten würde. Es gibt schon sehr verschiedene Frauenrollen. Ich habe auch irgendwann mal irgendwas, ich glaube historisch oder an irgendeiner Legende angelehntes gesehen, mit einer Kriegerin tatsächlich. Aha. Mhm. Okay. Also so eine Art Amazone quasi. Also es gibt alles in Bollywood. Das ist quasi Hollywood, nur eben aus Bombay. Ja, und auf Steroiden. Da kommt der Name her. Auf Steroiden, ja. Das auch, ja. Definitiv. Ich glaube, was für mich das Frauen, die den Blick auf Frauen so ein bisschen aufgerissen hat, war, dass so Männer sehr viel als Eye-Candy herhalten in dem Film. Das fand ich irgendwie total angenehm. Stimmt, das stimmt. Wirklich, dass wenn es darum geht, dass so Hollywood macht es halt, bei Hollywood ist es halt so ganz klar, da werden einfach die Frauen als Anschauungsmaterial benutzt und teilweise auch wirklich krass so objektifiziert. Und der Film macht es relativ gleichberechtigt. Ja. Also Shah Rukh Khan wird ordentlich generell Bollywood tut das. Gezeigt. Also du hast Eye Candy immer auf beiden Seiten. Also ich kann mich an keinen Film erinnern, wo es nur eine Seite ist. Und die Männer sind genauso farbenfroh und teilweise knapp bekleidet wie die Frauen. Also zumindest da ist eine gewisse Gleichberechtigung, Das stimmt. In dem Film fand ich es teilweise, ich fand es wirklich krass, weil es war so offensichtlich, dass es einfach mal so diese freien Oberkörper-Szenen gibt, wo so ganz eindeutig ist, die werden jetzt nur gemacht, damit man einmal hier den Körper bestaunen darf. Mhm. Und ich meine, wer weiß, wie viel Vorbereitung da reingegangen ist in diese eine Szene, dass der Körper in dem Moment so aussah. Mhm. Aber was ich auch ganz besonders toll finde, sind diese Szenen. Das ist auch wieder mal so eine Musikvideosequenz, wo sich die Hauptfigur in den weiblichen Lied verknallt und andersrum. Yeah. Wo jedes Mal, wenn die miteinander zu tun kriegen, irgendwas im Hintergrund anfängt zu brennen. Wunderbar. Super Gag, ja, auf jeden Fall. Das war so symbolik. Sehr albern. Mein fünfjähriger Sohn hat es verstanden. Ich muss es ihm einmal erklären. So, warum brennt denn da jetzt der Whisky? Das Feuer der Liebe. Und dann in der nächsten Szene, in der es kam, es hat nicht lange gedauert, hat er gesagt, das Feuer der Liebe. Genau. Also wunderschön, wie offensichtlich das immer ist. Und dann sie hauen da wirklich drauf. Und ich möchte gerne einmal als Challenge an alle rausgeben, wie bei manchen anderen Filmen auch schon, aber bei dem besonders. Diese ganzen Referenzen, Popkultur, westlicher wie indischer, je nachdem, wie weit man sich auskennt, versucht es mal aufzuschlüsseln, was es alles da drin gibt. Das ist unglaublich. Das ist sowieso viel zu viel, weil Bollywood-Filme neigen auch dazu, gerade die neueren, sich ständig gegenseitig selbst zu zitieren. Ja, ja. Und es ist alles so selbstreferenziell. Also ich meine, zum Beispiel in diesem Film kommt am Anfang, wo Jack eingeführt wird, machst du einen auf Shah Rukh Khan. Ja. Ja, das. Ja. Dachte ich auch. So. Oh, hoppla. Solche Dinge, aber das kommt ständig. Ein einziges buntes Patchwork an Zeug aus allen möglichen Kulturen und allen möglichen Zeug. Und eben auch ganz viel eben aus sich selbst, immer wieder. Ja. Was ich noch hatte, so was das Setting betrifft, du hast ja gesagt, das ist irgendwie schon Eskapismus und es wird eine Märchenwelt gezeigt. Es waren nicht die Bilder, die ich von einem Indien erwarte, weil es wurde irgendwie nicht so der große, volle, urbane Raum gezeigt, wo die Leute dicht aufeinander nehmen. Weil wenn man mal gesehen hat, wo die Leute wohnen, dann waren das so Vororte, die fast so was Amerikanisches hatten. Also gerade wenn sie den Tami abholen, der in seinem Vorort lebt, das hat ja nicht so ausgesehen, wie ich mir Indien vorstelle, weil Indien ist so der urbane Raum für mich halt, das sind Städte, wo die Leute wirklich eng aufeinander leben oder halt die Slums. Und das fand ich auch, das fand ich total schräg, weil das so eine amerikanische Vorstadt war, die da gezeigt wurde. Ja. Das ist tatsächlich auch etwas, was ganz, ganz, ganz häufig vorkommt. Also, dass du wirklich eine indische Großstadt siehst, so wie die eben ist, kommt relativ selten vor. Gibt's, ist aber nicht so oft. Also jedenfalls nicht so oft in den Filmen, die ich gesehen habe. Das einfach auch aus dem Grund, weil sie die Realität ausblenden wollen? Entführen, verzaubern wollen? Ich denke schon. Okay. Also das schafft der Film für mich, um mal so einen kleinen Anflug von Fazit andeuten zu wollen. Für mich, der Film ist völlig drüber. Der hat jeder Gag, der ihnen einfällt, wird eingebaut. Egal, also egal wie gut er ist oder wie schlecht er ist, wird einfach reingeworfen und dadurch ist einfach jeder gleichwertig gut. Einfach, es ist einfach ein einziges Chaos und es macht Spaß, es macht einfach riesigen Spaß. Es gibt so ein paar Kritikpunkte wie mit dem Frauenbild und so, aber ich würde alles über Bord werfen, diesen Film einfach zu sehen und einfach Spaß zu haben. Also mein Fazit ist, Disney ist ein Scheiß dagegen. Ja. Stimmt. Ich fand ihn zwischendurch ein bisschen ermüdend, so nach einer Stunde, aber... Aber dafür gibt es ja tatsächlich die Unterbrechung. Die meisten Bollywood-Filme haben eine Intermission. Ja, ja, natürlich. Ich habe mich so gefreut über dieses... Steht da einfach Intermission drin. Wie geil ist das denn? Und tatsächlich war er dann auch einfach voll genug, dass das okay war. Und wie gesagt, ich hatte echt Spaß. Ich habe mich total drüber gefreut. Mein Kind hat sich drüber gefreut. Mit all den naiven, dummen, albernen Szenen, die drin sind, irgendwie was einfach bunt. Der bessere Zorn. Ja, so könnte man es stehen lassen. Ja. Schön. Voll gut. Vielen Dank, Maya, dass du diesen Film vorgeschlagen hast. Maya, danke. Also diese Folge hat definitiv meinen Horizont erweitert. Wenn wir zum Slogan unseres Podcasts kommen, dass wir uns gegenseitig wirklich neue Welten eröffnen wollen. Ja, das hat eine riesige Welt eröffnet. Und ich glaube, ich werde mal so ein paar Bollywood-Filme gucken in nächster Zeit und dann schauen, ob ich noch Bock auf das Genre habe. Du musst mir aber auch ein paar da lassen, so in der Richtung. Vielleicht nicht unbedingt die Dramen, obwohl die mich auch interessieren würden, aber vor allem erstmal die ganzen Slapstick-Scheiß her damit. Kriegst du kein Thema. Okay. Ja, sehr schön. Vielen Dank, dass du auch da warst, dass du unsere 20. Episode, wir haben nicht genug gefeiert, Plor. Nee, Wahnsinn. Maya ist da. Yeah. 20. Folge, dass du sie bereichert hast und uns unseren Horizont erweitert hast. Danke, auch von meiner Seite. Dank. Gerne, können wir gerne auch irgendwann mal wieder machen. Sehr schön. Wenn ihr wissen wollt, was das nächste Mal drankommt, bleibt noch kurz dran. Und ansonsten vielen Dank dir, Plor. Vielen Dank, Johannes. Nächste Woche gibt es wieder eine klassische Episode mit russischem Kunstkino. Oh Gott, nein. Türkischen Untertiteln. Und einem Slapstick-Musical aus den 40er Jahren. Ich bin sehr gespannt, was wir wieder haben. Bis dahin. Dann. Schöne Ciao. Woche euch. Tschüss. Das war eine aufregende Episode. Jetzt, wo Maya weg ist. Ja. Ich muss noch ein bisschen meine Wunden lecken. Wie kleine Feedback-Runde. War das eine gute Idee, Maya einzuladen? Es war eine fantastische Idee. Es war großartig, oder? Ja, es hat voll Spaß gemacht. Ich fand die Mischung auch sehr gut. So dieser unbändige Hass, der Melancholia entgegengeworfen wurde. Und dann kurz darauf diese unbändige Begeisterung, die Happy New Year gekriegt hat. Das war eine sehr schöne Kombi. Mit der Maya so gar nicht gerechnet hat. Sie hat gedacht, wir zerrupfen alles. Ich glaube, wir haben sie voll damit gekriegt, dass wir gesagt haben, geil, gib uns mehr Bollywood, rein damit. Ich glaube, wir werden jetzt uns nicht mehr retten können vor Angeboten, was das betrifft. Ich bin dankbar für jeden, der Interesse hat. Schön. Wenn ihr irgendwelche Hinweise habt, was Bollywood betrifft, dann schreibt uns auch gerne. Ne? Also auf jeden Fall. An florian@mussmansehen.de. Die guten Sachen bitte an johannes@mussmansehen.de. Ja. Hast du denn schon für nächste Woche was für mich? Natürlich habe ich schon was für nächste Woche. Und zwar, weil das Bollywood-Ding jetzt gerade so over the top war und so übertrieben und so viel zu viel von allem, dachte ich. Gleich nochmal rein, ja? Das Ganze aus Großbritannien. Was? Ich gucke ja gerade Agentenfilme der 70er Jahre für das Blog, weil ich da gerade über 70er Jahre Filme schreibe und Wissenslücken nachholen muss. Das heißt, es gibt ein Agentenmusical aus Großbritannien? Kein Musical, aber... wenn man quasi die Musik weglässt und Sex dazu nimmt, dann hat man's. Was? Okay. James Bond, Moonraker. Was? Ich hab nicht bei dieser Beschreibung nicht mit James Bond gerechnet. Hallo? Also an James Bond Filmen kommt man natürlich nicht vorbei, wenn man auf Agentenfilme der Dekade schaut. Ja, okay. Und es gibt viele, wie in der Dekade davor auch und in der Dekade danach auch. Und ich habe mich für den entschieden, den ich tatsächlich am meisten mag und den aber Bond-Fans vor allem eher nicht mögen. Ja, Moonraker aus dem Jahr 1979. Der teuerste Bond-Film bis dato, sollte er auch lange bleiben. Und mit allem, was zu Bond dazugehört und alles so ein bisschen nochmal eine Schippe draufgelegt. Ich bin sehr gespannt, was du davon hältst. Okay, ich bin nicht der größte James-Bond-Fan, aber also der sagt mir jetzt auch überhaupt nichts, aber das ist nicht verwunderlich. Mir sagt so ziemlich jeder James Bond nichts, außer Goldfinger, glaube ich, habe ich gesehen oder was das war und ein, zwei andere. Ich werfe die auch immer durcheinander. Die sind halt auch so schematisch, dass du das immer, also ich meine, es ist immer dasselbe. Es gibt immer den Superschurken, es gibt immer den Handlanger und es gibt die Bond-Girls und ja, genau. Aber gerade deswegen ist Moonraker spannend, weil der halt einfach nochmal so eine Spur mehr und drüber ist, was das betrifft. Okay, ich bin sehr gespannt. Hast du denn was für mich schon? Ja, ich habe was für dich. Und zwar jetzt spontan, weil Maya das in ihrer Liste hatte, Wie im Himmel. Ich wusste gar nicht mehr, dass dieser Film existiert. Und dann habe ich mich erinnert und dachte, wow, stimmt, der ist wirklich unglaublich traurig. Und es tut mir leid, aber du musst den Film kurz, bevor wir das nächste Mal aufzeichnen, gucken, damit du nicht die ganze Woche lang davon runtergezogen bist. Okay, werde ich versuchen. Ich habe ihn tatsächlich auf meine Liste gesetzt, weil ich habe von dem Film vorher auch noch nie gehört. Ja. Und, schwedischer Film, richtig gut. Nachdem ihr beide jetzt so ein Loblied drauf angestimmt habt, war das klar, dass der Film auf meiner Liste landen muss. Ich bin sehr gespannt. Sehr schön. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Vielen Dank für diese Episode. Okay. Ja, euch eine schöne Woche. Kommt wieder nächste Woche und komm du auch wieder, Plor. Ich komme wieder. Okay. Ist Maya nächste Woche da? Nein, ich komme nicht. Wieder. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.